Das Ende des Bösen. Jeremy Locke. Dieses Buch ist nur der Anfang. Vorwort zur deutschen Erstausgabe von Oliver Janich. Dieses Buch will dich deprogrammieren. Seitdem du Informationen aufnimmst, wirst du manipuliert. Diese Gehirnwäsche wird dir von denjenigen verabreicht, die dich kontrollieren wollen. Auf die Gruppe der Manipulateure geht Locke in diesem Buch nicht ein. Er nennt sie schlicht das Böse. Aber ich bin ganz sicher, vor deinem geistigen Auge werden sie erscheinen, diese Bösen. Du wirst vielleicht überrascht sein, wer alles dazugehört, meist ohne es zu wissen. Es kann dein Lieblingslehrer sein oder dein bester Freund. Sie sind in der Regel selber nicht böse, aber sie wurden vom Bösen verführt, bösartige Ideen für gut zu halten. Diese bösartigen Ideen, nicht selten Gesetze sind es, die Locke in seinem Buch schonungslos aufdeckt. Während du dieses Hörbuch hörst, wirst du viele Aha-Erlebnisse haben. An mancher Stelle wirst du dir vielleicht wie ein Idiot vorkommen, weil du es bis dahin nicht verstanden hattest. Aber keine Sorge, deine Entlastung und deine Belohnung folgt auf dem Fuße. Du wirst endlich erkennen, dass du ein unendlich wertvolles Wesen bist, das keine Autorität braucht, der du dienen musst. Und wenn du dieses Buch richtig verstanden hast, wirst du erkennen, dass auch dein Nachbar keine von dir beauftragte Autorität braucht, der er dienen muss. Ich bin nicht der Auffassung manch anderer, dass die Menschheit ein globales Erwachen benötigt, um friedlich miteinander auszukommen. Ich bin davon überzeugt, dass Staaten ganz von selber zusammenbrechen werden, weil sie ihrem wichtigsten, vorgeblichen Ziel für Sicherheit zu sorgen, nicht nachkommen. Das Buch dient also meiner Meinung nach nicht in erster Linie dem Zweck, den Zusammenbruch der Staaten voranzutreiben, sondern dieses Buch hilft in erster Linie dir selbst. Wenn du deine eigene Stärke erkennst, wird dir das auch für dein persönliches Leben helfen. Es nimmt dir die Ängste, die dir der Staat und die damit verbundene Kultur eingeimpft hat. Ich gratuliere Rudolf Engelmann, dem es gelungen ist, in Zusammenarbeit mit seinem Sohn Amon die einfache und direkte Sprache Lockes beizubehalten. Die Worte treffen mitten ins Herz. Oliver Janich, 2015. Vorwort des Übersetzers. Die Frage »Who is John Galt?« erhält hier eine neue Facette. Niemand weiß, wer Jeremy Locke ist. Nachdem das vorliegende Buch von ihm im Jahre 2005 veröffentlicht wurde, gab es nur noch zwei kurze Artikel, Culture of Government Debt und Worthless Paper Promises, beide 2007 erschienen auf dem Portal lewrockwell.com. Danach hörte man nichts mehr von ihm. Sein Buch The End of All Evil ist frei im Internet erhältlich. Das Originalwerk besitzt kein Copyright, die im Buch angegebene Internetadresse existiert nicht mehr. Die Sprache Jeremys ist sehr komprimiert. Jeder Satz beinhaltet so viel Information, dass man gut daran tut, langsam zu lesen, denn der Inhalt erschließt sich dem Leser häufig erst nach und nach. Für mich ist dieses Buch eine Schatztruhe freiheitlicher Gedanken. Ich habe vorher kein Buch gelesen, welches in dieser Kürze und Klarheit die Fesseln, die uns die Kultur auferlegt hat, so direkt beim Namen nennt. Obwohl ich kein professioneller Übersetzer bin, musste ich dieses Buch in die deutsche Sprache übertragen. Sicherlich habe ich Fehler gemacht. Ich bitte den Hörer, das zu entschuldigen. Wenn es dir möglich ist, hör das Buch auch im Original. Ich habe mich bemüht, den Stil Jeremys so weit wie möglich zu erhalten. Die Beschäftigung mit seinem Werk hat mich auf meinem eigenen Weg weitergeführt. Ich hoffe, dass der Geist der Freiheit, der aus diesem Buch weht, weitergetragen wird und überall die Herzen der Menschen erreicht. Das Ende des Bösen ist nah. Wir alle haben unseren Anteil daran. Rudolf Engelmann, 2015. Kapitel 1 Freiheit. Die Definition von Freiheit ist der unendliche Wert des menschlichen Wesens. Die Definition des Bösen ist die Zerstörung der Freiheit. Alles, was böse ist, lehrt die Menschen, dass sie nur begrenzten Wert hätten. Einfach. Wahrheit ist immer einfach. Alle Menschen erkennen Wahrheit, weil Menschen intelligente Wesen sind. Es ist die Natur des Bösen, künstlich verkomplizierte Ideen zu erschaffen. Das Böse tut dies, um Freiheit zu verstecken oder zu verschleiern und sie schließlich zu zerstören. Wenn du die Verwirrung und Ängste aus deinem Leben entfernst, findest du eine schlichte und schöne Wahrheit. Diese Wahrheit ist der Ursprung deines Wertes. Der Wert des Menschen. Die Freiheit zu verstehen heißt, den Wert eines Menschen zu erkennen. Alles, was das Böse will, ist deinen Wert zu verbergen und zu zerstören. Alle Autorität ist von bösen Menschen geschaffen worden, um deinen Wert zu verschleiern. Deinen eigenen Wert zu erkennen heißt, die Natur der Freiheit zu verstehen. Das Böse. Der entscheidende Schlüssel zum Verständnis unserer Welt ist, die Natur des Bösen zu verstehen. Das Böse greift den Wert der Menschen an, indem es ihnen die Möglichkeit verweigert, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, indem es ihnen die Möglichkeit verweigert, durch Lernen und Verständnis zu wachsen. Freiheit. Während das Böse versucht, den Wert eines Menschen zu zerstören oder zu verstecken, zeigt die Freiheit den Menschen ihr volles Potenzial und ihren ganzen Wert. In Freiheit haben die Menschen geliebt, Krankheiten geheilt, den Hunger beseitigt, die Arbeit erleichtert und in Frieden gelebt. Mit Freiheit ist Glück möglich. Freiheit ist das genaue Gegenteil des Bösen. Du. Alles Geschriebene in diesem Buch ist geschrieben, um die Ideen von Kultur und Gesetz zu zerstören. Die Lehre dieses Buchs ist einfach. Nichts auf der Erde ist mehr wert als du. Anmerkung des Übersetzers. Der Begriff Kultur steht hier nicht für die Summe der menschlichen Errungenschaften, sondern beschreibt ein Werkzeug der Herrscher, um die Menschen zu manipulieren. Die Mehrheit soll dazu gebracht werden, Herrschaft freiwillig anzunehmen. Die Meinung einer Gesellschaft wird im Sinne der Herrscher manipuliert. Die Summe dieser Ansichten nennt Locke Kultur. Kapitel 2 Erde. Es gibt eine dunkle Verschwörung, welche die Gemüter der Menschheit durch alle Zeitalter hindurch vernebelt hat. Diese Verschwörung ist das verkörperte Böse und steuert gewaltige Mengen menschlicher Emotionen, Arbeit, Gedanken und Sprache. Sie war und ist verantwortlich für den Tod von Aberhunderten von Millionen von Menschen und die Versklavung fast aller Wesen, die je gelebt haben. Wenn du ein einziges Prinzip akzeptieren kannst, dass du unendlichen Wert hast, dann wird dir dieses Buch die Vision vermitteln, die nötig ist, um die Welt zu sehen, wie sie wirklich ist. Um ein für alle Mal zu erkennen, dass diese dunkle Verschwörung nicht stark ist, sondern schwach, dass das Böse nicht wächst, sondern stirbt. Prinzip und Gesetz. Um zu verstehen, wie das Böse Menschen kontrolliert, ist es notwendig, den Unterschied zwischen Prinzip und Gesetz zu verstehen. Ein Prinzip ist eine Wahrheit, die Freiheit schafft. Ein Gesetz ist eine Lüge, die Sklaverei erschafft. Prinzipien beschreiben die Realität. Sie sind Erkenntnisse, die dir helfen, von deiner Umwelt Gebrauch zu machen. Aufgrund deiner Intelligenz erkennst du Prinzipien in allem, was du tust. Jede Wahrheit, die du lernst, ist ein Prinzip. Die Bewegung deiner Hände, welche Lebensmittel dir gut schmecken, Mathematik und Einfühlungsvermögen für einen Freund basieren alle auf Prinzipien. Gesetze sind künstliche Ideen, erschaffen von bösen Menschen, um das Denken und Verständnis der Menschen einzuschränken. Gesetze verstecken sich hinter Autorität und geben sich so als Prinzipien aus. Wenn Menschen fälschlicherweise die Idee einer Autorität für Wahrheit halten, verlieren sie ihre Fähigkeiten und ihre Weisheit. Dies ist der Zweck von Gesetzen. Ein Beispiel für ein Prinzip finden wir in der Thermodynamik. Eine Flüssigkeit ist kälter als ein Gas. Dies ist ein Prinzip. Weil es ein Prinzip ist, schränkt es uns nicht ein, sondern befähigt uns. Mit diesem Prinzip können wir eine Substanz verdichten und erweitern, zwischen Gas und Flüssigkeit wechseln und so Kühlung erzeugen. Mit dem Wissen um dieses Prinzip haben wir mehr Verständnis und mehr Möglichkeiten. Prinzipien sind Wahrheiten, die zur Freiheit führen. Ein Beispiel für ein Gesetz kann in der Kultur der Monarchien gefunden werden. Ein Bürgerlicher schuldet seinem König Anerkennung. Das ist ein Gesetz. Weil dies ein Gesetz ist, zerstört es Freiheit und versklavt die Menschen. Weil es ein Gesetz ist, muss eine Person ihr eigenes Denken, ihre Sprache und ihre Handlungen vernachlässigen. Sie muss glauben, dass sie weniger wert ist als der König. Beachte, dass im Gegensatz zum Prinzip in einem Gesetz keine Wahrheit enthalten ist. Es ist durchaus möglich, den König zu missachten und damit das Gesetz zu brechen. Ein Gesetz muss durchgesetzt werden, denn es ist keine Wahrheit in ihm. Ein Gesetz zerstört Freiheit, weil es eine Lüge ist. Ein Prinzip jedoch schafft Freiheit, weil es Wissen ist. Das, was Freiheit zerstört, ist böse. Einfachheit. Die Welt ist einfacher, als es den Anschein hat. Verwirrungen sind in jedem Aspekt unserer Kulturen, der Politik und Wirtschaft zu finden. Jeden Tag werden den Menschen neue Ideen vorgestellt, neue Impulse, neue Ansichten oder eine neue Erscheinung unserer Welt. Viele dieser Ideen sind Perversionen von Prinzipien, um bestimmte Reaktionen der Menschen zu erzeugen. Böse Gesellschaften erfinden Ideen, um das freie Denken der Menschen zu zerstören. Einige der Namen für diese Ideen aus der Geschichte waren Sozialismus, Faschismus, Rassismus, Kommunismus, Demokratie, Klassenkampf, politische Korrektheit, Anstand, Schicklichkeit, Adel und Terrorismus. Alle diese Ideen sind genau für den gleichen Zweck erdacht worden. Sie alle sind Werkzeuge, um den Geist der Opfer der Sklaverei zu verwirren. Alle diese Ideen sind böse. Du bist in der Lage, alles in der Welt um dich herum zu verstehen. Deine Intelligenz ist nicht begrenzt. Verzerrungen und Verwicklungen sind in dein Verständnis eingebracht worden, damit böse Menschen dich kontrollieren können. Das Böse möchte dich glauben machen, dass du unfähig bist, deine eigene Welt zu verstehen. Wenn du das Ausmaß deines tatsächlichen Wertes erkennst, wird das Böse scheitern. Zwei Prinzipien sind wichtig, um das Konzept der Intelligenz zu verstehen. Das erste ist die Einfachheit. Das Prinzip der Einfachheit besagt, dass Intelligenz die Wahrheit erkennt. Wenn irgendeine Wahrheit in reiner Form dargelegt wird, sind alle Menschen in der Lage, sie zu verstehen. Es gibt keine Wahrheit, die du nicht erkennen könntest. Dies ist das Prinzip der Einfachheit, dass Intelligenz die Wahrheit erkennt. Das zweite Prinzip ist das Prinzip der Verschleierung. Die Verschleierung ist die Verzerrung von Prinzipien. Verschleierung ist die Schaffung von falschen Ideen, um die Wahrheit zu verbergen. Manchmal geschieht dies nur durch einfaches Hinzufügen von Ideen zur eigentlichen Wahrheit, um die Natur der ursprünglichen Wahrheit zu verschleiern. Auch Ideen, die durchaus angemessen erscheinen, werden manchmal verwendet, um einfache Wahrheiten darunter zu begraben. Das Böse verwendet Verschleierung, um die Köpfe der Menschen zu verwirren. Verschleierung verzerrt Prinzipien, sodass Menschen nicht in der Lage sind zu lernen. Das Böse nutzt Verschleierung, damit du nicht in der Lage bist, Erkenntnisse zu gewinnen. Das Böse tut dies, um dich deiner Freiheit zu berauben. Die Kultur weiß, dass Menschen weniger Wahrheiten entdecken, wenn sie sich mit künstlichen Verwicklungen beschäftigen müssen. Wenn Kinder heranwachsen, lernen sie, dass scheinbar komplexe Ideen tatsächlich schlichte und einfache Prinzipien sind. Was einmal unmöglich zu verstehen schien, wird plötzlich wundervoll einfach. Es ist gut, Wissen erlangen zu wollen. Mit Wissen kannst du alles erreichen. Deine Suche nach Wissen wird einfacher für dich werden, wenn du die Vorstellung der eigenen Unterlegenheit ablegst. Das Böse verwendet Verschleierungen, damit die Menschen sich minderwertig fühlen. Du bist nicht weniger wert als andere Menschen, du bist nicht weniger wert als Ideen. Du hast unendlichen Wert. Wer du bist. Als menschliches Wesen bist du etwas ganz Besonderes. Du bist nicht wie all die Mineralien, die Pflanzen oder die Tiere der Erde. Nichts beherrscht die Fähigkeit des Denkens wie du. Nichts anderes hat wie du dieses vollkommene und absolute Bestreben, Träume zu erfüllen. Nichts anderes hat diesen Wunsch oder den Durst nach Wissen, den du besitzt. Du bist ein menschliches Wesen. Deine Natur kennt keine Grenzen. Deine Fähigkeit, Dinge zu verstehen oder Glück zu erfahren, ist unbegrenzt. Als menschliches Wesen unterliegt dein Leben keinem Willen als deinem eigenen. Du benötigst keine Erlaubnis oder Lizenz, um zu lernen und zu wachsen. Alles, was du dir wünschst, kannst du erreichen. Menschen streben im Leben natürlicherweise nach Glück und das wohlverbreitetste und tiefste Verlangen ist der Wunsch nach Liebe und einer starken Familie. Alles, was du tust, erhöht Sicherheit, Frieden und Wohlstand für dich selbst und diejenigen, die du liebst. Deine Fähigkeit, diese Dinge aus dem Wunsch deines Herzens heraus zu generieren, ist richtig definiert als Vertrauen. Mit Vertrauen wirst du Freude in jeder Lebenslage finden. Vertrauen. Vertrauen ist der Mut, Ideen auf Wahrheit zu überprüfen. Mit ihrem Vertrauen können Menschen entdecken, ob Ideen wahr oder falsch sind. Mit Vertrauen erlernen Menschen Prinzipien. Menschen nutzen Vertrauen, um Prinzipien zu überprüfen. Wir scheitern oft, aber wir lernen immer. Stell dir vor, du gehst über eine steinige Oberfläche. Vielleicht erwartest du, dass die Oberfläche fest ist und sich die Steine nicht verschieben werden. Wenn du festen Boden erwartest, aber Bewegung vorfindest, kann es sein, dass du stolperst. Wenn die Ideen, die du hast, falsch sind, werden sie der Überprüfung nicht standhalten. Deine Intelligenz hilft dir, dein Denken anzupassen, um das Prinzip des Gehens besser zu verstehen. Du lernst, auch in schwierigem Gelände die Balance zu halten. Du verwendest dein Vertrauen, um dein neues Verständnis zu überprüfen und schon bald kannst du erfolgreich und schnell das Gelände überqueren. Du meisterst Prinzipien. Jedes Mal, wenn Menschen Prinzipien zur Anwendung bringen, fühlen sie Kraft, Begeisterung und Freude. Die Menschen wollen ihre Intelligenz in die Tat umsetzen. Ein Beispiel dafür ist ein kleines Kind, welches stolz seinen Eltern zeigt, dass es gelernt hat, seine Schuhe zu binden, oder ein Schüler, der einen Bereich der Mathematik verstanden hat, oder ein Mann und eine Frau, die einen Streit auflösen konnten. Dies alles sind Entdeckung von Prinzipien durch den Test des Vertrauens. Die Anwendung von Vertrauen auf Prinzipien bringt Weisheit. Dafür ist Freiheit notwendig. Die Zerstörung der Freiheit zerstört das Vertrauen der Menschen. Es hindert Menschen daran, ihr Verständnis der Prinzipien zu überprüfen. Wenn wir nicht frei sind, uns auszuprobieren, können wir nicht lernen und wir können nicht wachsen. Liebe, Wohlstand und Wissen sind alles Dinge, die nur mit der Freiheit möglich sind. Freiheit bringt alles Gute mit sich. Als Mensch ist der Grad der Freiheit, den du benötigst, unbegrenzt. Freiheit ist für den Menschen von unendlichem Wert. Wenn das Böse die Freiheit in irgendeinem Bereich deines Lebens zerstört, begrenzt es deine Weisheit, deine Liebe und deine Freude. Gefahr. Es gibt Menschen, die deine Freiheit zerstören wollen. Sie wollen dich kontrollieren, sodass du nicht zu dem Menschen werden kannst, der du sein willst. Um dich zu kontrollieren, nehmen sie dir mit Gewalt die Freiheit, mit der du geboren wurdest. Du darfst niemals die Fähigkeiten oder die Grausamkeit von bösen Menschen unterschätzen. Das Böse wird dein Geld beschlagnahmen, deine Würde zerstören und dein Blut vergießen. Die meisten Menschen sind nicht böse, die meisten Menschen versuchen zu erschaffen und nicht zu zerstören. Doch es gibt böse Menschen und sie sind extrem gefährlich. Sie werden Autoritäten genannt. Autorität. Es gibt keine Autorität auf der Erde, die zu Recht über dein Leben herrscht. In diese Welt hineingeboren kontrollierst du und nur du allein deine Augen, deine Ohren, deine Zunge, deine Hände und deinen Geist. Jede Autorität, die behauptet, über dich und deine Fähigkeiten bestimmen zu dürfen, lügt. Du bist in diese Welt geboren, damit du dein Leben frei entfalten kannst. Leben ist Freiheit. In Freiheit und mit Vertrauen kannst du in dieser Welt alles lernen und alles tun. Jeder, der behauptet, dass du deinen Verstand, deinen Körper oder deine Besitztümer einer Autorität überlassen musst, ist böse. Begreife, dass Entscheidungen, die du aus freiem Willen getroffen hast, nicht böse sind. Es ist nichts falsch daran, etwas zu opfern, solange du es freiwillig tust. Aber etwas zu geben, ohne dass es freiwillig geschieht, ist kein Opfer, sondern Sklaverei. Eine Autorität stellt ihre Ansprüche an die Menschen immer mit Gewalt. Eine Autorität fragt niemals um Erlaubnis. Anmerkung des Übersetzers. Zusätzlich zur deutschen Verwendung für Personen in einflussreichen Positionen bezeichnet Authority im Englischen auch die von einem Staat verliehene Macht. Locke verwendet den Begriff entsprechend für alle Personen und Institutionen, die im Namen einer Obrigkeit Kontrolle ausüben wollen. Verborgenes. Die einfachsten Autoritäten sind gemeine Diebe. Sie benutzen Erpressung oder Täuschung, um Dinge, die für dich von Wert sind, zu beschlagnahmen. Sie können dir dein Geld stehlen, deine Würde durch Vergewaltigung oder dir das Leben durch Mord nehmen. Durch ihre Handlungen lehren sie dich, dass dein Wert geringer ist als der ihre. Das Werkzeug ihrer Autorität ist Gewalt. Es gibt noch andere, weitaus mächtigere Autoritäten in deinem Alltag. Sie sind noch weitaus gefährlicher, sie sind noch erfolgreicher und noch geschickter. Sie lehren dich mit Hilfe verzerrter Ideen, dass du nicht in der Lage oder würdig wärest, in Freiheit zu leben. Diese Autoritäten lehren dich, dass andere Menschen dein Leben besser verwalten könnten als du selbst. Mit gefühlloser Missachtung deines Wertes wirst du gezwungen, dich nach den Ideen eines anderen zu verhalten. Das Ausmaß der darin liegenden Gefahr kann an dem Umfang erkannt werden, in dem diese Befehle im Allgemeinen als gut akzeptiert werden. Wir nennen dies Kultur. Du wirst diese List überall in deinem Leben finden, wo irgendetwas von Wert ist. Wenn etwas wertvoll für dich ist, kannst du sicher sein, dass irgendjemand irgendwo bereit ist, es dir wegzunehmen. Obwohl sie letztlich das gleiche Übel in sich tragen wie der gemeine Dieb, sind die Methoden der Kultur in der Regel sehr viel mächtiger. Das Böse. Das Böse ist die Zerstörung der Freiheit. Es kann nicht einfacher ausgedrückt werden. Überall, wo du hinschaust, wirst du die Verschleierung des Bösen finden. Es gibt unzählige Ideen, die über die Natur des Bösen gelehrt werden. Jede falsche Idee ist vom Bösen erschaffen, um die Wahrheit vor dir zu verbergen. Das Böse ist nicht die Dunkelheit und es ist nicht das erschreckende Unbekannte. Das Böse ist nicht irgendein mystischer Bereich der menschlichen Psyche, noch ist es Teil unserer Natur. Es ist nicht übernatürlich und es ist definitiv real. Wie alle Prinzipien ist das Prinzip des Bösen einfach. Das Böse ist die Zerstörung der Freiheit. Wenn du frei bist, kannst du Ehre, Frieden, Wohlstand und Freude in die Welt bringen. Um dich herum kannst du all diese Dinge finden. Männer und Frauen wie du selbst haben diese Dinge geschaffen. Das Böse versklavt. Das Böse kann in Worten gefunden werden wie Macht, Zwang, Steuern, Gewalt, Diebstahl, Zensur und Politik. Erkenne, dass es in diesen Dingen keine Freude gibt. Keines dieser Dinge hat für die Menschheit irgendeinen Wert. Kontrolle. Das Böse versucht, über dich zu herrschen. Das Böse will, dass du ein Sklave bist. Das, was wir als echte Sklaverei bezeichnen, ist in der Tat nur eine Form der Sklaverei. Die afrikanischen Sklaven in den Vereinigten Staaten waren gezwungen, für den Nutzen anderer zu arbeiten und zu schuften. Ihr Leben war meistens zugunsten ihrer Herren gelenkt, aber sie hatten einige sehr begrenzte Freiheiten. Einige von ihnen konnten ihre eigenen Bräuche pflegen und hatten Familien. Sie taten ihr Bestes, Freude in ihr Leben zu bringen, trotz der Tyrannei, unter der sie lebten. Waren sie, weil sie Kontrolle über Teile ihres Lebens hatten, frei? Wie viel Freiheit verdient der Mensch? Wie viel seiner Freiheit kann zerstört werden, bevor wir erkennen, dass es böse ist? Sklaverei ist kein totalitäres Konzept. Sklaverei existiert überall dort, wo die Freiheit des Menschen zerstört wird. Diebstahl und Mobbing sind Sklaverei. In der Geschichte haben afrikanische Eingeborene, Juden und viele andere lebenslange Sklaverei erfahren. Die ultimative Sklaverei ist Mord. Sklaverei hindert die Menschen daran, Entscheidungen für ihr eigenes Leben zu treffen. Alles, was dein Verstand, deine Beweglichkeit und deine Meinung einschränkt, ist böse. Sklaverei ist sowohl in der teilweisen als auch in der kompletten Zerstörung der Freiheit zu finden. Das Böse zwingt dich zu Handlungen, die weder dir selbst nutzen, noch denjenigen, die du liebst. Kultur und Gesetz beherrschen dich mit erdrückender Gewalt im Namen von Anstand und Gemeinwohl. Sie zerstören Freiheit und bringen dein Leben unter die Kontrolle anderer Menschen. Kapitel 3 Autorität. Du wurdest in diese Welt mit der Souveränität über deinen Geist und dein Leben geboren. Deine Fähigkeit zu denken, zu fühlen, zu lernen und zu lieben ist deine Freiheit. In dir sind diese Kapazitäten unendlich. Du hast unendlichen Wert. Das Böse versucht, deine Freiheit zu zerstören. Es versucht, dich zu beherrschen. Es will nicht, dass du in Freiheit lebst. Das Böse versucht, dich zu zerstören, um dich als Marionette zu benutzen. Die Umsetzung des Bösen nennt man Autorität. Autoritäten werden vom Bösen eingesetzt, während es die Kontrolle über das Leben der Menschen ausübt. Autoritäten schränken deine Möglichkeit zu lernen, zu denken, zu fühlen, zu lieben und zu wachsen ein. Deshalb sind Autoritäten böse. Autoritäten sind keine Zufälle. Sie wurden von intelligenten Menschen ausschließlich geschaffen, um dich zu kontrollieren. Es gibt zwei Werkzeuge, die das Böse nutzt, um dies zu erreichen. Beide Werkzeuge zerstören Freiheit. Es sind Kultur und Gewalt. Zu jedem dieser von einer Autorität benutzten Werkzeuge gehören Waffen, die verwendet werden, um deine Freiheit anzugreifen. Die Waffen der Gewalt sind Diebstahl, Inhaftierung, Folter, Vergewaltigung und Tod. Die Waffen der Kultur sind die Gesetze und die Kontrolle deiner Meinung. Das Böse dringt mit Gewalt in das Leben der Menschen ein. Das Böse will, dass du seinen Autoritäten gehorchst. Es benutzt die Waffen der Gewalt gegen jeden, der nicht gehorcht. Es benutzt die Waffen der Kultur, um jeglichen Gehorsam aufrechtzuerhalten, den es erlangt hat. Gewalt. Dein physischer Körper ermöglicht dir, mit jedem Aspekt der Wirklichkeit in Kontakt zu treten. Er stellt dir die notwendigen Werkzeuge zur Verfügung, um mit der physischen Welt zu interagieren. Dein Körper befähigt dich enorm. Er ist ein Geschenk der reinen Freiheit. Menschen gehorchen einer Autorität, wenn sie Gewalt ausgesetzt werden. Gewalt bedroht deinen physischen Körper. Sie bedroht die Möglichkeit der Interaktion mit der physischen Welt. Menschen, die Gewalt ausgesetzt sind, gehorchen, weil sie die Freiheit schützen wollen, die ihr Körper ihnen bietet. Schmerz und Verstümmelungen beschränken deine Fähigkeit, mit der Welt zu interagieren. Der Tod zerstört deine Freiheit vollständig. Die Lüge der Tyrannei ist, dass du die Freiheit in deinem Leben bewahren kannst, indem du einer Autorität gehorchst. Die Möglichkeiten, die sie dir lässt, sind ein Leben in Gehorsam oder der Tod. Das Böse ist ein Meister der Täuschung. Das Ziel des Bösen ist nicht Gewalt, sondern Gehorsam. Der Zweck der Gewalt ist, Gehorsam zu erzwingen. Ihr Plan ist die Zerstörung deiner Freiheit. Ob du dich einer Autorität ergibst und ihr gehorchst oder ihr erlaubst, deinen physischen Körper zu zerstören, du hast deine Freiheit verloren. Der einzige Weg, deine Freiheit zu erhalten, ist Tyrannei zu allen Zeiten und unter allen Umständen zu bekämpfen. Perspektive. Pervertierte Definitionen von Gut und Böse sind überall auf unserem Planeten zu finden. In einer Kultur ist eine Sache richtig, in einer anderen ist sie verboten. In einer Kultur ist ein Wort unaussprechlich, in einer anderen ist es das nicht. Verbrecherische Handlungen sind in verschiedenen Kulturen völlig unterschiedlich definiert. Wird eine Autorität in einer Gruppe von Menschen geschaffen, ist das Böse entweder offensichtlich oder fast unmöglich zu erkennen, je nachdem, ob du der jeweiligen Kultur angehörst. Obwohl nur wenige Menschen dazu in der Lage sind, die Unterdrückung zu erkennen, die ihrer eigenen Kultur innewohnt, ist Kultur dennoch eine Form der Unterdrückung. Die meisten Menschen fragen sich mit Entsetzen, wie ein durchschnittlicher deutscher Soldat sich an der Ermordung der Juden beteiligen konnte. Die meisten Menschen fragen sich entsetzt, wie es möglich ist, dass Millionen von Menschen unter dem Dach des Kommunismus ihren Brüdern durch die Hände der Polizei den Tod gebracht haben. Beispiele in der Geschichte sind mehr als zahlreich. Es gibt sie in jeder Kultur, die jemals geschaffen wurde. Kultur hält die Natur des Menschen in einem Todesgriff. Es ist nicht wahr, dass die Schurken der Geschichte Autorität missbraucht hätten. Die Wahrheit ist, dass sie dem Zweck und der Absicht von Autorität perfekt gefolgt sind. Tyrannei ist immer verkleidet als Kultur und Gesetz. Das Prinzip der Autorität. Das Prinzip der Autorität beschreibt das Verhalten von Menschen, die unter der Herrschaft des Gesetzes leben. Das Autoritätsprinzip besagt, dass die Menschen allem und jedem gehorchen, von dem sie glauben, dass es sich um eine Autorität handelt. Obwohl das Wer, das Warum und das Was sich im Laufe der Geschichte geändert haben, ist das Verhalten der Menschen stets gleich geblieben. Sie gehorchen. Wenn Menschen beigebracht wird, dass Gehorsam ein Prinzip ist, gehorchen sie. Wenn ihnen beigebracht wird, dass die Quelle von Wert und Wissen in einer anderen Person zu finden ist, statt in sich selbst, gehorchen sie. Dies ist der Rechtsstaat und er lehrt die Menschen, dass ihr Wille dem Willen des Gesetzes und denen, die Gesetze schaffen, untergeordnet ist. Beispiele für Autoritäten sind Regierung, Schläger, die Mafia, Diebe und Könige. Menschen gehorchen den Autoritäten in ihrem Leben entweder aus Angst vor Gewalt oder weil die Kultur sie konditioniert hat, Gehorsam als richtig und gut zu akzeptieren. Autoritäten benutzen stets beide Werkzeuge. Die erfolgreichsten Autoritäten müssen nicht so oft Gewalt anwenden, weil ihre Kultur so stark ist. Sowohl Kultur als auch Gewalt setzen Autorität durch. Unter dem Einfluss der Autorität sind Menschen dem Gesetz bis zu den schlimmsten Gräueltaten in der Geschichte gefolgt. Die Morde, Vergewaltigungen und Plünderungen unter Häuptlingen, Königen, Kaisern, im Kommunismus und Nationalsozialismus wurden nicht durch kleine Gruppen von Menschen begangen. Sie wurden von Tausenden und sogar Millionen von Menschen ausgeführt. Diese Menschen hätten solch ungeheuerliche Taten niemals von sich aus begangen. Hätte eine zufällige Person es ihnen befohlen, hätten sie sich geweigert. Warum also gehorchen sie, wenn der Befehl von einer augenscheinlichen Autorität gegeben wird? Gehorsam gegenüber einer Autorität ist ein grundsätzliches Prinzip. Die Menschen werden einer Autorität gehorchen, völlig egal, was man von ihnen verlangt. Sie gehorchen, weil sie belogen wurden. Es wurde ihnen fälschlicherweise beigebracht, dass Prinzipien im Gesetz zu finden sind. Es scheint schwierig zu begreifen, warum in der Geschichte manche Kulturen so viel grausamer verdorben sind als andere. Die Autoritäten sind der Grund. Kulturen, in denen die Autoritäten den geringsten Einfluss haben, sind die friedlichsten und per Definition auch die freiesten. Kulturen mit den einflussreichsten Autoritäten sind die gewalttätigsten und per Definition die mit den am meisten versklavten Menschen. Immer wenn du gezwungen bist, im Gehorsam gegenüber einer Autorität zu handeln, wirst du von diesem Grundsatz geführt. Das Böse verwendet das Autoritätsprinzip, um die Menschen darauf zu konditionieren, zu gehorchen, ohne zu hinterfragen, wem oder warum sie gehorchen. Das Ziel des Bösen ist, deine Identität zu zerstören, um Macht über dich zu gewinnen. Das Muster der Tyrannei. Tyrannei ist verkleidet als Kultur und Gesetz. Alles, wonach das Böse strebt, ist die Zerstörung der Freiheit, die Zerstörung des Wertes der Menschen. Das Muster der Tyrannei ist einfach. Das Ziel ist, den Geist der Menschen zu versklaven, indem eine Kultur des Gehorsams erschaffen wird. Um den Gehorsam der Menschen zu gewinnen, gibt es einen Prozess, der durchlaufen werden muss. Dieser Prozess ist das Muster der Tyrannei. Krieg. Bevor eine Autorität eingesetzt werden kann, muss ein Krieg stattfinden. Krieg ist die Einführung der Gewalt. Krieg ist das Werkzeug, welches das Böse nutzt, um Autorität zu etablieren. Alle Kriege der Geschichte haben aus dem Begehren heraus stattgefunden, den Menschen eine neue Autorität zu geben. Im kleinsten Maßstab geschieht dies durch einen Prozess der Bedrohung und Duldung. Dies ist das Verhalten von Schlägern, Gangstern und der Mafia. Im größten Maßstab geschieht dies durch heftige mehrjährige Kämpfe. Dies ist das Verhalten von Nationen und Imperien. Feinde. Um den Menschen einen Ausweg aus der Gewalt zu bieten, lehren neue Autoritäten die Menschen, dass Gehorsam den Krieg beenden wird. Diese Autoritäten sind dazu geschaffen, Gehorsam zu erzwingen. Diese Autoritäten erziehen die Menschen zu Gehorsam mit dem Versprechen, sie vor gefährlichen Feinden zu schützen. Gottesstaaten haben den Feind der Blasphemie genutzt. Die Nazis nutzten die Juden. Die Kommunisten benutzten die Reichen. Viele, viele Feinde sind geschaffen worden, aber der bei weitem geläufigste ist die Anarchie. Anmerkung des Übersetzers. Locke verwendet den Begriff Anarchie entsprechend der von der Kultur geschaffenen Bedeutung im Sinne von Chaos. Schutz. Um eine Gesellschaft nach ihren Wünschen zu konstruieren und das freie Denken der Menschen zu pervertieren, muss das Böse einen Feind erschaffen. Für die Tyrannen ist es nicht wichtig, wer der Feind ist. Sie bieten Schutz vor diesen erfundenen Feinden im Austausch gegen Gehorsam. Beachte, dass Schutz angeboten wird, aber Gehorsam verpflichtend ist. Ob du es willst oder nicht, du wirst gehorchen oder sie werden zur Gewalt zurückkehren. Die Feinde werden nur geschaffen, um die Last des Gehorsams in den Köpfen der Menschen zu lindern. Kulturelle Feinde sind eine Illusion. Benjamin Franklin lehrte, dass diejenigen, die Freiheit aufgeben, um Sicherheit zu gewinnen, sehr schnell beides verlieren werden. Das ist keine unwichtige Beobachtung. Das Muster der Tyrannei zeigt deutlich, dass die Betonung deines Bedürfnisses nach Sicherheit einzig dem Zweck dient, dich davon zu überzeugen, deine Freiheit aufzugeben. Das ist alles, was die Autorität bezweckt. Die Nachfrage nach Sicherheit wird durch diejenigen geschaffen, die Macht über dich haben wollen. Dies ist der Grund, weshalb Feinde geschaffen werden. Täusche dich nicht, es ist nicht der Feind, hinter dem die Tyrannen her sind. Sie sind hinter dir her. Die Illusion der kulturellen Feinde wurde entwickelt, um das Denken der Menschen einzuschränken. Sie wurde entworfen, um Menschen davon zu überzeugen, dass der wahre Feind nicht das Böse ist, welches über sie herrscht, sondern ein imaginärer Dämon, der ihnen Schaden zufügen könnte. Dies ist die Lüge der Tyrannei. Sie fordert deinen Gehorsam, um dich zu retten. Tyrannei ist verkleidet als Kultur und Gesetz. Soziale Anpassung. Wenn die Menschen unter Androhung von Gewalt beginnen, sich dem Willen einer neuen Autorität zu unterwerfen, erscheint in der Kultur ein Prinzip namens soziale Anpassung. Je mehr Menschen einer neuen Autorität gehorchen, desto wahrscheinlicher ist es, dass weitere nachfolgen werden. Gehorsam wird zur Norm und zu einem Teil des Alltags. Es ist natürlich, sich der Gewalt der Autorität entziehen zu wollen. Menschen, die unter der Unterdrückung von Staaten oder Schlägern leben, werden zwangsläufig das Angebot des Gehorsams annehmen. Ein Straßenräuber wird dir anbieten, nicht zu schießen, wenn du deine Brieftasche herausgibst. Vergewaltiger bieten dir an, dich nicht zu töten, wenn du deine Würde aufgibst. Die Mafia bietet dir an, dich nicht zu foltern, wenn du bezahlst. Regierungen bieten dir an, dein Leben nicht auszulöschen, wenn du ihre Gesetze einhältst. Das Angebot wird mit der Illusion von Feinden versüßt. Wenn eine Person Schmerzen oder Tod auf der einen Seite sieht und den Schutz vor einem Feind auf der anderen Seite, wird der Wille, frei zu sein, schließlich brechen. Gesetze. Gesetze werden erlassen und geschrieben, um Gehorsam zu begründen. Gesetze imitieren Prinzipien. Die Menschen lernen, dass alles, was das Gesetz besagt, richtig wäre. Ihnen wird nicht beigebracht, zu tun, was richtig ist, sondern dem Gesetz zu folgen. Gesetze zu legitimieren ist die Aufgabe der Kultur. Die Kultur verwendet dann das Gesetz, um Menschen glauben zu machen, dass sie nicht in der Lage wären, Wahrheit in sich selbst zu erkennen und in Frieden zu leben. Kultur lehrt, dass es legitim wäre, dem Gesetz zu folgen, anstatt dem eigenen Verstand. Kontrolle der Sprache. Die grundlegendste Waffe der Kultur ist die Kontrolle der Sprache. Während die Geschichte drastische Beispiele dieser Waffe zeigt, gibt es sie in jeder Kultur als das Diktat des Anstands. Das Ziel der Kontrolle der Sprache ist sicherzustellen, dass diejenigen, die gezwungen wurden, sich dem Willen der Autorität zu unterwerfen, niemals den Mut haben werden, zurückzublicken. Um Gehorsam zu erhalten, verlangt die Kultur, dass jeder Sklave seinen Mitmenschen den Willen der Kultur aufzwingt. Sie lehrt die Menschen, ihre widerspenstigen Nachbarn seltsam oder verrückt zu nennen. Die Kultur verlangt, dass alle Menschen jene ausschließen, die den Regeln der Kultur nicht folgen. Die Kultur verurteilt alle als unmoralisch und asozial, die ihrem Diktat nicht gehorchen. Auf diese Weise formt die Kultur das Denken der Menschen, indem sie ihren Ausdruck einschränkt. Darüber hinaus verleiht Kultur ihren Predigern Adjektive wie nobel und geachtet. Diejenigen, die den Regeln der Kultur am nächsten stehen, vor allem in der Verurteilung ihrer Feinde, werden belohnt, wenn sie diejenigen verdammen, die weniger bereit sind zu gehorchen. Diese Abwertung des menschlichen Geistes zeigt das Übel der kulturellen Normen. Diejenigen, die Widerstand gegenüber einer Autorität leisten oder gar von Revolution sprechen, werden geächtet, beschimpft und verteufelt. Es ist schwer, die Einsamkeit zu ertragen, die damit verbunden ist, außerhalb einer Kultur zu leben. Dies zeigt, dass die Kontrolle der Sprache eine Waffe ist, erschaffen, um den Geist der Menschen zu brechen. Es ist eine Waffe, die geschaffen wurde, um deinen Gehorsam zu erzwingen. Sobald die Menschen in einer Kultur beginnen, die Kontrolle der Sprache untereinander durchzusetzen, ist Autorität etabliert. Sie beherrscht nun genau die Menschen, die ihre Macht durchsetzen. Dazu ist Kultur geschaffen und die Autorität kann nun mit dir tun, was immer ihr gefällt. Vollstreckung. Es gibt Zeiten, in denen eine Autorität auf Gewalt zurückgreifen muss, um den Gehorsam aufrechtzuerhalten. Es wird immer eine kleine Minderheit geben, die es ablehnt, den kulturellen Lehren zu folgen. Aus diesem Grund schaffen die Autoritäten einen konstanten Strom von Gewalt, bekannt als Exekutive oder Polizei. Die Polizei verteidigt nicht deine Freiheit, sondern die Autorität. Kulturen lehren immer, dass Freiheit und Autorität ein und dasselbe wären, aber die Aufgabe der Polizei ist es, die Waffen der Gewalt zur Erhaltung der Autorität zu verwenden, nicht um die Freiheit zu verteidigen. Eine Autorität muss auch Gewalt anwenden, wenn Kulturen zusammenbrechen. Im Laufe der Geschichte haben die Menschen langsam aber sicher immer mehr über ihren eigenen Wert gelernt und verlangen daher mehr und mehr Freiheit. Verschiedene Kulturen sind bereits gefallen, als Menschen erkannten, dass Kultur eine Lüge ist. Wenn Kulturen beginnen zusammenzubrechen, geschieht dies, weil die Menschen ihren eigenen Wert erkennen. Solche Kulturen und die Autoritäten, die sie schützen, sind dem Untergang geweiht. Nicht ein einziges Mal in der Geschichte hat eine Kultur diesen Niedergang überlebt. Wenn die Autoritäten erkennen, dass ihre Kultur zusammenbricht und sie keinen Gehorsam mehr erhalten, greifen sie auf Gewalt zurück. Diese Ausbrüche von Gewalt sind historisch gesehen äußerst brutal. Die gewaltsame Durchsetzung der Gesetze ist ein Zeichen der kommenden Freiheit. Beispiel. Werfen wir einen Blick auf historische Beispiele für das Muster der Tyrannei. Ein bösartiger Schläger versammelt eine Bande von Männern, um Geld von den Leuten, die in seiner Nähe wohnen, zu erpressen. Er hat Erfolg, raubt riesige Mengen an Geld und seine Bande wächst zu einer Armee. Erfolgreich tötet er alle früheren Vertreter des Gesetzes und der Polizei oder unterwandert sie im Geheimen. da er weiß, dass er auf lange Sicht noch mehr Geld rauben kann, wenn er seine Opfer am Leben lässt, führt er eine Steuer ein, die alle bezahlen müssen, die in seinem Einflussbereich leben. Er markiert die Grenzen seines Gebiets und erlässt Dekrete. Wichtig ist, dass er seinen Opfern verspricht, dass er sie vor allen anderen Räubern beschützen wird. Seine Opfer gewöhnen sich langsam an seine Herrschaft und glauben seine Lügen. Die Menschen werden ängstlich, wenn sie ihre Nachbarn darüber reden hören, wie sie planen, die Steuern nicht mehr zu bezahlen und der Grausamkeit entkommen wollen. Bald unterstützen sie aktiv das Regime, achten auf verräterische Sprache und übergeben die Abweichler der Polizei. Der ursprünglich als Verbrecher bekannte Schläger wird nun als Autorität bezeichnet. Er ist nun das Gesetz. Dieses Beispiel könnte leicht jede Bande von Barbaren aus dem Mittelalter beschreiben oder aus noch früherer Geschichte. Es könnte jeden König oder Kaiser vergangener Zeiten beschreiben. Es könnte jeden Kriegsherrn von heute beschreiben oder jede Mafia. Tatsache ist, es gleicht jeder Autorität, die jemals geschaffen wurde. Sobald die Menschen konditioniert sind, den Begriff der Autorität zu akzeptieren, gehorchen sie normalerweise, ohne zu denken. Das Ziel von Gesetzen ist der Gehorsam und die Zerstörung der Freiheit kann in der Blindheit des Gehorsams gefunden werden. Das Autoritätsprinzip zeigt, dass selbst wenn eine Person eine Handlung normalerweise für falsch hält, sie diese Handlung dennoch ausführen wird, wenn eine Autorität sie befiehlt. Der Aufbau und die Anwendung der Autorität über die Menschen wird Muster der Tyrannei genannt. In der Geschichte. Es ist leicht, dieses Muster durch die Geschichte hindurch zu verfolgen. Adolf Hitler erschuf einen Feind aus den Juden. Die deutsche Kultur wurde manipuliert und Juden wurden als schmutzig und gierig verurteilt, ein ganzes Volk als sonderbar, weil sie unter ihresgleichen blieben. Schnell war die Kultur etabliert, in der Menschen für die Verteidigung von Juden verurteilt wurden. Menschen, die sie dämonisierten, wurden belohnt. Die Sprache der Menschen wurde nun kontrolliert. Als nächstes erklärte Adolf Hitler die Juden zum absoluten Feind. Die Juden wurden für alle sozialen und wirtschaftlichen Probleme verantwortlich gemacht. Die Lösung war, Adolf Hitler an die Macht zu bringen, damit er die Menschen vor dem Feind beschützen und die deutsche Freiheit retten konnte. Begehe nicht den Fehler zu denken, dass Hitler es auf die Juden abgesehen hätte. Er hatte es auf die Deutschen abgesehen. Als böser Mann war er einfach bereit, Millionen von Juden zu opfern, um Macht zu erlangen. Begehe nicht den Fehler zu denken, Hitler wäre ein Rassist gewesen. Erkenne das Muster. Nach kurzer Zeit herrschte er über die gesamte Nation und zwang alle Deutschen, ihm und seiner Armee zu dienen. Sein Ziel war nicht Rassismus, sein Ziel war die totale Weltherrschaft. Sozialismus und Kommunismus erschaffen den Feind der Gier nach dem gleichen Muster, indem sie die Sprache kontrollieren. Profit wird zu einem schmutzigen Wort, auch wenn es nur bedeutet, dass du gearbeitet hast, um dir ein besseres Leben zu schaffen. Geld wird böse, auch wenn es einfach nur deine Arbeit repräsentiert, welche offensichtlich etwas Gutes ist. Sie erschaffen einen Feind, aber es ist nicht die Gier, hinter der sie her sind, sondern du bist es. Wenn sie dich davon überzeugen können, dass dein Geld und deine Arbeit der Feind sind, wirst du ihnen beides ausliefern. Autorität ist nicht geschaffen worden, um den Feind zu vernichten. Autorität wurde geschaffen, um dich zu versklaven. Demokratien erschaffen den Feind der Anarchie nach dem gleichen Muster, indem sie die Sprache kontrollieren. Es wird unmoralisch, darauf hinzudeuten, dass man Gesetz auch brechen kann. Es spielt keine Rolle, welches Gesetz oder was es besagt. Es wird als nobel dargestellt, Steuern zu bezahlen, egal wie viel von dir verlangt wird. Es gilt als höchste Form des kulturellen Anstands, das Gesetz zu befolgen, unabhängig davon, wie es lautet. Der Feind ist die fiktive Anarchie, in der niemand sicher ist, weil jeder ein Tyrann ist. Um dich vor der Anarchie zu retten, übergibst du die Kontrolle dem Gesetz, du gehorchst. Das Böse verfolgt nicht die Zerstörung der Anarchie, es verfolgt dich. Wenn du die Tyrannei in einer Kultur erkennen kannst, die von dir verlangt, dass du gehorchst, egal was sie von dir fordert und egal wer die Gesetze schreibt, dann beginnst du die Natur des Bösen zu verstehen. Alles, was dich das Böse lehrt, ist, dass du begrenzten Wert hättest. Rechtsstaatlichkeit. Die Rechtsstaatlichkeit ist die gefährlichste Idee, die jemals über die Menschheit gebracht wurde. Im Laufe der Zeitalter trug sie zahllose Namen. In einfacheren Stämmen war sie als Respekt vor den Ältesten bekannt. Unter der Tyrannei der Könige nannte man es Adel, Geburtsrecht oder göttliche Bestimmung. Im Kommunismus wird sie Überlegenheit des Staates genannt. In Diktaturen ist sie als das Gegenteil von Anarchie bekannt. In Gottesstaaten nennt man sie Offenbarung. Die grundsätzliche Lehre dieser Idee ist, dass du dem Gesetz folgen sollst. Nicht, weil es sinnvoll oder moralisch wäre, du sollst ihm nur folgen, weil es das Gesetz ist. Es wird angenommen, dass selbst wenn die Gesetze falsch sind, es dennoch richtig ist, sie zu befolgen, weil es das System unterstützt und das System wichtiger ist als du selbst. Damit eine intelligente Person entscheiden kann, was richtig ist, muss sie wissen, wer Gehorsam von ihr verlangt, sie muss darüber nachdenken, warum dies verlangt wird, und sie muss wissen, was es ist, das sie tun soll. Nur dann kann sie selbst entscheiden, ob es das Richtige ist. Aber das ist nicht, was die Autorität will. Autorität will nicht, dass du tust, was richtig ist, sie will, dass du gehorchst. Kultur lehrt, dass die Art des Gesetzes und sein Inhalt irrelevant wären. Kultur lehrt, dass Gehorsam ehrenhaft wäre. Kultur erklärt ein Gesetz zur Moral, sobald es geschrieben ist. Das Gesetz ist eine Waffe. Es wird vom Bösen verwendet, um seine Beute anzugreifen. Ob im Namen der Pflicht, dem König gegenüber, aus Loyalität gegenüber dem Staat oder der Rechtsstaatlichkeit, das Gesetz ist die Waffe, die verwendet wird, um zu erpressen und zu kontrollieren. Kultur hält die Wertschätzung des Gesetzes aufrecht. Kultur lehrt, dass Gesetze richtig und gut wären. Kultur stellt nie die Frage, wer das Gesetz geschrieben hat. Tyrann und Bruder werden eins. Kultur stellt nie die Frage, ob das Gesetz richtig ist. Du musst gehorchen, egal was es besagt. Auf diese Weise ist das Gesetz eine mächtige Waffe, die gegen dich verwendet wird. Alle Herrschaftsformen haben Bände von Gesetzen geschaffen, zu deren Verständnis ein ganzes Leben nötig ist und ganze Armeen von Anwälten, um mit ihnen umzugehen. All diese Dinge sind Waffen in den Händen der Mächtigen, die sie gegen dich und zu ihrem Vorteil verwenden. Gesetze sind nur von Wert für diejenigen, die sie geschaffen haben, und dies nur, weil die Kultur verlangt, dass du ihnen gehorchst. Die direkteste Einladung zur Tyrannei ist, wenn du dich für die Einhaltung der Gesetze einsetzt, völlig unabhängig davon, was sie besagen. Das Gesetz wird gegen dich zur perfekten Waffe. Wer auch immer die Gesetze kontrolliert, kontrolliert dich. Dein Wert wird durch das Ausmaß deines Gehorsams gemessen. Kapitel 4: Kultur. Kulturen werden erschaffen, um Machtstrukturen zu erhalten. Die Kultur ist der Vollstrecker der Autorität. Die Kultur verzerrt Prinzipien, um die Autorität des Bösen zu verteidigen. Die Kultur muss dich davon überzeugen, dass es nicht falsch ist, wenn das Gesetz den Wert der Menschen negiert und deine Freiheit zerstört. Kultur überzeugt Menschen, indem sie den Begriff der Moral pervertiert. Moral ist Freiheit, Unmoral ist böse. Die Ausübung und Verteidigung der Freiheit ist moralisch. Die Zerstörung der Freiheit ist unmoralisch. Das ist die reine Wahrheit der Moral. Vernunft ist die richtige Anwendung eines Prinzips. Unklug zu handeln ist Dummheit. Doch Vernunft ist nicht Moral. Es ist nicht unmoralisch, mit dem bloßen Fuß nach einem schweren Stein zu treten, aber es ist wahrscheinlich unvernünftig. Vernunft ist eine Frage der Anwendung der Prinzipien und der Weisheit, die du in deinem Leben bislang gesammelt hast, um die Ziele, die du dir gesetzt hast, zu erreichen. Dies wird durch Freiheit ermöglicht. Ohne Freiheit ist Vernunft bedeutungslos. Die Moral muss der Vernunft vorausgehen. Die große Lüge der Kultur ist, dass eine Autorität nicht an die Moral gebunden wäre und dass Autorität dir ihre Vernunft aufzwingen kann. Die große Lüge der Kultur ist, dass du weniger wert wärest als das Gesetz. Kulturen lehren, dass vernünftige Absichten rechtlich durchgesetzt werden sollten. Auf diese Weise gewinnen sie einen Vorwand, um das Leben der Menschen zu kontrollieren. Damit Menschen lernen, wachsen und ihr Glück finden können, müssen die Menschen frei sein, ihr eigenes Verständnis der Prinzipien zu gewinnen. In Freiheit können sie dies mit Vertrauen durch Versuch und Irrtum erreichen. Auf diese Weise wachsen Kinder zur Reife heran. Auf diese Weise gewinnen Menschen Weisheit. Kulturen sind Agenten des Bösen. Das Ziel des Bösen ist die Vernichtung deiner Fähigkeit, Weisheit zu erlangen. Das Ziel des Bösen ist die Zerstörung deines Wertes. Um die Kontrolle über dich zu gewinnen, verbreitet die Kultur die Lüge, dass Autorität nicht an Moral gebunden wäre. Sie lehrt, dass Autoritäten Freiheit nach Belieben zerstören können und benennt die Vernunft als den Grund dafür, dass du dich freiwillig ergeben solltest. Unter der Vorgabe, dich zu verteidigen, behauptet die Kultur, dass es moralisch wäre, die Freiheit zu zerstören. Kulturen behaupten, dass das Böse gut wäre und das Gute böse. Vernunft kannst du überall um dich herum finden. Sie ist in den Entscheidungen zu finden, die du jeden Tag triffst. Selbst wenn du einen Fehler machst, kannst du Vernunft finden. Vernunft kann nicht mit Gewalt erzwungen werden. Das Gesetz versucht, Vernunft zu erzwingen. Das Gesetz ist eine Lüge. Ohne die Freiheit zu wählen, kannst du keine Vernunft erreichen. Du kannst nicht glücklich sein. Moral kannst du überall um dich herum finden. Überall dort, wo du sie findest, wirst du auch Freude finden. Wo auch immer du Unmoral findest, wirst du auch Elend finden. Kulturen erzwingen Autorität, indem sie Freiheit durch das Gesetz zerstören. Dies ist Unmoral. Kontrolle der Sprache. Die Sprache wird von der Kultur gesteuert, weil sich durch Sprache die Weisheit entwickelt. Menschliche Kommunikation beschleunigt Wachstum und Lernen exponentiell. Menschen erlernen Prinzipien selbstständig durch Experimente mit ihrer Umgebung, aber sie lernen viel schneller, wenn sie ihre Gedanken durch Sprache ausdrücken können. Die Sprache ist das mächtigste Werkzeug der Menschheit. Durch sie erweitern Kinder und Erwachsene gleichermaßen ihr Verständnis von allem, was sie erlernen wollen. Kultur kann sich die rasche Entwicklung des menschlichen Verstandes nicht leisten. Sollten die Menschen ihren eigenen Wert und ihr Potenzial erkennen, würden sie sich niemals einer künstlichen Autorität unterwerfen. Kultur dreht sich um Kontrolle. Die Kulturen sind zum Schutz der Mächtigen geschaffen, zum Schutz der Autorität. Es ist die Aufgabe der Kultur, sicherzustellen, dass Sprache nicht frei fließen kann. Um das zu erreichen, erstellt sie ein Raster der Manipulation von Gedanken und anständiger Sprache. Autorität darf nicht in Frage gestellt werden. Zuerst bezeichnet die Kultur das Infragestellen von Autorität als unmoralisch. Die Rechtsstaatlichkeit, der absolute Respekt vor der Strafverfolgung, das besondere Ansehen der Politiker und der Adel des Königs sind Beispiele der kulturellen Manipulation des Denkens. Kultur kann nicht zulassen, dass die Menschen ihre Treue einem bestimmten Gesetz oder einem bestimmten König oder einem bestimmten System von Autorität gegenüber in Frage stellen. Stattdessen lehrt die Kultur, dass diese Dinge über alle Zweifel erhaben sind. Es ist niemals erlaubt, den König, den Diktator oder die Demokratie in Frage zu stellen. In allen Kulturen, die sich je entwickelt haben, steht die Autorität über der Menschheit. Die stärkste Form, einen Herrscher in Frage zu stellen, ist, seine Ermordung zu planen. Selbst nur ein Satz wie diesen zu schreiben, wird allen, die in irgendeiner Kultur leben, einen Schauer über den Rücken laufen lassen. Dies zeigt die Kontrolle, die die Kultur über die Sprache hat. Zu hinterfragen, ob eine Autorität richtig oder falsch liegt, ist nicht gestattet. Das System steht über dir, du wirst dich nicht wehren, obwohl das Gesetz es als moralisch gerechtfertigt vorsieht, mit Gewalt verteidigt zu werden, wird dir beigebracht, dass es unmoralisch wäre, auch nur darüber nachzudenken, dich gegen das Gesetz zu verteidigen. Schwächere Tabus bezüglich des Hinterfragens von Autorität existieren in den Kulturen der Geschichte in vielfältiger Form. In der heutigen Zeit ist dies besonders gut zu erkennen an der Schande, die über jeden gebracht wird, der die Ehrbarkeit der Polizei in Frage stellt, die der Lehrer an öffentlichen Schulen oder anderer Beschäftigter im öffentlichen Dienst. Ihre Arbeit steht unanfechtbar über der Arbeit aller anderen. Ihre Aktionen sind über jeden Zweifel erhaben, weil sie Agenten der Autorität sind. Manchmal wird es auch Respekt vor dem Amt genannt. Wenn du ihr Recht, sich in dein Leben einzumischen, hinterfragst, wird dir dies die Verachtung der Kultur einbringen. Dies ist die Steuerung der Sprache. Ein weiteres Beispiel dafür findest du in dem Glauben, dass das Zahlen von Steuern edel wäre. Nicht eine Person würde bezahlen, wenn sie es nicht müsste. Nicht eine Person zahlt auch nur einen Cent mehr, als unter Androhung von Haft von ihr gefordert wird. Und doch hörst du überall in der Kultur die Leute davon sprechen, wie nobel es sei, Steuern zu bezahlen. Steuerzahler ist ein Titel, der von jenen verliehen wird, die sich mit politischen Argumenten zu legitimieren versuchen. Kultur lehrt, dass gute Menschen diejenigen wären, die sich erpressen und lenken lassen, ohne nachzudenken. Gehorsam einem beliebigen Gesetz gegenüber gilt als Zeichen guten Charakters. Umso zerstörerischer ein Gesetz für die Menschheit ist, umso mehr huldigt die Kultur demjenigen, der dem Gesetz folgt. Wenn Autorität nicht in Frage gestellt wird, wenn sie als rechtmäßiger Herrscher über die Menschen akzeptiert wird, ist das Ergebnis Sklaverei. Die Deutschen haben es damals versäumt, die Kultur, die ihnen von der Nationalsozialistischen Partei auferlegt wurde, in Frage zu stellen. Ihre Knechtschaft unter Adolf Hitler und seiner Kriegsmaschinerie war die Folge. Milliarden von Menschen haben es versäumt, die im Kommunismus gefeierte Kultur der Bruderschaft in Frage zu stellen. Totalitäre Sklaverei und der Tod von 100 Millionen Menschen waren die Folge. Ob im großen oder kleinen Maßstab, wenn du deinen Verstand einer Kultur überlässt, wird sie aus dir ein Werkzeug für ihre eigenen Zwecke machen. Es beginnt da, wo du deine Sprache aus Angst vor der Kultur einschränkst. Ablenkung durch Anstand. Der nächste Schritt der kulturellen Manipulation von Sprache ist die Schaffung von Anstand und Höflichkeit. Diese definieren künstliche Feinde der Gesellschaft, von der die Kultur will, dass du dich mit ihnen beschäftigst, anstatt die Autorität in Frage zu stellen. Sie werden willkürlich definiert, um die Aufmerksamkeit vom Übel der Autorität abzulenken. Wie wäre die Welt, wenn du frei wärst, den Mund aufzumachen? Der Geist der Menschen ist durch die Ideen des kulturellen Anstands, durch politische Korrektheit und Höflichkeit gebunden. Politische Korrektheit ist konstruierte Sklaverei. Sie konzentriert sich auf die Steuerung der Sprache von Menschen in einer Weise, dass sie glauben, der Feind des Menschen wäre die Unhöflichkeit. Die Menschen sollen glauben, dass sie von Natur aus rassistisch, sexistisch und scheinheilig wären. Sie sollen glauben, dass sie nur sicher vor ihren eigenen Dämonen wären, wenn die Kultur die Sprache der Menschen streng kontrolliert. Kultur lehrt, dass die Menschen einen begrenzten Wert hätten. Grobe Sprache ist die schändliche Verwendung von Wörtern oder Begriffen, die außerhalb der von der Kultur festgelegten Norm liegen. Obwohl es nichts Böses an einem Wort gibt und Sprachen jeden Tag neu erfunden und geformt werden, will uns die Kultur glauben machen, dass das Böse in den Worten lebt, die wir verwenden, anstatt in der Unterdrückung des menschlichen Geistes durch die Autorität. Ein Fluch ist der Wunsch, Schaden über eine Person zu bringen. Fluchen ist das Versprechen einer Handlung. Doch diese Zusammenhänge wurden pervertiert, um dir beizubringen, dass Sprache etwas Böses wäre und nicht die Zerstörung der Freiheit, die das Böse bezweckt. Jedes Mal, wenn du ein Element in der Sprache findest, von dem es kulturell nicht akzeptabel ist, es auszusprechen, wirst du einen Sündenbock gefunden haben. Das genaue Beispiel ist irrelevant. Die Kultur erschafft immer Regeln des Anstandes, um Tyrannei zu verstecken. Zu Beginn der nationalsozialistischen Bewegung in Deutschland wurde eine Kultur entwickelt, in der die Verteidigung eines Juden als ungehörig galt. Gleichfalls galt es als unhöflich, diejenigen herauszufordern, die Juden verurteilten. Dieses Muster ist in allen Kulturen, die je geschaffen wurden, zu finden. Die Nazikultur wollte nicht die Juden kontrollieren, sie wollte die Deutschen kontrollieren. Entscheidung. Um dich von der Sklaverei durch die Kontrolle der Sprache zu befreien, musst du das Prinzip der persönlichen Betroffenheit verstehen. Wenn du dich von einem Wort oder einem Satz beleidigt fühlst, dann hast du Wut und Schmerz für dich selbst gewählt. Die Kultur möchte dich glauben machen, dir würden diese Empfindungen aufgezwungen. Aber das ist nicht wahr. Die Kultur möchte dich glauben machen, dass das Böse in der Diskussion von Ideen leben würde oder in beabsichtigten oder unbeabsichtigten Beleidigungen zu finden wäre. Kultur möchte dich glauben machen, dass bestimmte Wörter oder Anspielungen die Orte wären, an denen das Übel der Gesellschaft zu finden ist. Kann das Böse den Feind der Sprache erschaffen, kann es dich davon überzeugen, dich seiner Kontrolle hinzugeben. Dies ist der Sinn und Zweck der Kultur. Obwohl die Menschen immer das Gefühl haben, dass sie sich vollkommen zu Recht von Worten angegriffen fühlen, ist ihre Antwort darauf dennoch ihre Entscheidung. Die Menschen haben die Freiheit, alles zu fühlen, was sie wollen, wenn sie einer anderen Person zuhören. Doch die von der Kultur angebotene Lösung ist, Sprache in eine Form zu zwingen, die den Geschmack der Kultur trifft. Sobald du daran glaubst, dass die Kontrolle über die Sprache nobel wäre, wirst du dich auch nicht mehr fragen, warum es unangebracht sein sollte, Autorität zu hinterfragen. Vernichtung des menschlichen Geistes. Auch wenn beliebige Kulturen unter Erwachsenen überall auf der Erde zu finden sind, können sie am leichtesten bei Kindern beobachtet werden. Kultur erschafft Vorstellungen von Stil, von Aussehen und davon, wie Menschen handeln sollen. Rosa lieber zu mögen als blau ist eine persönliche Vorliebe. Blau zu tragen, weil du dich davor fürchtest, rosa zu tragen, ist die Zerstörung des Geistes, die jede Art von Kultur hervorbringt. Kulturen schränken die Möglichkeiten der Menschen ein, indem sie willkürliche Regeln für dein Leben aufstellen und sie mithilfe von Gruppenzwang durchsetzen. Den Verstand der Menschen zu vernichten, ermöglicht der Kultur, Gehorsam zu erlangen. Wenn die Menschen Angst davor haben, aufrecht zu stehen, weil sie glauben, nicht attraktiv, wohlhabend oder gebildet genug zu sein, hat die Kultur ihren Verstand zerstört, indem ihnen beigebracht wurde, dass sie nur einen begrenzten Wert hätten. Menschen, die ihren eigenen Wert nicht kennen, sind einfach zu steuern. Der unter Kindern ausgeübte Zwang ist ein Musterbeispiel für das Böse innerhalb einer Kultur. Diejenigen Kinder, die geschickt begreifen, wie man sich den kulturellen Normen anpasst und diese allen anderen gegenüber am besten durchsetzt, sind diejenigen, die später Macht erlangen werden. Dies ist ein Schatten der Kultur, der Völker und der Könige. Ein Musterbürger der Kultur ist jemand, der sich präzise nach den Mustern der Kultur formt. Dem Anschein nach handelt es sich dabei um Stil, Sprache, Bildung und Wirtschaft. Tatsächlich handelt es sich um Gehorsam. Kultur lehrt die Menschen, den perfekten Bürger zu vergöttern. Sie versucht dies, da sie auch deinen Gehorsam will. Diese Menschen werden von der Gesellschaft belohnt, weil sie sich so bereitwillig von der Kultur haben formen lassen. Die Vertreter der Autorität in allen Bereichen des Lebens werden immer die Musterbürger mit Symbolen der Ehre belohnen und diejenigen mit Spott und Hohn bestrafen, die dem Standard der Knechtschaft nicht entsprechen. So wird eine Kultur geschaffen. So werden Sklaven gemacht. Die Zerstörung des menschlichen Geistes zwingt schlussendlich alle, sich anzupassen. Nur sehr wenige denken überhaupt daran, gegen diese Machtstruktur zu kämpfen. Fast jeder akzeptiert die Autorität. Stolz und Überheblichkeit. Die Kultur lehrt, dass Stolz eine ungerechtfertigte Wertschätzung des Selbst wäre. Doch du bist ein Wesen von unbegrenztem Wert. Die Kultur belügt dich. Stolz wird von der Kultur verurteilt, weil Kultur nicht will, dass die Leute verstehen, wie viel sie wert sind. Sie vermischt ganz bewusst die Bedeutung von Stolz und Überheblichkeit. Es ist überheblich zu glauben, dass du mehr wert wärest als alle anderen. Alle Menschen haben unendlichen Wert. Überheblich zu sein bedeutet, den Wert der Menschen in deiner Umgebung herabzusetzen. Autorität ist die ultimative Überheblichkeit. Sie erniedrigt die Menschen, damit sie glauben, dass nur Autoritäten Wert hätten. Stolz ist das Verständnis vom eigenen Wert. Kultur verurteilt ihn, um zu behaupten, dass du nicht ausreichend Wert hättest, um zu tun und zu sagen, was du willst, oder um Dinge zu erreichen, die du dir wünschst. Andere fühlen sich vom Stolz beleidigt, weil sie von der Kultur ihr ganzes Leben gelernt haben, dass sie wenig oder keinen Wert hätten. Sie fühlen sich durch das Missverständnis bedroht, dass stolze Menschen besser wären als sie selbst. Sie haben gelernt, dass Stolz Überheblichkeit wäre. Wären die Menschen nicht so leicht von den Lehren der Kultur zu beeinflussen, würden sie erkennen, dass alle Menschen von gleichem Wert sind. Würden sie den Stolz eines Menschen sehen, der noch stärker an sich selbst glaubt, als sie es tun, würden sie sich freuen. Wenn ein stolzer Mensch großen Wert hat, dann haben sie genau denselben Wert. Kultur verurteilt Stolz, um das Vertrauen der Menschen in sich selbst zu zerstören. Ohne Kultur würden sich die Menschen vom Stolz anderer inspirieren lassen. Vom Stolz daran zu glauben, dass wir fliegen, Krankheiten heilen und Wunder vollbringen können. Vom Stolz, der nahelegt, dass du über dich selbst bestimmen kannst. Begeisterung und Aufregung. Begeisterung für das Leben wird häufig von der Kultur verspottet. Diejenigen, die von den Wundern und der Schönheit unserer Welt berührt werden, sind auf dem Weg zu verstehen, wie viel Wert sie haben. Das darf die Kultur nicht zulassen. Aufregung und Begeisterung sind nur in begrenzten und vorgegebenen Formen erlaubt. Jede Kultur ist anders, aber alle geben akzeptable Wege und Ventile für Begeisterung vor. Diese Vorgaben lenken den stolzen Ausdruck der Begeisterung, sodass andere nicht inspiriert werden. Kultur tut Erfolg als etwas ab, das für einen normalen Menschen nicht zu erreichen wäre. Kultur lehrt, dass die meisten Menschen nur begrenzten Erfolg in ihrem Leben erwarten dürften. Kultur lehrt die Menschen zu akzeptieren, dass Träume nicht zu erreichen sind. Ohne Ausnahme ist die Kultur der Grund, weswegen Träume so schwer zu verwirklichen sind. Gesetze, Kontrolle und die Zerstörung des menschlichen Geistes beschränken unsere Fähigkeit, Dinge zu erreichen. Nur menschlich. In jeder Sprache und in jeder Kultur gibt es viele Varianten der Formulierung nur menschlich. Diese Phrase impliziert den letztlich begrenzten Wert der Menschen. Diese Phrase ist eine Lüge. Die Menschen haben eine unbegrenzte Kapazität für Intelligenz. Dinge, die in der Antike noch ins Reich des Übernatürlichen gehörten, sind heute an der Tagesordnung. Prinzipien, die zunächst als äußerst komplex galten, erschienen plötzlich einfach, nachdem sie von uns intelligenten Wesen verstanden wurden. In Freiheit wächst du mehr und mehr, indem du lernst, und die Weisheit öffnet deinen Geist für die Reinheit unserer Wirklichkeit. Kulturen lehren häufig, dass Intelligenz erblich wäre. In Verbindung mit der Vorstellung, dass die Mächtigen intelligenter wären, ist diese Lehre entwickelt worden, um dir zu vermitteln, dass die Mächtigen ihre Rolle zu Recht innehätten. Diese Idee wurde geschaffen, um zu lehren, dass die Intelligenz der Menschen durch den physischen Aufbau ihres Gehirns beschränkt wäre. Diejenigen, die keine Macht haben, sind ganz offenbar nicht qualifiziert genug, um über sich selbst zu bestimmen. Kultur benötigt Menschen, die Grenzen anerkennen, damit sie Gehorsam akzeptieren. Glorifizierung des historischen Bösen. Zeitgenössische Kultur hat eine Tendenz, die Übel der Vergangenheit zu romantisieren. Mörder, die ganze Nationen dahingeschlachtet haben, wie Alexander, erhalten den Titel groß. Königlichen Herrschern wird die Ehre zuteil, ein guter König gewesen zu sein. Die Sklaverei des Kommunismus wird verehrt unter dem Vorwand, dass allein Josef Stalin der Grund für das Scheitern des Systems war. Die Morde der Strafverfolgungsbehörden werden unter dem Banner der Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit weiß lackiert. Die Blutbäder der Kriege werden mit der Loyalität der Soldaten verklärt. Kultur möchte, dass wir die Vergangenheit ignorieren. Sie will uns glauben machen, dass dies alles nur Fantasien und Geschichten wären und nicht der Kampf der Menschheit gegen das Böse. Milliarden haben schon ihr Leben verloren im Kampf gegen die Tyrannei. Die Lektion der Vergangenheit ist nicht die von der Ehre der Sklaven, vom Guten einer Epoche oder von den Handlungen weiser Könige. Es ist die Natur des Bösen, über die wir etwas lernen müssen. Lass nicht zu, dass die Kultur dein Wissen der Geschichte verschleiert, indem sie Tyrannei verherrlicht. Diese Verschleierung der Tyrannei gibt es heute in jeder Kultur der Erde und sie verbirgt die gleiche Tyrannei, wie sie in der Vergangenheit zu finden ist. Diejenigen, die Tyrannei ermöglicht haben, bereiteten der Autorität den Weg. Ich mache nur meine Arbeit, heißt es. Die Kultur fragt nicht, was für eine Arbeit das ist. Die Kultur wird nicht zulassen, dass du glaubst, es läge in der Verantwortung der Menschen, sich dem Übel der Autorität zu widersetzen. Nazis, Kommunisten und Kriegsherren gleichermaßen, immer lehrt Kultur uns, dass der durchschnittliche Schlechter der Geschichte nur seine Arbeit getan hätte. Kultur verherrlicht das Böse in der Geschichte und lehrt, dass der heutige blinde Gehorsam gegenüber der Autorität nobel wäre. Die gleiche Verblendung des Geistes wie damals wird auch heute praktiziert. Ob ein Gesetz richtig oder falsch ist, ist irrelevant. Um Autorität durchzusetzen, muss Freiheit zerstört werden. Gehorsam. Gehorsam gegenüber der Autorität ist das einzige Ziel der Kultur. Es geschieht in tausend Facetten und durch eine Million Lügen, aber das Ziel ist immer Gehorsam. Das Rittertum war der Ehrenkodex, der von den Königen des Mittelalters geschaffen wurde. Dieser Kodex bestand aus blinder Anbetung der Ritter und der Edelleute. Den Bauern und Leibeigenen wurde beigebracht, dass jene, die über sie herrschten und die Gesetze des Königs durchsetzten, immer ehrbar und rechtschaffen waren. Das Ziel war der Gehorsam des Menschen der Autorität gegenüber. Die Lehre des Rittertums war, dass die Ritter der Strafverfolgung mehr Wert besessen hätten als alle anderen. Patriotismus ist der von den Nationen der Moderne geschaffene Ehrenkodex. Dieser Kodex besteht aus vollkommener Treue demjenigen gegenüber, der die Nation gerade anführt. Patriotismus lässt dir keine Wahl. Du kannst nicht wählen, welche Nation du unterstützen willst. Du bist schon von Geburt an ein Sklave. Du kannst der Nation deinen Gehorsam nicht verweigern. Alle ihre Gesetze sind bindend. Patriotismus lehrt, dass die Nation herrlich und stark wäre und dass die Menschen nur insofern von Wert wären, wie sie sich vor ihr verneigen. Die Rechtsstaatlichkeit ist der Ehrenkodex der Demokratie. Sie lehrt, dass es ehrenvoll wäre, dem Gesetz zu gehorchen. Dieser Kodex besagt, dass du nicht prüfen dürftest, was ein Gesetz besagt oder wer es erlassen hat oder warum es geschrieben wurde. Der Rechtsstaat verlangt völligen Gehorsam. Das Gesetz ist eine Waffe und Gehorsam ist sein Zweck. Die Rechtsstaatlichkeit setzt den Kriminellen mit dem moralischen Wert einer Handlung gleich. Die Rechtsstaatlichkeit lehrt, dass Gesetze mehr Wert hätten als Menschen. Alle Kulturen bezeichnen Ungehorsam als Verrat und verängstigen Menschen, die daran denken, das, was von der Kultur als gut und richtig dargestellt wird, zu verraten. Die Prämisse des Verrats besagt, dass es falsch wäre, sich gegenüber den Interessen einer Autorität zu verweigern. Die Wahrheit ist, dass es falsch ist, andere gegen ihren Willen zu einer Handlung zu zwingen. Da Autorität immer ein Geschöpf der Gewalt ist, sind die Behauptungen des Rechtsstaats unmoralisch und irrelevant. So etwas wie Verrat gibt es nicht. Sklaven als Vollstrecker. Diejenigen, die unter dem Einfluss der Kultur stehen, werden die Dogmen der Kultur an andere weitergeben. Kultur lehrt, dass Moral in Gehorsam zu finden wäre und deshalb werden diejenigen, die glauben, dass die Herrscher zu Recht Macht über die Menschen ausüben würden, verlangen, dass ihre Freunde und Nachbarn sich ebenfalls nach dem Willen der Kultur verhalten. Dies ist die Heimtücke der Kultur. Menschen werden überzeugt, dass Sklaverei moralisch wäre. Kultur will nur Gehorsam und die Menschen folgen ihr in Scharen. Kultur überzeugt Menschen, dass die Zerstörung der Freiheit moralisch wäre. Sie gibt vor, dass das Böse gut wäre und das Gute böse. Alle, die sich gegen die Autorität stellen und für die Verteidigung der Freiheit sprechen, sind verdammt. In ihrer stärksten Form ist die Kultur in der Lage, Menschen davon zu überzeugen, Soldaten zu werden und andere Völker zu ermorden, zu plündern und zu erobern. Es ist in jedem Reich passiert. Es ist in jedem Königreich passiert und in jeder Nation. Von den Nazi-Kriegsherren bis zu den barbarischen Horden und vom Lynchmob bis hin zur Strafverfolgung des Staates wurde Autorität mit Gewalt geschaffen. Wer sich daran beteiligt, die Ziele des Bösen durchzusetzen, erhält von der Kultur die Titel Tapferkeit und Ehre. Symbole der Autorität. Kultur versucht, Autorität zu stärken, indem sie Menschen vermittelt, dass sie dem Gesetz untergeordnet wären. Wenn die Leute glauben, dass sie weniger wert wären als das Gesetz, werden sie glauben, dass es ihre Pflicht wäre, zu gehorchen. Die Symbole, die Autorität benutzt, um die Illusion zu erschaffen, dass die Menschen nur begrenzten Wert hätten, ähneln sich im Verlauf der Geschichte. Die Roben der modernen Richter ähneln den Roben der Könige. Die Perücken der europäischen Politik erinnern an die Kronen der Könige. Die Uniformen der Vollstrecker erinnern an die Rüstungen der Ritter. Hauptmann, General, Senator, Richter, Sheriff, Prinz, Fürst. Titel, Kleidung und Abzeichen wurden in jeder Kultur der Geschichte verwendet, um die Illusion von Autorität zu erschaffen. Kultur konzentriert den Geist der Menschen auf Symbole und Begriffe wie Ehre, Loyalität, Hingabe und Verpflichtung. Diese Taktik ist nicht neu. Den meisten Menschen fällt es leicht, die Torheit zu erkennen, die in der Loyalität zu einem König, einem Diktator oder dem Kommunismus liegt. Doch die Menschen fallen immer noch auf moderne Begriffe wie Rechtsstaatlichkeit, Demokratie oder Patriotismus herein. Wenn der Zweck eines Symbols Gehorsam ist, ist es böse. Polizeibeamte tragen Abzeichen, um zu zeigen, dass sie die notwendigen Befugnisse haben, um Vollstrecker der Gesetze zu sein. Sie zwingen dich, den Gesetzen zu gehorchen, obwohl du sie nicht ermächtigt hast. Das ist die Illusion der Autorität. Kultur verbirgt ihre Tyrannei hinter den Insignien einer sinnlosen Symbolik. Sie möchte dich glauben machen, dass das Gesetz berechtigt wäre, nach Belieben über dich zu herrschen. Sie verbirgt die Tatsache, dass nur du diese Berechtigung geben kannst. Stattdessen wird dir vermittelt, dass du diese Erlaubnis durch deine Geburt gegeben hättest oder einfach dadurch, dass du innerhalb der Grenzen des Landes lebst. Die Kultur ist eine Illusion. Würde das Gesetz für jeden gleichermaßen gelten, so müssten die Vollstrecker die Erlaubnis von jedem einzelnen Menschen einholen, den sie zu repräsentieren behaupten. Es müsste jedem Menschen erlaubt sein, sich von der Autorität zu befreien, wenn die Gesetze seinen Ansprüchen nicht genügen. Autorität hat nie um Erlaubnis gefragt und wird das auch nie tun. Gesetze repräsentieren nicht dich, sondern das Böse. Geld und Gier. Geld ist gut. Die Kultur hat die Lügen vom bösen Geld erfunden, sodass die Autorität leichter Anspruch darauf erheben kann. Die Kultur kann dir deinen Ehrgeiz zur Verbesserung deines Lebens nehmen, indem sie den Erfolg deiner Arbeit dämonisiert. Kultur lehrt die Menschen, dass es selbstsüchtig und gierig wäre, nach höherem Komfort zu streben. Kultur lehrt, dass Geld ein rätselhaftes Übel wäre. Je mehr du selbst das Geld verdammst, desto leichter ist es dir zu stehlen. Unter freien Menschen existiert keine Gier. Gier ist nicht die Liebe zum Geld. Die Liebe zum Geld ist nur der Wunsch nach einem besseren Leben. Gier ist Diebstahl von Geld und dies gibt es nur unter den Tyrannen. Die möglichen Verbesserungen, die du in deinem Leben erreichen kannst, sind unbegrenzt. Es gibt keine Grenzen für die Fähigkeiten der Menschen, Krankheiten zu heilen, den Hunger zu stillen und das Leben zu genießen. Kultur möchte dich glauben machen, dass du begrenzt wärst. Kultur lehrt, dass du nicht würdig wärest, deine Träume zu verwirklichen. Es gibt keine Gier in dem Wunsch nach mehr, Gier besteht nur darin, den Ertrag eines anderen zu stehlen. Diebstahl ist böse. Es liegt in der Natur der Autorität zu stehlen. Nur Tyrannen besitzen Gier. Wenn Kultur lehrt, dass die Arbeit für Geld Gier wäre, dann lehrt sie auch, dass Arbeit ohne Geld dafür zu erhalten edel wäre. Unter dem Banner der Rechtsstaatlichkeit für das Kollektiv, für das Wir zu arbeiten, wird als die richtige Form des Ehrgeizes gelehrt. Wenn du nicht wählen kannst, ob du geben oder behalten willst, bist du nicht das Wir, sondern ein Sklave. Gerichtsverfahren. Das Gesetz ist eine Waffe. Autorität etabliert sich selbst als einzig mögliches Mittel der Verteidigung. Aus diesem Grund haben die Menschen keine Möglichkeit, sich gegen das Gesetz zu verteidigen. Gesetze sind geschaffen worden, um alle zu versklaven, die es befolgen. Es gibt viele Menschen, die in der Lage sind, Gesetze zur Erpressung zu verwenden. Rechtsanwälte und Diebe verbünden sich in Demokratien regelmäßig, um die Menschen auszuplündern. Es ist üblich, dass die Menschen Furcht haben, sich frei zu verhalten oder frei zu sprechen, da sie fürchten, dass es als Grund benutzt wird, um sie zu bestehlen. Die Idee im Gesetz, die Diebstahl rechtfertigt, heißt Haftung. Sie besagt, dass jemand für die Fehler eines anderen verantwortlich wäre. Es wird allgemein als ein edles Prinzip der Gerechtigkeit akzeptiert. Es ist nicht gerecht, es ist eine Lüge. Haftung ist kein Prinzip. Prinzipien müssen nicht mit Zwang durchgesetzt werden. Der Grund, weswegen Haftung durchgesetzt wird, ist der, dass man damit einem anderen Menschen enorme Geldsummen wegnehmen kann. Haftung lehrt, dass du nach dem Gesetz die Verantwortung hättest, die Fehler der anderen zu verhindern, wenn du mehr Geld hast als sie. In einer freien Welt sind die Handlungen der Menschen ihre eigenen und ihre Fehler führen zu Konsequenzen. Diese Folgen sind notwendig für das Wachstum und das Verständnis der Menschheit. Das Gesetz verdreht die Konsequenzen einer Handlung und ordnet Haftung per Erlass an. Das Gesetz verschleiert unser Verständnis der wahren Prinzipien. Dies geschieht, um dich zu versklaven und zu erpressen. Kollektivismus. Kultur lehrt den Wert des erzwungenen Gemeinwohls. Kultur lehrt, dass es zulässig wäre, Gesetze zu erlassen, um ein kollektives Ideal voranzutreiben. Ob du für ein Projekt bezahlen oder dein Verhalten der Gesellschaft anpassen sollst, der Zwang wird regelmäßig als öffentliches Interesse betitelt. Wenn diese Dinge wirklich zum Wohle der Menschen wären, warum müssen sie dann mit Gewalt erzwungen werden? Erinnere dich an den Unterschied zwischen einem Prinzip und einem Gesetz. Das Prinzip erfordert keine Durchsetzung. Kein Gesetz ist notwendig, damit die Menschen sich ernähren und schützen. Wenn etwas mit Gewalt durchgesetzt werden muss, dann kann es nicht gut sein. Es ist nur etwas, was die Autorität will. Die Idee des Staates, alle Gewalt und alle Gesetze sind nur Methoden, um dir dein Geld zu nehmen oder um dich zu etwas zu zwingen. Wenn es Dinge wären, die dir wirklich nützen würden, dann würdest du es freiwillig tun. In einem freien Markt bekommst du nur das, wofür du auch bezahlst. Unter einer Regierung kannst du alles, was du willst, zu Lasten anderer bekommen. Diejenigen, die am meisten haben, sind am einfachsten zu berauben. Die Kultur benutzt Ideen wie Arbeiterklasse und die Reichen. Diese Ideen haben keine Bedeutung, da alle arbeiten und auch die Armen von heute reich sind im Vergleich zum Rest der Geschichte. Diese Ideen sind nur Werkzeuge der kulturellen Manipulation. Wenn die Kultur dich davon überzeugen kann, dass es soziale Klassen gäbe und diese sich im Krieg befänden, dann kann sie ihre eigene Tyrannei verbergen. Kultur schafft Kollektivismus mit Begriffen, die das Individuum zerstören. Wie wir und unser. Die Menschen lernen innerhalb einer Nation, dass sie unsere Kinder wären, anstatt die ihrer Eltern. Kultur lehrt, dass wir Gesetze und Steuern möchten und dass wir Kriege führen würden. Die Zerstörung des Individuums durch Kollektivismus dient direkt dem Zweck des Bösen. Kollektivismus lehrt, dass gute Dinge aus Zwang entstehen könnten. Kollektivismus lehrt, dass man Menschen zwingen könnte, Dinge zu ihrem eigenen Besten zu tun. Kollektivismus ermächtigt sich der Liebe, die Menschen für ihre Nächsten haben, und verdreht diese Liebe in die Ansprüche der Autorität. Sklaverei ist das Ergebnis. Wenn ein Mensch eine Sache nicht wählen möchte, dann ist sie nicht gut für ihn. Zwang zermalmt den menschlichen Geist. Wahl ermöglicht Leben. Moral und Werte. Das Böse liegt nicht in der Dummheit der Menschen. Das Böse liegt in der Knechtschaft des Menschen. Das Gesetz imitiert Moral. Kultur lehrt die ultimative Unfehlbarkeit des Gesetzes, um Gehorsam zu erzwingen. Selbst wenn Gesetze falsch sind, lehrt die Kultur, dass es dennoch moralisch wäre, zu gehorchen. Das Gesetz maßt sich an, den Menschen Vernunft aufzuzwingen, indem es diese als Moral bezeichnet. Dies ist die ultimative Täuschung. Moral ist Freiheit. Das Gesetz zerstört Freiheit und nennt es dann Moral. Freiheit ist das Heilmittel für Unvorsichtigkeit. Alle sozialen Übel, welche das Gesetz zu korrigieren vorgibt, existieren nur, weil die Menschen nicht in Freiheit lernen und wachsen können. Sind die Möglichkeiten des Wachstums eingeschränkt, werden Prinzipien verdreht und unsinniges Verhalten ist die häufige Folge. Freiheit bringt Weisheit, Frieden und Wohlstand. Die Geschichte der Freiheit zeigt dies deutlich. Gewalt und Zwang zerstören den Wert der Menschen und ihren Willen. Das Böse raubt dir die Möglichkeit, Kontrolle über dein eigenes Leben auszuüben. Nichts Gutes kann aus der Zerstörung der Freiheit kommen. Geistige Gesundheit. Kultur lehrt uns, dass nur Spinner und Verrückte Autorität herausfordern würden. Das Gesetz ist der heilige Gral der Kultur. Geistesgestörtheit ist nicht die Unfähigkeit, Wirklichkeit wahrzunehmen, es ist die bewusste Ablehnung der Realität zugunsten künstlicher Konstrukte der Tyrannei. Das Gesetz droht allen mit Gewalt, die sich weigern, ihm zu gehorchen. Wenn jemand auf Grundlage einer künstlichen Betrachtung der Wirklichkeit handelt, ist er wahnsinnig. Menschen gehorchen dem Gesetz aus Angst vor dem Tod, solange bis sie genügend kultiviert sind, um die Rechtsstaatlichkeit ohne weitere Frage zu akzeptieren. Die Indoktrination durch Kultur ist Wahnsinn. Die Definition von Wahnsinn ist blinder Gehorsam. Es ist verrückt zu glauben, dass diejenigen, die Macht über Menschen ausüben, dies rechtmäßig tun würden. Es ist verrückt anzunehmen, dass es sie immer geben wird. Es ist verrückt zu glauben, dass das Gesetz das Recht hätte, den Gehorsam der Menschen zu erzwingen. Die Kultur der Monarchien, die Kultur des Patriotismus und die Kultur der Gesetze sind alle Wahnsinn. Kein Mensch, der die Fülle des eigenen Wertes versteht, würde jemals die Idee akzeptieren, dass jemand das Recht hätte, über ihn zu herrschen. Es ist die Funktion der Kultur, die Augen der Menschen zu blenden, damit sie ihren eigenen Wert nicht erkennen und ihre Ohren vor jeder Stimme zu verschließen, die ihnen davon erzählt. Wenn der kulturelle Einfluss auf seinem Höhepunkt ist, verwüstet der Wahnsinn den Geist der Menschen. Gehorsam ist das Ziel der Autorität und Autorität lässt keine Gelegenheit zur Rebellion. Die Definition von Wahnsinn ist blinder Gehorsam. Verteidigung der Freiheit. Die Kultur lehrt, dass nur die Polizei das Recht hätte, etwas zu verteidigen. Uns wurde beigebracht, dass nur der Staat das Recht hätte, zu entscheiden, ob du Verteidigung wert bist und welche Stufe der Sicherheit dir zugestanden wird. Während die Kultur uns lehrt, dass es niemals vertretbar wäre, dich selbst zu verteidigen, lehrt sie auch, dass von Autoritäten verübte Entführung und Ermordung immer zulässig wären. Um den Menschen alle Gedanken daran auszutreiben, gegen ihre Herrscher zu kämpfen, lehrt die Kultur, dass Revolutionen niemals akzeptabel sind. Rebellion ohne Gewalt ist aber fast immer unmöglich. Die Kultur stellt sicher, dass der Staat das Gewaltmonopol besitzt. Der Staat hat keine Skrupel vor Entführung, Freiheitsberaubung und Mord. Der einzige Weg, der Herrschaft zu entkommen, ist, alle Tyrannei zu zerstören. Dies ist der Grund, weswegen gewaltige Kriege notwendig waren, um etablierte Tyrannen wie Adolf Hitler zu stoppen. Die Kultur kontrolliert die freie Rede, um sicherzustellen, dass Autorität nicht in Frage gestellt wird. Sie schafft Regeln des Anstands, um die eigene Tyrannei zu verstecken. Das einzige verbleibende Element ist, sicherzustellen, dass wenn jemand seinen eigenen Wert entdeckt, er sich der Autorität in seinem Leben nicht entziehen kann. Dies geschieht, indem die Verteidigung der Freiheit als unmoralisch hingestellt wird. Der Preis der Freiheit ist Blut. Der Grund dafür ist einfach. Dem Bösen ist es egal, ob du lebst oder stirbst. Es wird dich eher töten, als dass es die Kontrolle über dein Leben aufgibt. Hunderte Millionen von Menschen sind in den Kriegen der Geschichte zum Beweis dieses Prinzips gestorben. Jeder Schläger oder Vergewaltiger, jeder, der bereit ist, unschuldige Menschen zu töten, beweist dieses Prinzip. Während die überwiegende Mehrheit der Menschen nicht böse ist, werden Tyrannen niemals vor Gewalt zurückschrecken. Es handelt sich um Menschen, die die Erde verbrennen würden, um ihre Macht zu erhalten. Die einzige Möglichkeit, die Tyrannei zu beenden, ist, jeden Tyrannen zu vernichten. Umso länger den Tyrannen erlaubt wird, sich der Kultur zu bedienen, umso schwerer wird es für die Menschen sein, sich aus der Tyrannei zu befreien, und umso mehr Leben wird es kosten. Dies ist der Grund, warum die Kultur uns lehrt, dass der einzig richtige Weg ist, dem Gesetz zu folgen. Diese Lehre bewahrt Tyrannei. 100 Millionen Menschen sind durch die Hände der Kommunisten gestorben, weil nur so wenige bereit waren, das Gesetz zu ignorieren, anstatt zu tun, was rechtens ist. Europa wurde fast ausgelöscht, weil so viele Menschen das Gesetz mehr schätzten als die Freiheit. Sie scheiterten daran, Adolf Hitler aufzuhalten, als er noch schwach war. Die wahre Natur der Gewalt aus den Medien zu entfernen und stattdessen die Aufmerksamkeit auf Unterhaltung und künstliche Gewalt zu lenken, lehrt die Menschen, ihre Sicherheit in der Sklaverei zu suchen. Medienberichte bewahren die Tyrannei, indem der wahre Grund der Tyrannei vor den Augen der Menschen verborgen wird. Die Kultur verbirgt die Wahrheit, um Menschen passiv zu halten. Tatsächlich wird das Böse vor nichts zurückschrecken, um dich zu kontrollieren, auch nicht davor, alles zu zerstören, was du besitzt, und alles zu vernichten, was du liebst. Gewalt wird jeden Tag zur Erhaltung der Tyrannei benutzt. Gewalt und Mord sind nur Waffen der Unmoral, wenn sie genutzt werden, um Freiheit zu zerstören. Die Verteidigung der Freiheit ist niemals unmoralisch. Jeder, der die Waffen der Gewalt gegen unschuldige Menschen benutzt, um Herrschaft zu erlangen, muss vernichtet werden. Kapitel 5: Taktik. So etwas wie Anarchie gibt es nicht. Es gibt nur Tyrannei. Alle Kulturen lehren, wie nobel Autorität wäre. Alle geben sie vor, die Menschen gegenüber Feinden zu verteidigen, die uns schaden wollen. Der rote Faden, der sich durch jede Herrschaft in der Geschichte zieht, ist der universelle Feind der Anarchie. Während einige Kulturen noch Rassismus, Wirtschaft, Terrorismus, Nationalismus und unzählige weitere Feinde der Mischung hinzugefügt haben, existiert Anarchie als Feind jeder Kultur. Es gibt so etwas wie Anarchie nicht. Du wirst deinen Nachbar auch ohne Polizei nicht töten. Du bist nicht böse. Personen, die diese Art von Kontrolle und Gewalt gegenüber anderen wünschen, haben dir beigebracht, dass du nicht wert wärest, alleine über dich zu bestimmen. Sie haben dir beigebracht, dass du keine Intelligenz, keine Selbstkontrolle und keinen Wert hättest. Sie lehren, dass nur eine Regierung über dich bestimmen könnte. Das Wort Regierung bedeutet Tyrannei. Es existiert nur, um das Eigentum an dir zu begründen. Du brauchst keine Regierung. Du bist ein Mensch und als solcher bist du unendlich wertvoll. Du und nur du alleine hast das Recht, deine Handlungen zu bestimmen, deine Worte und womit du dich beschäftigst. Jeder, der dich darin einschränken will, muss zunächst um deine Erlaubnis bitten. Alle, die das nicht tun, sind böse. Anarchie ist eine Lüge. Dieser Begriff wurde von Tyrannen geschaffen, um dich zu täuschen. So etwas wie Anarchie gibt es nicht, es gibt nur Tyrannei. Die Zeit des Adels. Von den frühesten Tagen der Menschheit an gab es diejenigen, die andere Menschen als Werkzeuge ansahen. Anstatt sich selbst Weisheit zu erarbeiten oder zu verstehen, wie grenzenloser Wohlstand zu erreichen ist, strebten sie nach der Bequemlichkeit von Diebstahl und Kontrolle. In primitiver Form waren dies Menschen, die ihre überlegene Körperkraft und die Androhung von Gewalt nutzten, um Menschen zu verängstigen. Ihre Forderungen waren stets einfach: Geld. Die stärkeren Männer lebten von der Arbeit der Schwächeren. Der Erfolg dieser Menschen kann an der modernen Kultur gemessen werden. Einige sind Schläger und Bestien, andere Barbaren und Banditen. Aufgrund ihres mäßigen Erfolgs und der endlosen Brutalität hielt das Böse die Menschen selten lange in Knechtschaft. Aufstände und Machtkämpfe waren an der Tagesordnung. Es war sehr schwierig für die Unterdrücker, ihre Macht über die Menschen aufrechtzuerhalten. Im Laufe der Geschichte entwickelten bedeutend listigere Menschen die nötige Art von Kontrolle, um ihre Macht über die Menschen zu stabilisieren. Dieses Element ist die Kultur. Anstelle von Erpressung und Brutalität schufen sie Vorstellungen von der rechtmäßigen Herrschaft der Könige. Das Ziel war, die Menschen daran zu hindern, zu revoltieren, indem man ihnen beibrachte, dass Autorität rechtmäßig wäre. Dies ist das Ziel aller Kulturen. Seit tausenden von Jahren versklavt die Kultur die gesamte Menschheit unter dem Siegel von Häuptling, König und Kaiser. Alle Adelstitel wurden entwickelt, um das Bild der familiären Loyalität zu stärken. Menschen, die natürlicherweise respektvoll und loyal gegenüber ihren Familien waren, wurde beigebracht, dass der Königshof die bessere Familie wäre. Der König wurde in allen Kulturen stets als etwas zwischen einem Vater und einem Gott angesehen. Dieser Götzendienst an der Adelsfamilie ist der Grundstein jedes Königshauses. Den Menschen wurde beigebracht, dass Gehorsam gegenüber dem Adel eine höhere Form der Wertschätzung ihrer Väter und Mütter wäre. Ziel der Kultur war es, das Verständnis der Menschen so zu verändern, dass sie glaubten, die Erpresser hätten einen rechtmäßigen Platz in ihrem Leben. Das Ergebnis war, dass die Menschen nur selten revoltierten. Die Kultur der Monarchie lehrte die Menschen Konzepte wie Adel, Loyalität, Pflicht und Ehre. Alle diese Ideen sind Lügen. Sie alle wurden entworfen, um die Menschen zu lehren, dass ihr Wert geringer als der Wert des Königs wäre. Ohne den Schmuck der Kultur wäre er einfach ein Verbrecher, der Nahrung und Arbeit mit der Gewalt seines Schwertes stiehlt. Mit dieser Lüge ist er eine Majestät, der König. Jede Kultur ist eine Lüge, die speziell entwickelt wurde, um die Mächtigen an der Macht zu halten. Die Geschichte der Freiheit. Als die Zeit der Könige dem Ende zuging, begannen Kulturen zu zerfallen und die Freiheit wuchs. Der Zerfall der Monarchie wurde durch zwei sehr mächtige Angriffe auf den Adel herbeigeführt: die Magna Carta und die Unabhängigkeitserklärung. Jedes Mal, wenn Kulturen ins Wanken geraten, lernen die Menschen mehr über ihren eigenen Wert. Wenn Rebellion sich unter den Menschen mit erstaunlichem Mut ausbreitete, verloren Kulturen ihre Macht und die Leute waren plötzlich in der Lage zu erkennen, dass es keinen König gab, der Anspruch auf sie hätte. Sie begannen, einen kleinen Funken ihres eigenen Wertes zu erkennen. Die Konstrukteure des Bösen verstanden, dass die Welt schließlich gelernt hatte, die Kultur der Monarchie zu durchschauen. In der erstaunlichen Geschwindigkeit nur weniger Generationen entwickelten sie die Kultur der Nation, um die Kultur der Monarchie zu ersetzen. Unter dem Dach der Zugehörigkeit zu einer Nation sind die Menschen mehr zu Sklaven der Grenzen geworden als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in der Geschichte. Die Macht von Mein König wurde durch die kulturell überlegene Macht von Mein Land ersetzt. Nationen haben mehr Tod und Sklaverei verursacht als jede nur vorstellbare Monarchie. Die Geschichte der Freiheit zeigt, dass selbst als die Nationen stärker wurden, die Menschen die Lektionen über die Kultur der Monarchie verinnerlicht hatten. Der Ruf nach Freiheit wurde immer lauter, je mehr Menschen die Erde bevölkerten. Kulturen werden im Laufe der Zeit immer wieder durch den Ruf nach Freiheit zerstört und die Lehren und die Erkenntnisse über jede neue Taktik der Täuschung verbreiten sich über die ganze Welt. Die Gewalt der Nation nimmt in dem Maße zu, in dem die Schreie nach Freiheit lauter werden. Hunderte Millionen wurden ermordet und Milliarden Menschen wurden alleine in der jüngeren Geschichte versklavt. Alle während der vergeblichen Versuche von bösen Menschen an der Macht zu bleiben. Wenn die Imperien der Herrscher in Frage gestellt werden, lassen sie Blut auf die Köpfe der Menschen regnen. Die Geschichte der Freiheit zeigt, dass solche Gewalt nicht das Wachstum des Bösen bedeutet, sondern sein Tod. Gewalt und die Durchsetzung von Gesetzen sind nur erforderlich, wenn die Kultur die Menschen nicht mehr ausreichend steuern kann. Der Tod der Könige, der Wandel der Nation, die Veränderung der Kultur und die Gewalt der Regierung sind Hinweise auf das Ende des Bösen. Autoritäten verschiedenster Art ringen nach Atem, während die Menschen überall auf der Welt lernen, das Böse für immer zu ersticken. In dieser Zeit, in der wir leben, ist der Krieg bereits gewonnen. Uns bleibt nur, dem Bösen beim Sterben zuzusehen. Nationen. Nationen sind typische Überbauten der Kultur, die sich für die Herrscher als äußerst effektiv erwiesen haben. Nationen nutzen Gemeinsamkeiten von Rasse, Sprache und Herkunft, um ein Besitzrecht an den Menschen vorzugaukeln. Ihre einzig gemeinsam genutzte List ist die Grenze. Als sich die Kulturen der Monarchie auflösten, wurden Nationen geschaffen, um sie zu ersetzen. Die Herrscher suchten eine stabile Form der Erpressung, wie sie ihnen die Monarchien geboten hatten, mussten aber das zunehmende Verständnis umgehen, das die Menschen über die Tyrannei der Monarchien erlangt hatten. Sie schufen einen neuen Feind, den sie die Anderen nannten, und eine neue Kultur mit dem Namen Wir. Nationen zogen Linien auf der ganzen Welt und verschluckten schließlich jeden Zentimeter des von Menschen bewohnbaren Landes. All jene, die innerhalb dieser Linien lebten, wurden zum Eigentum des Staates. Den Menschen wurde beigebracht, dass sie selbst mit Hilfe von Demokratie, Kommunismus, Theokratie und Rasse ihre Regierung kontrollieren würden. Sie lernten, dass ihre Nation ihnen gehören würde. Das ist die Kultur des Wir. Die Wahrheit ist allerdings, dass die Nationen die Menschen besitzen. Die Nationen wurden geschaffen und Grenzen wurden gezogen, um Stabilität für Herrschaft zu schaffen. Während die Monarchien Stabilität schufen, indem sie die Menschen davon überzeugten, dass sie ihren Herrschern Treue schulden würden, gingen Nationen einen Schritt weiter und lehrten die Menschen, dass sie selbst die Autorität wären. Die Kulturen der Nation täuschen die Menschen, um noch effektiver zu erpressen und zu kontrollieren. Sobald du einer räuberischen Institution Glauben schenkst, macht sie dich zu ihrer Beute. Als Lamm verkleidet wird sie dich glauben machen, dass sie dich vor dem Chaos schützen könnte oder vor jedem anderen Feind, der ihr einfällt. Ihre Gesetze sprechen nicht von diesen Feinden, sie sprechen von dir. Davon, wie viel Geld du der Institution schuldest und was du für deine Herrscher tun musst. Regierungen sind Vertreter der Gewalt. Sobald du ihnen Macht verleihst, sobald du ihnen zugestehst, Menschen einsperren und zu töten, werden sie zu Vertretern des Bösen. Böse Menschen, die Macht über dich wollen, werden Regierungen nicht bekämpfen. Alles, was das Böse will, ist Macht über dich. Der natürliche Platz des Bösen ist in der Regierung. Es wurden viele Formen von Nationen geschaffen, alle mit Unterschieden bezüglich der Wirksamkeit ihrer Kontrolle. Ohne Ausnahme sind die stärksten Regierungen jene, die ihre Bürger am besten überzeugen können, dass sie selbst die Regierung wären. Alle anderen Formen zerstören sich schnell selbst. Deshalb sind die Demokratien die stärkste Form des Staates. Sie werden als letztes vorgestellt. Kommunismus und Sozialismus. Sozialismus, Kommunismus und Wohlfahrtsstaaten haben unterschiedliche Anwendungen in der Geschichte, und doch sind sie alle genau gleich. Sie alle lehren die Menschen, dass sie nicht in der Lage wären, ausreichend zu produzieren, um ihr eigenes Überleben zu sichern. Sie verwenden die Feinde, Gier und Elend als Begründung für die Erforderlichkeit eines Herrschers. Der Kommunismus ist die zweiteffektivste Form des Bösen, die es je gegeben hat, und es ist gleichzeitig die verheerendste überhaupt. Der Kommunismus lehrte, dass die Menschen eine gleichmäßige Verteilung der materiellen Güter benötigen würden, statt der Freiheit, Dinge zu erschaffen. Der Kommunismus verwendete die Lüge, die Menschen wären Teilhaber der Regierung, um Unterstützung für Sklavenarbeit und Soldatentum zu erhalten. Jeder, der sich mit der Umsetzung des Kommunismus oder ähnlicher Konstrukte beschäftigt, sollte schnell das Böse darin erkennen können. Es ist nichts Falsches daran, sich innerhalb einer Gemeinschaft gegenseitig zu helfen. Es ist keine Sünde darin, etwas zu opfern und herzugeben. Aber wie bei allen Kulturen waren diese Lehren Lügen. Es gibt keine Opfer im Kommunismus und Sozialismus und es gibt kein Geben. Diese Ideen wurden immer mit Gewalt erzwungen. Sozialismus und Wohlfahrtsstaaten lehren, dass Menschen den Ertrag ihrer Arbeit nicht besitzen würden. Sie lenken die Menschen mit kulturellen Idealen von Pflichtbewusstsein und Brüderlichkeit ab. Ihre wahre Natur ist die der Gewalt. Im Sozialismus und dem Wohlfahrtsstaat ist nichts freiwillig. Alles wird unter Androhung von Gewalt durchgeführt. Wie alle Kulturen sind der Wohlfahrtsstaat und der Sozialismus böse. Tyrannei hat ungleich mehr Leben zerstört, als Armut es sich nur erträumen könnte. In Zeiten der Armut steht den Menschen nur eines im Weg, die Regierung. Regierungen benutzen Gewalt, um die Freiheit einzuschränken und damit die Fähigkeit der Menschen, ihr Leben zu verbessern. Unter dem Vorwand, das Ende der Armut herbeizuführen, haben die Herrscher Zwang und Gewalt verwendet, um mehr Tod und Zerstörung zu schaffen als jeder Sturm, jede Hungersnot und jede Dürre. Es ist das Element der Gewalt, welches die Tyrannei aller sozialistischen Ideale offenbart. Ohne Gewalt wäre nichts Böses in ihnen. Mit Gewalt sind sie die gleichen wie in jeder anderen Regierungsform. Sie bringen Unglück für die Menschheit. Diktatoren. Ein Diktator ähnelt dem König einer Monarchie, wobei er stets die Kultur des Nationalismus betont. In der Geschichte finden wir immer wieder die Überzeugung, dass Diktatoren und Könige nobel wären. Wann immer eine nationale Kultur stark war, wurden deren Führer als edel und gerecht empfunden. Josef Stalin und Adolf Hitler sind nur zwei Beispiele. Nach ihrem Tod waren die Menschen schockiert, als sie erfuhren, dass die Gräueltaten ihrer Nation von ihnen geschaffen wurden. Es gibt zahlreiche Aussagen von Menschen, die glaubten, dass die Grausamkeiten in ihrem Leben ohne das Wissen der Führer geschehen wären. Nationalsozialisten empfanden den Terror in Europa als einen Verteidigungskrieg. Wo immer eine Kultur einen Herrscher unterstützt oder versucht, einen Herrscher einzusetzen, wirst du die Zerstörung der Freiheit finden. In jeder Kultur wurden die Menschen manipuliert zu glauben, dass Herrschaft etwas Gutes wäre. Selbst wenn sie die Tyrannei der Herrschaft in der Geschichte sehen, gelingt es ihnen nicht, diese in ihrer eigenen Kultur zu entdecken. Die größten Fehler in der Geschichte geschahen durch Untätigkeit. Einen Menschen zu töten, weil er die Zerstörung der Freiheit befürwortet, klingt für Menschen aller Kulturen extrem. Kultur indoktriniert Menschen mit dieser Denkweise. Doch die Logik, die in der Idee liegt, Adolf Hitler, Mao Zedong und Wladimir Lenin zu töten, statt es ihnen zu ermöglichen, die Freiheit und das Leben von Milliarden Menschen zu zerstören, ist nicht von der Hand zu weisen. Die Idee, einen Diktator zu töten, bevor er Millionen andere ermorden kann, erscheint absurd, weil die Kulturen, die diese Herrscher beschützen, so geschaffen wurden. Und so gedeiht das Böse. Frieden wird dann gefunden, wenn die Menschen für die Moral einstehen und die Kultur zurückweisen. Verteidige die Freiheit um jeden Preis und zu jeder Zeit. Dann wird anstatt der Tyrannen der Friede die Welt regieren. Erzwungene Moral. Kulturen lassen die Menschen gerne glauben, dass die Moral ordnungsgemäß durchgesetzt würde. Dies ist die ultimative Täuschung, eine mächtige Lüge. Kulturen lernen, dass Moral und Vernunft ein und dasselbe wären. Die Kultur kann leicht Macht über Menschen erlangen, wenn diese glauben, dass etwas Dummes zu tun das gleiche wäre wie etwas Böses zu tun. Moral ist Freiheit. Unmoral ist die Zerstörung der Freiheit. Moral ist gut. Unmoral ist böse. Kultur möchte dich glauben machen, dass Moral eine Frage der persönlichen Einstellung wäre. Sie gibt vor, dass Leichtsinn das gleiche wäre wie Unmoral. Wenn die Menschen glauben, dass die Durchsetzung der Vernunft das gleiche wäre wie die Verteidigung der Freiheit, können sie benutzt werden, um die Macht über das Volk dramatisch zu steigern. Die Inquisition des Mittelalters verwendete die Ideen der Durchsetzung von Moral, um die Macht der römischen Kirche zu stärken. Sie schufen Gesetze und setzten diese mit Gewalt durch, um die kirchliche Herrschaft über das Leben der Menschen zu erzwingen. Es war kulturell akzeptiert, weil sie Moral durchsetzten, statt willkürliche Kontrolle auszuüben. Das amerikanische Alkoholverbot wurde als eine Möglichkeit gepriesen, gegen die Kontrolle, die der Alkohol über die Menschen ausübt, anzugehen. Um diese Kontrolle zu bekämpfen, schuf die US-Regierung einen gewaltigen Polizeiapparat, der das Leben der Menschen kontrollierte. Diejenigen, die Menschen mit Gewalt zur Vernunft zwingen wollen, lehren, dass Menschen alleine nicht in der Lage wären, intelligente Verhaltensweisen zu erlernen. Die Kultur lehrt, dass Menschen nicht frei sein dürften, persönliche Fehler zu machen. Sie lehrt, dass Menschen nicht würdig wären, ihr eigenes Leben zu leben. Ohne Freiheit ist Vernunft bedeutungslos. Umweltschutz. Der Umweltschutz teilt die Ideale des Kommunismus. Er lehrt, dass die Gier der Feind wäre und dass diejenigen, die nach Geld streben, die Erde zerstören würden. Der Feind der Gier ist derselbe Feind, dessen sich der Kommunismus bedient. Es ist die gleiche Lüge. Beide lehren, dass sich freie Menschen ohne einen Herrscher selbst zerstören würden. Beide behaupten, dass sie notwendig wären, um Sicherheit zu gewährleisten. Der Umweltschutz bringt ein neues Element in die alten Lügen des Bösen. Der Umweltschutz lehrt dich, dass der Schmutz unter deinen Füßen wertvoller wäre als du. Er lehrt dich, dass Herrschaft notwendig wäre, um sicherzustellen, dass du die Erde nicht kaputt machst. Wie bei allem Bösen geht es in Wahrheit nur darum, dass du gehorchst. Welche Begründung Menschen wählen, um zu folgen, ist für das Böse nicht von Belang. Kultur lehrt, dass die einzige Sicherheit, die du im Leben finden kannst, in der Regierung liege. Nur sie kann dir Wasser, Luft und Essen gewährleisten. Die Stärke des Umweltschutzes liegt darin, dass er benutzt werden kann, um jeden Aspekt deines Lebens zu kontrollieren. Fortbewegung, Essen, Wohnen, Energie und Kommunikation, sie alle fallen unter dieses Dach der Regulierung und Kontrolle. Umweltschutz ist nur ein weiterer Vorwand, um die Sklaverei einzuführen. Bürokratie. Es ist äußerst wichtig zu erkennen, dass die Bürokratie nicht nur eine Unannehmlichkeit darstellt. Die Sklaverei der Bürokratie liegt in Gewalt und Zwang. Denjenigen, die unter ihrer Macht stehen, wird beigebracht, über die Bürokratie als eine einfache Tatsache ihres Lebens hinwegzusehen. Die Wahrheit ist, dass die Bürokratie Leben nicht fördert oder verbessert, sondern erstickt. Die Kultur der Bürokratie ist in vielen Bereichen der Welt enorm stark. Bürokratie ist in der Lage, die Menschen zu überzeugen, dass sie frei wären, während sie in einer Unmenge von Lizenzen, Gebühren, Berechtigungen, Erlaubnissen und Meldepflichten unterliegen. Die Nichtbefolgung führt zu Geldstrafen, zu Gefängnis oder hat den Tod zur Folge. Dies ist ihre Freiheit. Bürokratie nützt in erster Linie denen, die durch sie ihr Geld verdienen. Dies sind Regierungs- und Verwaltungsfachangestellte. Eine ihrer bevorzugten Taktiken bei der Schaffung neuer Regelungen ist das Stapeln von Gesetzen. Beispiele dafür sind die Helm- und die Sicherheitsgurtpflicht. Solche Verordnungen scheinen das Gute zu wollen, aber dem Bösen ist deine Sicherheit egal. Es kümmert sich nur darum, dass du gezwungen wirst. Bürokraten benutzen bestehende Regelungen als Begründung für neue Regelungen. Sie können Geld zur Zahlung der medizinischen Kosten für Traumaopfer erpressen und dann die Gesetze für Helm- und Sicherheitsgurtpflicht damit begründen, dass sie ja die medizinischen Kosten tragen müssten. Die bürokratische Lösung für Probleme, die durch Gesetze geschaffen wurde, sind mehr Gesetze. Das offensichtliche Ziel der Bürokratie sind Gesetze an sich. Terrorismus. Der Terrorismus hat nichts mit Amerika zu tun und auch nichts mit Religion. Terrorismus folgt genau dem Muster der Tyrannei. Viele Länder der Erde sind dramatisch von der wachsenden Technologie beeinflusst. Wenn Nachrichten und Bilder der Freiheit in neue Bereiche der Welt dringen, beginnen die Menschen, die Tyrannei ihrer eigenen Kultur zu erkennen. Wenn die Kultur langsam die Kontrolle über die Menschen verliert, steigern die Herrscher ihre Gewalt. Terrorismus ist der Versuch der Herrscher, die Menschen zu lehren, dass Freiheit, Sittenlosigkeit und Korruption bedeuten würde. Terrorismus ist der Versuch der Herrscher, die Menschen zu lehren, dass Freiheit Anarchie wäre, dass Freiheit beängstigend wäre. Terrorismus wurde im Laufe der Geschichte immer wieder verwendet, um die Bevölkerung zu zwingen, ihre Unabhängigkeit den Machthungrigen und denen ohne Gewissen zu übergeben. Der Terrorismus wird nur selten gegen diejenigen zur Anwendung gebracht, über die er Kontrolle zu erlangen versucht. Hitlers Terror gegen die Juden ist ein deutliches Beispiel für den Einsatz des Terrors, um Macht über das deutsche Volk zu gewinnen. Al-Qaida ist ein Beispiel für die Verwendung von Terrorismus gegen das amerikanische Volk, um Macht und Einfluss über islamische Völker zu erhalten. Terrorismus ist ein Beweis für die Muster der Freiheit. Gerade weil tyrannische Staaten die Kontrolle verlieren, die sie so lange über ihre Völker hatten, ist der Terrorismus ein wachsendes Phänomen in der Welt. Das Böse hat Angst. Rechte. So etwas wie Rechte gibt es nicht. Der Mensch ist von Natur aus frei. Die Idee der Rechte wurde von Menschen erdacht, die Menschen von Teilen der Last der Regierung befreien wollten, aber immer noch glaubten, dass Regierungen über den Menschen stehen würden. Das Problem mit den Rechten ist, dass es sich um bestimmte, eng abgegrenzte Erlaubnisse handelt, die Menschen von der Regierung gewährt bekommen. Nach Erteilung einer Erlaubnis kann die Regierung dennoch frei über dich verfügen. Selbst während sie Erlaubnisse erteilt, lehrt die Regierung die Menschen, dass sie weniger wert wären als das Gesetz. Die Wahrheit ist, dass du frei bist und es keinen Herrscher gibt, der einen Anspruch auf dich hat. Niemals. Du bist von Natur aus frei. Dies ist der wahre Wert eines menschlichen Wesens. Strafvollzug. Die Kultur lehrt, dass die Polizei die einzige Organisation wäre, die ein Recht darauf hat, Menschen zu verteidigen. Sie lehrt, dass Chaos die Folge wäre, wenn die Menschen in der Lage wären, sich selbst zu verteidigen. Die Strafe dafür, sich selbst zu verteidigen, anstatt sich auf den Schutz der Polizei zu verlassen, ist in der Regel sehr schwer. Der Grund dafür liegt auf der Hand und er zeigt die ultimative Tyrannei des Gesetzes auf. Wenn du nicht hilflos bist, dann haben die Herrscher wenig Grund, Macht über dich auszuüben. Es ist nicht die Absicht der Gesetzeshüter, deine Freiheit zu verteidigen. Ihre Absicht ist, die Stabilität der Erpressungsmaschinerie zu gewährleisten. Gesetze sagen nicht, kein Mord, keine Vergewaltigung, kein Diebstahl. Stattdessen füllen sie Bände über Bände und steuern minutiös jeden Aspekt deines Lebens und zerstören die Freiheit, wo immer sie auftaucht. Jede Behörde ist der Vollstrecker dieser Gesetze. Weder das Gesetz ist gerecht, noch sind es die Gesetzeshüter. Es ist ein Fehler, einen Gesetzeshüter blind als edel und tapfer anzusehen. Gesetze wurden zur Kontrolle geschaffen und nicht, um zu schützen. Ein Polizist im Auftrag der Regierung glaubt vielleicht, dass das, was er tut, richtig wäre. Das ist genau das, was die Kultur will. Jeder einzelne von den Hunderten von Millionen Menschen, die durch die Hände der Regierung gestorben sind, starb unter der Prämisse der Rechtmäßigkeit. Gesetz ist nicht Moral. Gesetze, Regeln und Vorschriften sind alleine kaum eine Gefahr für die Menschen. Sie nehmen an, über dich zu herrschen, und die Kultur verlangt, dass du ihnen gehorchst, doch sie würden schlussendlich ignoriert werden, wenn die Menschen sich ausprobieren und schließlich die Freiheit entdecken. Es ist die gewaltsame Durchsetzung der Gesetze, die das ultimative Böse in sich trägt. Die gewaltsame Durchsetzung ist der Kern des Gesetzes, da alle Gesetze durchgesetzt werden müssen, um die Menschen zu kontrollieren. Respekt vor den Gesetzeshütern ist eine Einladung an die Tyrannei. Jede Kultur in der Geschichte der Erde hat die Menschen gelehrt, dass die Polizei gut und edel wäre. Mittelalterliche Ritter entschuldigten ihre Tyrannei, indem sie ihre Taten ritterlich nannten. Fanatische Kulturen entschuldigen sich, indem sie ihre Tyrannei Religion nennen. Egal welche Kultur du untersuchst, immer wirst du den Glauben finden, dass die Vollstrecker des Gesetzes gut wären. Die wichtige Frage hat nichts mit der Aufrichtigkeit der Menschen zu tun, sondern mit der Frage, ob Gesetze aufrichtig sind. Die Aufrichtigkeit der Beamten, die das Gesetz vollstrecken, anzunehmen, ist genau das, wozu Kulturen dich verführen sollen, denn sie entschuldigen die Natur des Gesetzes. Diese Sichtweise wurde in der Geschichte besonders von Diktatoren, Königen und Mafiabanden ausgenutzt. Welch besseren Ort gäbe es, um die kleinen und großen Gräueltaten zu verstecken, als in genau der Gruppe bewaffneter Männer, die das Gewaltmonopol innehaben und denen man mit Respekt begegnen muss? Die Strafe für Ungehorsam gegenüber den Vollstreckern ist immer der Tod. Alle, die sich im Laufe der Geschichte in offener Rebellion gegen die bestehenden Herrscher gestellt haben, wurden getötet. Auch heute, selbst in sogenannten freien Staaten, werden Menschen für Rebellion getötet. Wenn sie dich nicht durch Einschüchterung dazu bewegen können, zu gehorchen, verwenden sie Drohungen. Wenn Drohungen nicht genug sind, werden sie dich entführen und inhaftieren. Wenn das fehlschlägt, werden sie dich ermorden. Welches Gesetz du gebrochen hast, ist irrelevant. Selbst eine kleine Verfehlung wie überhöhte Geschwindigkeit. Weigere dich anzuhalten, leiste Widerstand, versuche zu fliehen oder wehre dich. Es passiert regelmäßig. Die Strafe ist der Tod. Der Preis der Regierung. Die härtesten Strafen des Gesetzes sind nicht für diejenigen vorgesehen, vor denen du beschützt werden solltest, sondern für diejenigen, die den Preis für den Schutz nicht bezahlen. Der gesamte Zweck des Bösen ist, dich zu versklaven, deine Freiheit zu zerstören, um dich zu einem Werkzeug für jemanden anderen zu machen. So wie die Schläger der Mafia jene am heftigsten zusammenschlagen, die ihr Schutzgeld nicht bezahlt haben, benutzen die Regierungen der Welt ein System von Drohungen, Missbrauch, Einschüchterung, Inhaftierung und Tod, um zu gewährleisten, dass du deine Steuern bezahlst. Dies ist keine Randnotiz. Dies ist der genaue Zweck, zu dem Kulturen und Gesetze geschaffen wurden, um die Früchte deiner Arbeit dem Wohle deines Meisters zu opfern. Fordert das Gesetz die Konkurrenz heraus, betitelt es sie als Kriminelle und Erpresser. Die Definition von Erpressung ist die Schaffung einer Bedrohung und das Erstellen eines Angebotes zum Schutz vor dieser Bedrohung. Eine solche Erpressung ist institutionalisierte Sklaverei. Die Mafia und die Regierung arbeiten nach dem gleichen Muster. Die Geschichte zeigt uns, dass die Namen, die sie jeweils tragen, nur davon abhängen, wer der erfolgreichere Erpresser ist. Zusammenfassung: Staaten erheben Anspruch auf Menschen, weil sie innerhalb imaginärer geografischer Linien geboren werden. Die Wahrheit ist, dass ein Staat einfach eine Gruppe von Menschen mit Waffen ist, die dich töten werden, wenn du ihnen nicht gehorchst. Grenzen und Landmassen haben nichts mit deinem Wert als menschliches Wesen zu tun. Grenzen wurden gezogen, um den Herrschern Stabilität zu gewährleisten, während sie Macht über dich ausüben. Wir ist das Wort, welches von der Kultur benutzt wird, um die Grenzen und Gesetze eines Landes zu legitimieren. Du bist verpflichtet, den Gesetzen der Nation unter Androhung der Todesstrafe zu gehorchen, weil du Teil des Wir innerhalb imaginärer geografischer Linien bist. Dies ist kein Wir, dem du freiwillig beigetreten wärest. Dies ist kein Wir, dem du entfliehen könntest. Dein Land, deine Familie und dein Besitz sind für dieses Wir nicht von Belang. In unserer Welt ist der einzige Weg, der Tyrannei des Wir zu entkommen, das Wir durch ein anderes zu ersetzen, angenommen wir lassen es zu. Das Böse möchte dich glauben machen, dass du ein Untertan der Grenzen wärst. Das ist eine Lüge. Nach Jahrtausenden der Könige haben jene, die nicht königlich waren, aber nach Macht strebten, einen Weg gefunden, sie zu erlangen. Nationen erlaubten bösen Menschen, die Kontrolle über Kultur und Gesetze zu behalten, Autorität zu haben. Hitler nannte seine Version Nationalsozialismus. Wladimir Lenin nannte seine Version Kommunismus. Manche werden Imperien genannt, einige Gottesstaaten und einige Demokratien. Aber alle haben sie eines gemeinsam, die Vormacht des Staates. In den Nationen lehrt die Kultur, dass niemand über dem Gesetz stünde, und weil Nationen geografisch definiert sind, kann niemand dem Gesetz entkommen. Klarer ausgedrückt lehren Nationen, dass du weniger wert wärst als das Gesetz. Die Definition des Bösen ist die Zerstörung der Freiheit. Wäre die Politik das, was sie vorgibt zu sein, wäre sie keine Regierung, sondern eine karitative Einrichtung. Doch weil du nicht freiwillig wählen kannst, stirbt die Freiheit und wer auch immer die Regierung kontrollieren kann, herrscht über dich. Regierungen haben per Definition ein Monopol auf Gewalt. Diejenigen, die nach Macht über dich streben, werden die Regierung nicht bekämpfen. Warum sollten sie kämpfen, wenn das, was sie anstreben, Macht über dich ist? Die Institution, die böse Menschen aufbauen wollen, gibt es bereits. Es ist natürlich für das Böse, sich seinen Platz in der Regierung zu suchen. Die Geschichte zeigt uns, dass jede Nation, die jemals geschaffen wurde, als Instrument im Namen böser Menschen verwendet werden kann, verwendet worden ist und verwendet werden wird. Das Böse strebt nach Macht. Dies ist eine unveränderliche Wahrheit. Je mehr Macht du einer Regierung verleihst, desto mehr Böses wirst du dort finden. Kapitel 6 Demokratie. Sklaverei imitiert Freiheit. Der absolute Höhepunkt der kulturellen Manipulation ist es, Menschen davon zu überzeugen, dass sie in ihrer Sklaverei frei wären. Demokratie ist eine erfundene Theorie und keine moralische Wahrheit. Demokratie ist ein Konstrukt des Bösen. Sie wurde geschaffen, um Freiheit zu imitieren, während die Kontrolle der Gesetze über die Menschen fortbesteht. Wie jedes Mal in der Geschichte wiederholt sich das Muster der Tyrannei, indem es neue Lügen erfindet, um die gleiche Sklaverei zu verstecken. In der Demokratie geht es darum, Sklaven und Sklavenbesitzer zu erschaffen. Die Lehren der großen Demokratien der Welt sprechen von Freiheit und von einer Stimme für jeden Menschen. Sie lehren uns, dass Demokratien die höchste Form der Regierung wären. Sie begründen es damit, dass die Demokratie dem Normalbürger eine Stimme verleiht. Anders als Könige, Diktatoren und Kommunisten ermöglicht die Demokratie den meisten Menschen, sich in die Angelegenheiten ihrer Nachbarn einzumischen. Das Böse in der Demokratie kennt keine Freiheit. Für einen freien Menschen gibt es nichts, das ihn versklavt. Stattdessen bietet die Demokratie jedem die Möglichkeit, dich zu versklaven. Mehrheitsherrschaft. Demokratische Kulturen lehren die Rechtsstaatlichkeit. Sie lehren, dass von der Mehrheit beschlossene Gesetze die Moral wären. Jedes Gesetz, jede Verpflichtung, jede Strafe gilt als moralisch, wenn sie von der Mehrheit beschlossen wird. Abwandlung der Demokratie wie demokratische Republiken oder Zweidrittelmehrheiten sind nichts anderes. Jedes Gesetz, beschlossen durch Vertreter, durch die Mehrheit, eine Zweidrittelmehrheit oder durch irgendeine andere Gruppe, wird zur Moral erklärt. Wenn du 50% der Leute davon überzeugen kannst, sich selbst oder ihre Nachbarn zu versklaven, ist es dann moralisch? Wenn du 66%, 75%, 99% oder jeden Einzelnen davon überzeugen kannst, ist es dann Moral? Die Leiden, die aus der Rechtsstaatlichkeit resultieren, sind ein Spiel des Bösen. Das Böse will die Kontrolle über die Menschen, um ihren Wert zu zerstören. Es kümmert sich nicht darum, wer wen und warum versklavt. Es gibt keine Moral in den Gesetzen. Die demokratische Lehre besagt, dass sobald die Wähler ein Gesetz beschlossen haben, es gut und richtig wäre, dieses auf ein Volk anzuwenden. Warum sollte die Zerstörung deiner Freiheit akzeptabel sein, nur weil jemand anderes das sagt? Wird das Böse rechtens, wenn mehr Menschen es sich wünschen? Wäre das Böse plötzlich rechtens, wenn alle Menschen es sich wünschen? Die Tyrannei eines Königs ist die gleiche wie die Tyrannei von 100 Millionen Königen. Das Böse an den Gesetzen besteht im Zwang. Wie das Gesetz geschaffen wurde, ist bedeutungslos. Die Tyrannei in den Konstrukten der repräsentativen Regierung und Mehrheitsregel zu verstecken, ist alltäglich in unserer modernen Welt. Nach so vielen Jahrtausenden der Könige und Kriegsherren haben die Menschen gelernt, etwas von dem Bösen der Tyrannei zu erkennen. Tausende von Jahren waren erforderlich, um den Begriff des Adels und Gottes Gnadentum zu entschleiern. Heute haben viele Menschen in der Welt erkannt, dass es kein Geburtsrecht darauf gibt, über andere zu herrschen wie ein König. Aber diesen Vorwurf hat das Böse in seiner Verschlagenheit von sich selbst auf individuelle Konzepte abgewälzt. Das Böse lehrt die modernen Völker, dass es ein Fehler war, sich Königen und Diktatoren zu beugen, aber dass es richtig wäre, sich deinem Nachbarn zu unterwerfen. Am Anfang der Geschichte der USA erlaubte die Mehrheit die Versklavung und systematische Entmenschlichung der Afrikaner. Hat das Gesetz der Demokratie Sklaverei moralisch richtig gemacht? Theorien wie Mehrheitsherrschaft sind von Natur aus böse. Das Böse möchte, dass du glaubst, dass das Böse gut und dass die Freiheit Chaos wäre. Aus der Sicht eines freien Individuums ist es entsetzlich zu sehen, wie die Mitglieder einer Demokratie der Rechtsstaatlichkeit nicht nur zustimmen und sie auf ihr Leben anwenden, sondern gleichzeitig mit anzusehen, wie die anderen Opfer ihre verschiedenen Ansichten von Moral ihren Nachbarn aufzwingen. Einige Leute glauben, dass Demokratien eine sicherere Form der Regierung wären, da die Mehrheit der Menschen anständig ist. Sie glauben, dass die Mehrheit die richtigen Regeln für die Minderheit schaffen wird. Dieser Glaube beinhaltet zwei Lügen. Erstens, dass es etwas Ehrenvolles in Gesetzen gäbe, dass es richtig wäre, die Minderheit zum Gehorsam zu zwingen. Und zweitens, dass die Minderheit, wäre sie sich selbst überlassen, das Leben aller anderen zerstören würde. Die Minderheit wird durch ein System von Polizei und Justiz kontrolliert und gezwungen, sich in der richtigen Weise zu verhalten. All dies hat nichts mit der Verteidigung der Freiheit der Mehrheit zu tun. Es geht um die Kontrolle der Minderheit. Es geht darum, die Mehrheit an den Geschmack des Bösen zu gewöhnen. Die Demokratie lockt mit dem Durst nach Macht über andere. Es gibt keine Mehrheit. Die moderne Geschichte der mächtigen Demokratien hat gezeigt, dass es so etwas wie die Mehrheit oder die Minderheit nicht gibt. Verschiedene Ideologien innerhalb der Bevölkerung fragmentieren eine demokratische Gesellschaft in unzählige Splitter. Verschiedene Ansätze, Kompromisse und Regeln vereiteln jede Möglichkeit einer einzelnen Mehrheit, während dennoch endloser Zwang durch die Gesetze ausgeübt wird. Aus diesem Grund wirst du garantiert, unabhängig davon, wer du bist, in einigen Kreisen der Mehrheit angehören und in anderen der Minderheit. Du wirst sowohl die Kontrolle über andere durch das Gesetz schmecken, wie auch die Sklaverei, die damit einhergeht, wenn andere über dich bestimmen. Dein Nachbar, der ansonsten vielleicht so denkt wie du, wird bereit sein, deine Freiheit zu opfern, um einige seiner Ziele zu erreichen. Ebenso wirst du in einer Demokratie versucht sein, Verbrecher aus deinen Nachbarn zu machen. Sobald die Kultur die Menschen davon überzeugt hat, dass es gut und richtig wäre, die Freiheit unter einem beliebigen Vorwand zu zerstören, breitet sich Herrschaft aus und die Tyrannei wächst. Gewalt und Zerstörung. Die Demokratie schafft Gewalt und Zerstörung. Demokratie lehrt die Menschen, dass es richtig wäre, deinen Willen anderen mit Gewalt aufzuzwingen. Tatsächlich lehrt Demokratie die Menschen, dass sie berechtigt wären, sich alles von ihren Nachbarn mit Gewalt zu nehmen. Demokratien sind immer Wohlfahrtsstaaten, denn jeder ist in der Lage, Gesetze zu schaffen, die Diebstahl legitimieren. Die stärksten Demokratien haben die höchste Besteuerung und die meisten Regeln. Regierungsangestellte sind in der Lage, die Gesetze zu beeinflussen, um ihre eigenen Positionen zu stärken und ihre Gehälter zu maximieren. Je mehr Regeln geschaffen werden, desto mehr Möglichkeiten gibt es zur Plünderung im Namen des Anstands. Viele möchten das Verhalten der Menschen im Namen der Religion kontrollieren, im Namen der Umwelt, der Wirtschaft, der Sitte oder der Sicherheit. Demokratie lehrt, dass diese Dinge mehr wert wären als Menschen. Das Böse lehrt immer, dass das Erreichen bestimmter Verhaltensweisen der Menschen wichtiger wäre als die Menschen selbst. Das Böse möchte dich glauben machen, dass Gerechtigkeit im Anstand zu finden wäre, anstatt in dir selbst. Wenn demokratische Kulturen stärker werden, ist es für jeden offensichtlich, dass die Rechtmäßigkeit der Gesetze eine Farce ist. Jedes Gesetz ist nobel, sobald es das Gesetz geworden ist. Was normalerweise als Verbrechen oder Entführung, Überfall und Mord gelten würde, wird jetzt für dich ausgeführt, stellvertretend durch die Polizei. Fortgeschrittene Demokratien werden bestimmte Leute finden, die beginnen, aufgrund von Gesetzen umzuverteilen und alles nehmen, was sie wollen, wenn sie es wollen. Das ist nicht böser als ein Gesetz, nur effizienter. Der Höhepunkt der Demokratie ist das Chaos, in dem Menschen nach Belieben von anderen Menschen stehlen, sich die Freiheit gegenseitig nach Belieben zerstören und den Geist der Menschen zerbrechen, einfach weil sie es können. Der Höhepunkt der Demokratie ist die Unfähigkeit zu denken, zu sprechen oder zu handeln aus Angst vor dem Gesetz. Dies ist keine Anarchie, sondern Tyrannei. Tyrannei ist immer verkleidet als Kultur und Gesetz. Das perfekte Böse. Um die Natur der Demokratie zu verstehen, ist es wichtig zu erkennen, dass das Böse die Zerstörung der Freiheit ist. Die Stabilität der Kontrolle ist der erklärte Zweck der Kultur. Je mehr Stabilität der Autorität zuteil wird, desto besser. Stabilität ist in der Geschichte nicht vorhanden. Kriege gab es immer, im Lauf der Jahrtausende wurden Imperien geboren und wieder zerstört. Fast jede Rechtfertigung der Tyrannei wurde schon versucht und schließlich von den Menschen überwunden. Die Menschen streben in ihrem Leben nach Freiheit, weil Freiheit die Natur der Menschheit ist. Freiheit ist Leben. Unser ewiger Kampf gegen das Böse ist durch die Geschichte dokumentiert. Das Böse hat schließlich jeden Krieg, den es begann, verloren. Dies ist ein Beweis für die Stärke und das Gute der Menschheit. Es ist auch ein Beweis für die Anpassungsfähigkeit und die Evolution des Bösen. Jede Form der Tyrannei ist fehlgeschlagen, weil die Menschen sie schließlich erkannten und sich ihre eigene Freiheit wieder erkämpft haben. Das Böse hat eine Lösung für dieses Problem gefunden, indem es aus seinen Sklaven Partner gemacht hat. Die Demokratie ist das größtmögliche Übel, das jemals existieren kann. Es ist ein größeres Übel als der Kommunismus und ein größeres Übel als die Monarchien. alle anderen Formen der Tyrannei sind offensichtlich böse, weil sie einigen wenigen erlauben, das Leben aller zu kontrollieren. Die Freiheit fast aller wird zerstört. Die Demokratie lehrt jedoch, dass du frei genug wärest zu wählen, ein angeblich besseres System. Leider erlaubt sie anderen Menschen, dir durch Wahl deine Freiheit zu nehmen. Deshalb ist es böse. Was es zum reinen Bösen macht, zur höchsten Form des Bösen überhaupt, ist, dass auch du wählst, um anderen die Freiheit zu nehmen. Jeder wird zum Sklaven und jeder wird zum Sklaventreiber. Das ist das perfekte Böse. Kapitel 7 Ökonomie. Ökonomie ist die Lehre vom Arbeitshandel. Die Prinzipien des Geldes sind wissenschaftlicher Natur und, wie alle Wahrheiten, einfach und leicht zu verstehen. Staatliche Institutionen haben künstliche Ideen hinzugefügt, wie Angestellter, Unternehmen und den Dollar, damit sie deine Arbeit kontrollieren können. Ihr Ziel ist es, dich zu verwirren und Geld zu verkomplizieren, sodass sie es dir leichter wegnehmen können. Arbeit. Alles, was du tust, um dein Leben zu verbessern, erfordert Arbeit. Es kann so einfach sein, wie einen Samen einzupflanzen und den Boden zu pflegen, damit er zur Nahrung gedeihen kann. Es kann auch sein, dass du dein Geschirr spülst, um von einem sauberen Teller essen zu können. Oder du kletterst einen Berg hinauf, damit du hinunterrutschen kannst. Du tust alles, was du tust, damit du selbst und diejenigen, die du liebst, davon profitieren können. Handel. Es kann sein, dass du Dinge, die du möchtest, nicht selber herstellen kannst. Vielleicht möchtest du dein Essen nicht selber anbauen. Handel ermöglicht es dir, verschiedene Arten von Arbeit zu tun und diese Arbeit an andere weiterzugeben im Austausch für Arbeit, die sie dir liefern. Wenn du keinen integrierten Schaltkreis bauen, aber einen Tumor behandeln kannst, dann kann ein Handel zwei Menschen helfen, einem Ingenieur und einem Arzt. Handel kann zwischen 2, 3 oder 100 von Menschen stattfinden, aber im Grunde ist es so einfach wie der Tausch deiner Arbeit für die Arbeit einer anderen Person. Du darfst tun, was du am besten kannst und erhältst dafür das, was andere am besten können. Guthaben und Schulden. Guthaben und Schulden erlauben den Menschen, Handel ohne die Beschränkung der Zeit zu betreiben. Wenn du heute arbeitest, ohne deinen Ertrag einzulösen, wird dies Guthaben genannt. Wenn du heute etwas erhältst und später dafür arbeitest, spricht man von Schulden. Diese beiden Faktoren ermöglichen es dir, deine Arbeit ohne die Beschränkung der Zeit zu verwalten. Geld. Geld ist die Aufzeichnung aller Spar- und Kredittransaktionen. Der Zweck von Geld ist festzuhalten, was du anderen schuldest und was andere dir schulden. Es kann symbolisch in Form einer Münze oder als Papier existieren oder als eine Notiz in einem Geschäftsbuch. Nachdem du im Tausch deine Arbeit durchgeführt hast, erhältst du Geld, um den Wert deiner Arbeit zu dokumentieren. Du kannst deine Arbeit bei einer beliebigen Anzahl von Personen und zu unterschiedlichen Zeiten eintauschen. Das Prinzip von Geld befähigt Menschen enorm und erlaubt ihnen, nach ihrem eigenen Zeitplan zu arbeiten und ihren Gewinn zu erhalten. Wirtschaftliche Kontrolle. Es gibt Menschen, die deine Arbeit für ihre eigenen Zwecke benutzen wollen, ohne eine Gegenleistung dafür zu geben. Das Ziel von wirtschaftlicher Kontrolle ist, so viel deiner Arbeit wie möglich zu kontrollieren. Steuern. Es gibt einen weiteren Teilnehmer an fast jeder auf der Erde stattfindenden Transaktion. Dieser bietet keinem der anderen Handelspartner irgendeinen Nutzen und lässt nicht zu, dass ihr entscheidet, ob ihr ihn an eurem Handel teilhaben lassen wollt. Eine Steuer ist, wenn jemand Geld nimmt, welches ihm nicht gehört. Steuern sind Gesetze, aber keine Prinzipien, weil sie deine Freiheit zerstören und mit Gewalt durchgesetzt werden müssen. Einige Menschen, die Steuern verlangen, sind gemeine Diebe, während andere mächtige Regierung sind. Erpressung. Die Korruption der Wirtschaft nennt man Erpressung. Wenn du arbeitest, aber jemand ohne deine Erlaubnis den Wert deiner Arbeit einlöst, nennt man das Steuer. Jemanden zu besteuern bedeutet, ihm einen Teil seiner Arbeit zu stehlen oder sogar alles davon. Durch Steuern arbeitest du, erhältst aber im Gegenzug nichts dafür. Auch wenn dir gesagt wird, dass dein Geld zu deinem Vorteil ausgegeben wird, kannst du nicht entscheiden, was du für deine Arbeit bekommst. Unter einer Besteuerung ist der Erpresser der Sklavenhalter und du bist der Sklave. Welche Menge an Zeit dir gestohlen wird, ist nicht von Belang. Ein Sklave für eine Stunde oder ein Sklave für das ganze Leben ist immer ein Sklave. Bei Nichtzahlung der Steuer wirst du mit Gefängnis oder mit dem Tod bestraft. Steuern gibt es in vielen Formen. Am einfachsten ist es, dir dein Geld zu stehlen, ohne dass du es überhaupt mitbekommst, dass es dir gestohlen wird. Wir nennen dies Diebstahl und es wird von gewöhnlichen Kriminellen betrieben. Die beliebtere Form der Besteuerung ist, dir einen Teil deiner Arbeit wegzunehmen, während du arbeitest, während du Handel betreibst oder während du sie speicherst. Dies ist die Form, die von Regierung und der Mafia praktiziert wird. Es gibt eine weitere Form, die unglaublich hinterhältig und sehr schwierig für die Menschen zu erkennen ist. Die Einschränkung deines Verhaltens, damit du tust, was die Herrscher von dir verlangen, ist auch eine Form der Steuer. Durch diese Methode haben sie nie mit Geld zu tun, sie zwingen dich einfach, ihren Willen direkt auszuführen. Diese Form der Besteuerung hat viele, viele Namen. Einige von ihnen sind Preiskontrolle, Regulierung, Bürokratie, Papierkram, Formalitäten, Aufsicht, Sozialversicherung, gemeinnützige Arbeit und Gemeinwohl. Effektive Besteuerung hat mit geschickter Nutzung von Zeit zu tun. Ein einfacher Dieb wird dir heute so viel Geld wie möglich stehlen. Morgen wirst du mittellos sein und nichts mehr haben, was er dir stehlen kann. Darüber hinaus wirst du weit weglaufen oder dir etwas einfallen lassen, um dich in Zukunft zu schützen. Regierungen arbeiten sehr viel geschickter. Sie ermöglichen es dir, einen Teil deiner Arbeit für dich zu behalten, gerade genug, dass du nicht weglaufen oder revoltieren wirst, sondern weiterarbeitest, damit sie dich auch morgen wieder bestehlen können. Die Höhe der Steuern schwankt ständig, weil die Regierungen testen, ob sie noch mehr von ihren Untertanen bekommen können. Wenn die Menschen langsamer arbeiten oder ihre Arbeit niederlegen, dann sind die Steuern zu hoch. Die Kultur wird manipuliert, um den Menschen trotz der immer höheren Steuern die Ehrbarkeit von Regierung und Sklaverei nahezubringen. Da Zeit bei der Besteuerung ein so wichtiger Faktor ist, können die Regierungen dir nicht nur heute und auch nicht nur für den Rest deines Lebens große Anteile deines Geldes stehlen, sondern auch jede Möglichkeit von Zinsen auf deine Arbeit. Gesetzliche Besteuerung ist die effektivste Form der Erpressung, die je existiert hat. Die grausame Genialität besteht in der Kultur, die meisten Bürger halten es für ehrenhaft, ihre Herren zu bezahlen. Verdienen, handeln, sparen. Besteuerung ist in jedem Bereich deines Lebens verborgen. Am einfachsten ist sie zu entdecken, wenn dir dein Geld genommen wird, während du es verdienst. Einkommenssteuer, Vorschriften und staatliche Beschränkungen ermöglichen es den Erpressern, dein Geld zu stehlen, bevor du es überhaupt in die Hände bekommst. Du dienst ihnen. Sie lassen dir nur die Abfälle, genau den Prozentsatz an Arbeit und Freiheit, den sie zulassen. Die Erpresser nehmen einen weiteren Anteil deiner Arbeit jedes Mal, wenn du mit deiner Arbeit Handel treibst. Dann wird es Umsatzsteuer genannt, Gebrauchssteuer, Kraftstoffsteuer oder die Steuer trägt irgendeinen anderen Fantasienamen. Du hast bereits weniger, als du produziert hast, weil sie dir bereits große Anteile deiner Arbeit gestohlen haben und wenn du jetzt losgehst, um für deine Arbeit, Nahrung, Unterkunft, bessere Gesundheit oder Komfort zu erhalten, nehmen sie noch mehr. Doch das ist noch nicht alles, denn sie schränken dich auch in deiner Wahl ein, sie bestimmen, was es legal zu kaufen gibt, wie viel du von etwas kaufen kannst und manchmal auch zu welchem Preis. Wenn du Geld verdienst, es ausgegeben oder gespart hast, sind dein Geld und dein Eigentum immer noch nicht sicher. Grundsteuer und jährliche Abgaben nehmen dir weitere Anteile deiner Arbeit als Gebühr für den Besitz deines eigenen Geldes. Du kaufst ein Haus oder ein Auto, doch in Wirklichkeit mietest du es nur von der Regierung. Wenn du das nicht glaubst, versuch einfach mal, die Steuern und Gebühren nicht zu bezahlen, du wirst sehr schnell enteignet. All dies wurde geschaffen, damit du auch morgen noch für den Unterhalt deiner Meister arbeitest und damit du nicht zu früh in Rente gehst. Auch dein Erspartes ist nicht sicher. Alle Regierungen kontrollieren ihr Geld und es ist illegal, Handel in einer anderen Währung zu treiben. Die Inflation wurde von der Regierung geschaffen, um dein Erspartes mit der Zeit zu zerfressen, während sie dein Geld in Form von öffentlichen Defiziten ausgeben. Die Inflation stellt auch sicher, dass deine Ersparnisse zerfressen werden, damit du gezwungen bist, weiterzuarbeiten, sodass der Kreislauf der Besteuerung wiederholt werden kann. Denke daran, du arbeitest, damit du selbst und die, die du liebst, davon profitieren. Doch weil viele Menschen sehr viel mehr Macht haben als du, können sie dich zwingen, für sie zu arbeiten. Dies ist die wirtschaftliche Kontrolle. Dies ist der Zweck der Regierung. Regierungen sind räuberische Institutionen. Die Kultur der Ökonomie. Täusche dich nicht, du bist ein Sklave und die Regierung ist dein Herr. Die Genialität deiner Herren im Vergleich zur herkömmlichen Sklaverei ist, dass sie dir erlauben zu denken, dass du bekommen würdest, wofür du arbeitest und dass du besitzen würdest, wofür du bezahlt hast. Es hält dich gefällig und umgänglich. Besteuerung ist eine Funktion der Zeit. Sie werden dir heute genau so viel nehmen, dass du auch morgen noch bereit sein wirst, für sie zu arbeiten. Kulturelle Erfindungen wie Angestellter im öffentlichen Dienst, Gemeinnutz, öffentliches Gut, Schutz der Öffentlichkeit und Sozialversicherung veranschaulichen ihre Verschlagenheit. Sie haben es tatsächlich geschafft, die Menschen davon zu überzeugen, dass es wünschenswert wäre, wenn das eigene Geld unter Todesdrohung gestohlen wird. Denke daran, es ist alles nur zu deinem Besten. Konstrukte wie Angestellter, Beruf, Unternehmen und gesetzliche Zahlungsmittel sind Schlagwörter, die von hochqualifizierten Erpressern entwickelt wurden, um dein Verhalten einzuschränken und deinen Reichtum zu beschlagnahmen. Ein Angestellter ist ein Mensch, der Arbeit im Tausch gegen Geld verrichtet. Er unterscheidet sich nicht von einem Dienstleister, einem freien Mitarbeiter oder jemandem, der einen Flohmarkt abhält. Du arbeitest im Austausch für die Arbeit eines anderen. Du erschaffst Wohlstand, um deine Familie zu ernähren und dein Leben zu bereichern. Angestellte sind jedoch Konstrukte der Regierung, um wirtschaftliches Verhalten zu beschränken. Wo ist der Unterschied zwischen einem Angestellten und einem Menschen, der nur ein paar Arbeiten ausführt? Wenn du die paar tausend Seiten Gesetzestext zu diesem Thema zusammensuchst, wirst du erkennen, wer wirklich von dieser künstlichen Vorstellung von Angestellter und Unternehmen profitiert. Regierungen spielen Mitarbeiter und Unternehmen gegeneinander aus, um die Wut über den Verlust der Freiheit von den eigentlichen Verursachern, den Erpressern, abzulenken. Unternehmen sind Konstrukte, die erfunden wurden, um die kollektiven Verhaltensweisen von Menschen zu beschränken. Wenn eine Person an einer Aufgabe arbeiten kann, ist es klar, dass komplexere Aufgaben gelöst werden können, wenn sich viele Einzelne zu einer Gruppe zusammenfinden. Normalerweise braucht es dafür nur dein und mein Einverständnis, etwas zusammen für jemand anderen im Tausch gegen Geld zu erledigen. Unternehmen sind Geschöpfe des Staates, wie Regierungen sie selbst nennen, um einen Menschen von der einfachen Wahrheit zu trennen, dass Handel betrieben wird. Wenn die Regierung zugeben würde, welche enormen Beschränkungen die Regierung den Menschen auferlegt, die ihnen vorgeben, wo sie handeln dürfen und wo nicht, was sie handeln dürfen und was nicht und zu welchem Preis sie etwas handeln dürfen und zu welchem nicht, hätten wir einen sofortigen Aufstand. Unternehmen ermöglichen den Regierungen, einen Dämon zu erschaffen, um ihre eigene Gier nach Macht und Reichtum zu verbergen. Unternehmen unterliegen heute dem Zorn der Menschen als Verursacher von Verschmutzung, als gierige Kartelle und unmenschliche Arbeitgeber. Völlig unabhängig von der Tatsache, dass ein Unternehmen nur Menschen sind, die Arbeit tauschen. All dies ist nur geschaffen worden, um die am weitesten entwickelte Erpressungsmaßnahme der Geschichte zu verstecken. Kartelle und Monopole. Ein unternehmerisches Monopol wird als böse verschrien, weil es die Wahlfreiheit der Verbraucher zerstört. Regierungen sagen uns, dass Monopole uns zwingen würden, ein bestimmtes Produkt zu einem bestimmten Preis zu erwerben. Die Wahrheit ist, dass dies kein Zwang ist. Du hast mindestens zwei Alternativen. Die erste ist, das Produkt einfach nicht zu kaufen. Die zweite ist, deine eigene Gruppe zu gründen, um dieses Produkt herzustellen. Welche Lösung bietet die Regierung angesichts der vermeintlichen Übel des Monopols? Die Regierung bietet Kontrolle. Regierung ist das einzige echte Monopol. Du kannst nicht wählen, ob du ihre Dienstleistung kaufen willst oder nicht. Sich dagegen zu entscheiden, wird als Verrat und Steuerhinterziehung geahndet und die Gesetzeshüter werden mit ihren Gewehren an deine Tür klopfen, sie werden dich ins Gefängnis werfen oder töten. Die Regierung ist das einzige echte Monopol und ihr Monopol ist das Monopol der Gewalt. Dies sind die Menschen, von denen uns beigebracht wird, dass wir ihnen die Entscheidung über unsere Waren und Dienstleistungen anvertrauen sollten. Unternehmen als monopolistisch zu dämonisieren, entspricht genau dem Muster der Tyrannei. Erschaffe einen Feind und übernehme die Kontrolle. Ein Kartell ist, wenn sich die Kräfte einer Wirtschaft zusammenschließen, um jemand anderen aus dem Markt auszuschließen. Wie bei einem Monopol ist dies nur mit Hilfe der Regierung möglich. Nur eine Regierung mit Waffen und der Polizei kann dich daran hindern, ein Produkt zu verkaufen oder eine Dienstleistung anzubieten. Es gibt große und kleine Kartelle überall in der Welt. Sie konzentrieren sich in der Regel auf eine Branche innerhalb eines Landes. Zum Beispiel betreibt eine Regierungsbehörde, die den Verkauf von Arzneimitteln und Gesundheitsfürsorge steuert, ein Kartell. Wenn es sich um Lizenzen oder Erlaubnisse handelt, werden die dafür fälligen Gebühren die Eintrittsbarriere in einen Markt. Die Regierung erhält so effektiv den jetzigen Markt und schließt dich aus. Wenn du versuchst, außerhalb der Gesetze in Freiheit zu arbeiten, wirst du eingesperrt oder getötet. Viele große Unternehmen lieben Kartelle, weil Regierungen so ihre Partner werden und den Wettbewerb fernhalten. Die Gesetze und Vorschriften, die Menschen zu akzeptieren lernen, stören ein großes Unternehmen nicht. Große Unternehmen sind die einzigen, die sich die Kosten der Regulierung leisten können. Einige Leute denken, sie würden es den großen Konzernen zeigen, wenn sie harte Gesetze erlassen würden, aber tatsächlich sind sie Opfer der Kultur und sie selbst werden diejenigen sein, die darunter zu leiden haben. Verordnungen halten große Konzerne groß und führen alle anderen in den Bankrott. Dies ist die Natur der Regierungskartelle. Es gibt keine anderen Kartelle. Wahlfreiheit. Besteuerung wird von der Kultur als Mittel für die Finanzierung gesellschaftlicher Bedürfnisse verehrt, aber soziale Bedürfnisse können niemals mit Gewalt erfüllt werden. Eine Person, die etwas nicht freiwillig kauft, wird niemals davon profitieren, wenn sie gezwungen wird, es zu bezahlen. Das Wohl der Gemeinschaft kann nicht durch Erpressung bedient werden. Nur der Besitzer der Arbeit kann zu Recht entscheiden, wo er die Arbeit einlösen wird. Alles andere ist Diebstahl. Alle Behauptungen über Bedürfnisse, die nicht durch den freien Willen erfüllt werden oder über das Wohl der Gemeinschaft, sind Lügen der Kultur. Es ist wichtig zu verstehen, dass das Böse Macht über dich will. Geld ist nur eine Abbildung von Arbeit und solange böse Menschen dich zwingen können, in ihrem Namen zu arbeiten, brauchen sie kein Geld, um die Kontrolle über dich zu besitzen. Dieses Prinzip wird in Wohlfahrts- und sozialistischen Staaten verwendet. Das von den Politikern eingezogene Geld wird gar nicht direkt für eigene Zwecke verwendet. Doch immer werden sie den Geschmack von Macht über dich genießen, indem sie etwas nehmen und ausgeben, was sie gar nicht verdient haben. Es ist nicht das Geld, was böse ist, sondern die Sklaverei. Häufig werden Regierungen ihre Kultur stärken, indem sie das erpresste Geld in gezielter Weise ausgeben. So wie die Dons der Mafia und Drogenbarone dafür bekannt sind, soziale Projekte zugunsten der Armen zu finanzieren, verwenden Regierungen Geld, um Feinde zu erschaffen oder Gerechtigkeit herzustellen. Sie verprassen verschwenderisch das Geld anderer Leute mit öffentlichen Bauaufträgen und sozialen Projekten. Dabei tun sie so, als wären sie die Retter des Volkes und verurteilen die Reichen, in Klammern Sozialismus, oder die Juden, in Klammern Nazis, oder die Freiheit selbst, in Klammern Terroristen. Dieses Muster spielt sich auf tausende Arten ab und die künstlichen Feinde wechseln stets, doch das Ergebnis ist immer das gleiche. Regierungen benutzen das Geld nicht immer für sich selbst, aber immer, um mehr Macht zu gewinnen. Denke daran, dass Geld nur eine Form von Energie ist. Sein einziger Wert liegt in seiner Fähigkeit, andere davon zu überzeugen, für dich zu arbeiten. Der Wert des Geldes ist stark davon abhängig, wie du es selbst zu einem bestimmten Zeitpunkt bewertest. Diejenigen, die Gewalt über dich ausüben, wissen sehr genau, dass Geld wesentlich mehr Wert haben kann als die Zahlen, die auf dem Geldschein aufgedruckt sind, wenn sie es als Waffe gegen eine Gruppe und für den Profit einer anderen Gruppe benutzen. Sie behaupten, die Herrschaft auszuüben, ohne davon zu profitieren. Dies ist eine große Lüge des Bösen, die in Demokratien großzügig zur Anwendung kommt. Die Schuld wird von den Sklaven bezahlt und von den Gesetzeshütern in Loyalität und Treue eingezogen. Für alle, die die Armen in der Welt ernähren möchten, gibt es nur eine Lösung. Beende die Herrschaft. Freiheit heilt die Übel dieser Welt. Der Grund, warum es auf der Erde so viel Armut gibt, ist, dass die Menschen nicht frei sind, nach Wohlstand zu streben. Freie Menschen sind wohlhabende Menschen. Staatsschulden. Staatsschulden sind Geld, das Regierungen ausgeben, bevor sie es konfisziert haben. Solche Schulden haben kaum eine Bedeutung, da das Übel in der Beschlagnahmung selbst liegt und nicht im Zeitpunkt. Dennoch spricht die Kultur der Demokratie von der Großartigkeit der Staaten und der Loyalität eines Steuerzahlers. Die Regierungen wissen, dass sie heute ausgeben können, was sie wollen, weil sie dich verpflichten können, morgen dafür zu bezahlen. Der Einfluss nationaler Kulturen ist sogar ausreichend groß, dass selbst wenn die Menge des erpressten Geldes geringer als die Staatsausgaben ist, zu dem Zeitpunkt, wenn die Schulden fällig werden, die Kultur die Menschen davon überzeugt haben wird, dass es ihre Schulden wären. Auf diese Weise erhöhen sie sogar noch das Ausmaß der Erpressung. Es ist viel weniger wahrscheinlich, dass die Menschen revoltieren oder aufhören zu arbeiten, wenn sie gelernt haben, dass es ihr Staat wäre, ihre Schulden und dass es ihre moralische Verpflichtung wäre, dafür zu zahlen. Bürokratie. Bürokratie ist ein Wort, das verwendet wird, um die Notwendigkeit der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu beschreiben. Um sicherzustellen, dass du den unzähligen Gesetzen gehorchst, die die Regierung erlassen hat, musst du auch die Durchsetzung dieser Gesetze über dich ergehen lassen. In den Augen der Kultur unschuldig und notwendig ist die Bürokratie in Wahrheit ein wichtiger Baustein zur Sklaverei. Das Böse will Kontrolle über dich, deine Freiheit zerstören, deinen Geist zerstören. Je mehr du mit Gewalt zu etwas gezwungen wirst, desto weniger Freiheit hast du und umso stärker ist das Böse. Jede Kultur lehrt, dass Gesetzeshüter etwas Gutes wären. Sie lehrt, dass die Strafverfolgungsbehörden Mord und Vergewaltigung verhindern würden. Zwar ist es durchaus möglich, dass sie gelegentlich auch Gewalttaten verhindern, doch die überwiegende Mehrheit der modernen Strafverfolgung dient nur dazu, die Freiheit zu zerstören und Geld zu erpressen. Bei jedem Besuch der Kraftfahrzeugzulassungsstelle, jedes Mal, wenn du dein Steuerformular ausfüllst, jedes Mal, wenn du ein Bußgeld bezahlst, bei jeder Verordnung, die du zu Hause oder am Arbeitsplatz zu erfüllen hast, sind die Gesetzeshüter in Aktion. Die Kultur lehrt, dass die Strafverfolgung zu unserem Schutz nötig wäre. Ihr Schutz reicht gerade aus, um dich davon zu überzeugen, allem anderen zuzustimmen, was sie von dir verlangen. Das Gesetz lehrt, dass du dich Unmengen bürokratischer Verordnungen unterwerfen musst, um andere Menschen vor dir zu schützen. Dir wird beigebracht, dass du den Gesetzen und Verordnungen gehorchen musst, weil dir nicht vertraut wird, dass du dich friedlich verhalten würdest. Während die Kultur lehrt, dass Kriminalität, Mord, Vergewaltigung und Diebstahl bedeutet, haben die meisten Gesetzeshüter kaum etwas mit solchen Dingen zu tun. Der Grund liegt auf der Hand. Du bist nicht böse, du begehst diese abscheulichen Taten nicht. Es gibt kaum Grund zu der Annahme, dass die Menschen um dich herum weniger moralisch wären, als du es bist. Und dennoch sind, aufgrund dieser grundlegenden Definition von Kriminalität, Millionen Menschen als Agenten des Gesetzes beschäftigt. Sie verbringen ihre ganze Zeit damit, dafür zu sorgen, dass du jeder Facette ihrer Verordnung und jeder kleinsten Regel, die je erdacht wurde, gehorchst. Die Summe der erpressten Gelder, die notwendig ist, um dermaßen große Bürokratien zu unterhalten, ist schier unermesslich. Die Menge des Lebens, die den angeblich freien Menschen entzogen wurde, weil sie dem Gesetz folgten, ist schockierend. Doch das Böse erreicht damit, was es will: enorme Kontrolle, drastisch verminderte Freiheit und Unsummen von deinem Geld. Bauvorschriften, Umweltschutz, Ortsplanung und so weiter und so weiter. Allesamt Auswüchse der modernen Kultur. Die Einhaltung jeder Vorschrift wird von Armeen überwacht. Nur eines haben alle gemeinsam: ihre Durchsetzungskraft der Gesetzeshüter zerstört Freiheit. Wenn eines dieser Vorhaben von sich aus richtig wäre, bräuchte es keine Gewalt, um es durchzusetzen. Der wahre Grund dieser Vorschriften ist, die Kosten zu erhöhen, durch erhöhte Grundsteuer, durch Lizenzgebühren, Unternehmensabgaben, durch Lohnsteuer und so weiter. Selbst staatliche Programme mit scheinbar edlen Zielen wie Eigentumsgesellschaften sind von Natur aus böse. Sie dienen zur Stabilisierung der Bevölkerungsmenge. Das heißt, mehr Menschen bekennen sich zu einem Ort und lassen sich auf die Kosten einer langfristigen Finanzierung ein, sodass es viel schwieriger wird, der Besteuerung zu entgehen. Wenn die Regierungen tatsächlich wollten, dass Familien ihre eigenen Häuser besitzen, würden sie einfach aufhören, ihnen jedes Jahr zusätzliche Kosten aufzubürden. Preiskontrollen. Manchmal führen Regierungen Preiskontrollen ein. Sie diktieren Kraft des Gesetzes, zu welchem Preis du deine Arbeit verkaufen musst. Sie diktieren unter Androhung von Gefängnis oder Tod, für wie viel Geld du etwas produzieren musst. In von der Regierung kontrollierten Kartellen wie dem Gesundheitswesen geben die Regierung vor, die Kosten zu senken, entweder direkt, indem sie den Preis der Dienstleistung oder Waren diktieren, oder indirekt, indem sie Waren im Namen des Verbrauchers kaufen. Mithilfe beider Methoden strecken Regierungen ihre Tentakel aus unter dem Deckmantel des Schutzes der Armen vor gierigen Unternehmen und Kapitalisten. Indem sie die Menschen zwingen, zu künstlichen Löhnen zu arbeiten, zerstören sie den Wettbewerb des freien Marktes. Wenn die Freiheit zerstört ist, können nur die Mächtigen überleben. Kartelle sind auf diese Weise mit den Regierungen verbunden. Leistungsstarke Unternehmen sehen zu, wie schwächere Mitbewerber in den Bankrott treiben. Die Regierung stellt sicher, dass es durch Gebühren und Lizenzabgaben unverhältnismäßig teuer ist, in den Markt einzutreten. Danach können diese Unternehmen von der Regierung festgelegte Preise ohne Konkurrenz genießen. Die Regierungen haben ebenfalls einen Vorteil von den festen Preisen, nämlich gesicherte Steuereinnahmen. Der Zweck von Preiskontrollen ist nicht, die Preise niedrig zu halten, sondern sie hoch zu halten. Große Konzerne lieben staatliche Vorschriften. Vorschriften gewährleisten, dass nur die gut etablierten und sehr gut finanzierten Unternehmen überleben. Menschen, die ihre Fähigkeiten, Produkte oder ihr Fachwissen auf dem Markt anbieten, werden durch unerfüllbare Forderungen der Regierung belastet. Auf diese Weise sind große Unternehmen eine Erweiterung der Zwänge der Regierung. Unternehmensvorschriften, die den Menschen als gut und richtig verkauft werden, sind in Wahrheit nur gut für große Konzerne. Anstatt das Wachstum dieser Unternehmen zu bremsen, zerstören sie deine Freiheit. Protektionismus. Protektionismus lehrt, dass die Mitglieder einer Nation andere Mitbewerber Kraft des Gesetzes vom Handel ausschließen sollten. Dies geschieht durch Beschränkungen für den Kauf und Verkauf von Produkten und Dienstleistungen sowie für die Beschäftigung von Mitarbeitern. Warum sollten die Bewohner einer Nation weniger Anspruch auf Lohn haben als die Bewohner einer anderen? So einfach ist Protektionismus. Sind diejenigen außerhalb der Grenzen minderwertige Menschen, die mit Gewalt von der Arbeit abgehalten werden sollten? Wo liegt die Moral darin, dass eine Gruppe von Menschen weniger wert ist, nur weil sie woanders geboren wurden oder leben? Freiheit hat mit dem Wert der Menschen zu tun. Die Einkommensdifferenz der Menschen verschiedener Länder ist groß. In einem Gebiet kann eine Familie 100-mal weniger verdienen als in einem anderen. Wenn alle Menschen den gleichen Wert haben, warum wird Gewalt ausgeübt, um die Armen davon abzuhalten, Geld mit jeder Arbeit zu verdienen, die sie bereit sind auszuführen? Wenn die Armen etwas an ein mächtiges Land verkaufen wollen und die Menschen dieses Landes bereit sind, die Güter zu kaufen, weil sie günstiger sind, warum sollte die Regierung eines Staates einen Handel behindern, der beiden Seiten nützen würde? Regierungen verhindern mit Gewalt, dass Produkte innerhalb ihrer Grenzen zu günstigeren Preisen verkauft werden, als sie selbst produzieren können. Uns wird beigebracht, dass die Regierung die Freiheit nur zerstören würde, um die Industrie ihres Landes zu schützen. Es ist nicht schwer, die üble Wahrheit zu erkennen, wenn du weißt, dass Regierungen großen Gewinn mit jedem Handel machen. Je höher die Preise eines Produktes, desto höher werden die Steuereinnahmen sein. Protektionismus ist, wie immer, Sklaverei. Bildung. Regierungen kontrollieren die Bildung, um Mitarbeiter zu züchten. Das Ziel der staatlichen Bildung ist die Stabilisierung der Steuereinnahmen. Schule, Bildung und Wissen sind nicht dasselbe. Das eine ist nicht die natürliche Folge des anderen. Das Wissen der Menschen wächst, wenn sie Wahrheiten erkennen. Schule und Ausbildung sind bedeutungslos, wenn die Schüler nicht nach Weisheit streben. Sie sind ebenfalls bedeutungslos, wenn das, was ihnen dort beigebracht wird, keine Weisheit ist. Um zu lernen, müssen Menschen nach Wissen dürsten. Durch Zwang und Gewalt ist das nicht zu erreichen. Das Gesetz sieht nicht vor, die Menschen über ihren Wert oder ihre Fähigkeiten zu unterrichten. Das Gesetz will ausschließlich, dass die Menschen gehorsam lernen. Das Gesetz gibt den Schülern nicht nur die Möglichkeit, die Vorzüge der sozialen und ökonomischen Unterwürfigkeit gegenüber der Autorität zu lernen, es erzwingt außerdem ein nahezu perfektes Monopol gegenüber allen anderen Lehrern. Private Schulen und selbst die Eltern werden nahezu ausgeschlossen von der Möglichkeit, den Kindern die eine Lektion zu vermitteln, die sie brauchen: ein Verständnis ihres eigenen Werts und ihres Potenzials. Wenn Menschen verstehen, dass ihr Geist zu wahrlich allem fähig ist, wenn sie imstande sind zu lernen und sich entsprechend ihrer Träume zu entwickeln, geben sie eher schlechte Bürger ab. Sie hinterfragen die Kultur und lehnen autoritäre Gewalt ab. Sie weigern sich, Steuern zu zahlen. Sie sind stärker, friedlicher, wohlhabender und unabhängiger. All das ist wunderbar für die Menschheit und zerstört das Böse. Wahrheit enthüllen. Um die Wahrheit in einer Idee zu erkennen, ist es eine gute Idee, sie einmal auf den Kopf zu stellen. Sozialismus lehrt, dass Menschen die Früchte der Arbeit ernten könnten, ohne tatsächlich zu arbeiten. Auf den Kopf gestellt bedeutet dies, dass jene, die arbeiten, nicht nur für sich, sondern auch für alle anderen arbeiten müssen. Wie bei allen Systemen des Staates gibt es keine Wahl. Du kannst nicht aussteigen. Sozialismus beinhaltet Zwangsarbeit. Preiskontrollen lehren, dass Menschen es verdient hätten, Produkte und Dienstleistungen zu angenehmen Preisen zu erhalten. Auf den Kopf gestellt bedeutet dies, dass du zu einem Preis arbeiten und Produkte herstellen musst, den die Regierung dir vorgibt. Preiskontrollen beinhalten Zwangsarbeit. Der Sozialstaat lehrt, dass Menschen es verdient hätten, die grundlegenden Notwendigkeiten des Lebens zu erhalten, ohne dafür zu arbeiten. Auf den Kopf gestellt bedeutet dies, dass jene, die nicht arbeiten wollen, um ihr Leben zu verbessern, dazu berechtigt wären, dir einen Teil deiner Arbeit wegzunehmen. Soziale Systeme beinhalten Zwangsarbeit. Bürokratie lehrt, dass alle Menschen erwarten können, dass andere sich an strikte Regeln halten, damit alle davon profitieren. Auf den Kopf gestellt bedeutet dies, dass du, um all die Mitarbeiter der Bürokratie zu ernähren, durch Reifen springen musst und Gebühren und Geldstrafen zu bezahlen hast. Bürokratie beinhaltet Zwangsarbeit. Steuern lehren, dass den Menschen Straßen zustünden, Schutz, Schulen und viele andere Arten von Dienstleistungen, auch wenn sie sich diese nicht leisten können. Auf den Kopf gestellt bedeuten Steuern, dass Menschen das Recht hätten, ihre Nachbarn zu zwingen, für Dienstleistungen zu bezahlen, ohne lästig um Erlaubnis fragen zu müssen. Steuern beinhalten Zwangsarbeit. Alle wirtschaftliche Kontrolle ist Sklaverei. Kapitel 8 Das Muster der Freiheit. Das Muster der Tyrannei hat sich im Laufe der Geschichte immer wiederholt. Es wiederholt sich in allem Bösen, ob groß, ob klein. Das Muster der Freiheit hingegen ist ein einziger Fluss, der sich langsam im Laufe der Zeit entwickelt hat. Das Böse ist auf der Erde, seitdem es Menschen gibt. Das Böse ändert seine Taktik unregelmäßig und nur dann, wenn die sich entwickelnde Freiheit es dazu zwingt. Jedes Mal, wenn die Freiheit weiter vorangeschritten ist, ist eine der Ideen oder ein Konzept des Bösen gestorben. Wenn die kulturelle Kontrolle über die Menschen gebrochen wird, geht das Muster der Freiheit einen Schritt nach vorn und die Kultur wurde im Laufe der Geschichte gezwungen, sich anzupassen, um die Kontrolle über die Menschen zu behalten. Durch Drohungen von Tod, Folter, Verstümmelung und Inhaftierung florierten alle Königreiche auf der Erde. Der Krieg schuf die Imperien der Geschichte und die Kultur bewahrte sie. Alle, die sich dem Rechtsstaat nicht beugen wollten, wurden getötet. Diese Unkenntnis in Bezug auf die Macht der Kultur gehört nun der Vergangenheit an. Moderne Technik, entstanden durch wachsende Freiheitsgrade, erlaubt den Menschen überall auf der Welt, die Kultur als das zu erkennen, was sie ist. Das Muster der Freiheit zeigt, wie sich die Freiheit im Laufe der Geschichte entwickelt hat. Während die Kulturen überall auf der Welt lehren, dass die Kontrolle des Bösen wachsen würde, zeigt das Muster der Freiheit deutlich, dass das Böse immer schwächer wird. Das Muster der Freiheit deutet auf das endgültige Versagen der Kultur hin und auf das endgültige Ende des Bösen. Geschichtlicher Fortschritt. Das Muster der Freiheit war Zeuge, wie im Laufe der Geschichte Ideen und Reiche zerstört wurden. Es war auch Zeuge des Fortschritts von Prinzipien und Technologie. Schießpulver. Eine der maßgeblichen Technologien, welche die Tragweite der Kultur drastisch veränderten, war das Schießpulver. Vor seiner Verfügbarkeit konnten nur diejenigen, die es sich leisten konnten, starke Armeen zu versammeln, ihr Land und ihre Familien effektiv verteidigen. Dies bedeutete, dass die Menschen von der Gnade ihrer Regierung und Könige abhängig waren. Sobald das Schießpulver zur Verfügung stand, konnten sogar kleine Gruppen von Familien die mächtigen Burgen der Imperien herausfordern. Das Schießpulver veränderte die Reiche der Erde, indem es die Menschen befähigte, die gewalttätige Kontrolle der Herren des Krieges herauszufordern. Die Druckmaschine. Die Druckmaschine veränderte die Natur der Kultur mehr als alles, was die Welt je gesehen hatte. Vor der Erfindung der Druckmaschine konnte kaum jemand lesen. Es war einfach zu teuer, ein Buch zu besitzen. Sobald die Druckkosten nach unten gingen, schoss die Schriftkundigkeit in die Höhe. Die Menge an Informationen, die nun zur Verfügung stand, war bis dahin in der gesamten Geschichte unbekannt. Es wurde sehr viel schwieriger für die Kulturen, ihre Macht auf der Unwissenheit der Menschen zu gründen. Die Religionen wurden von denen dominiert, die die heiligen Schriften kontrollierten. Mit dieser Macht waren sie in der Lage, die politischen Freiheiten der Menschen zu kontrollieren und sogar die persönliche Lebensweise der Menschen zu beeinflussen. Die Bibel war das erste Buch, welches gedruckt wurde und verbreitete sich bald überall. Obwohl die römische Kirche Menschen ermorden ließ, weil sie die Bibel in einheimische Sprachen wie Englisch übersetzten, stand diese schließlich in jeder Sprache der Welt zur Verfügung. Die theokratische Macht in der christlichen Welt zersplitterte und die Menschen beschlossen, sich abweichenden spirituellen Ideen zuzuwenden. Die Druckmaschine war das Fundament aller Technologie. Obwohl die Mathematik und das Ingenieurswesen in unterschiedlichen Zeiten Blütephasen erreichten, überlebten sie nie. Jedes Mal zerstörte der Krieg die gewonnenen Informationen. Nach Erfindung der Druckmaschine konnten so viele Kopien der Bücher hergestellt werden, dass das Wissen der Menschheit die Kriege in Schriftform überstand und sich so schnell verbreiten konnte, wie die Menschen es verlangten. Das große amerikanische Experiment. Das große amerikanische Experiment war ein Beweis für die Welt. Es wagte, den Betrug der Kultur beim Namen zu nennen und erprobte, was Menschen in Freiheit tun würden. Während die Kultur schon lange lehrte, dass Menschen nicht dazu in der Lage oder würdig wären, über ihr eigenes Leben zu bestimmen, lehrte die amerikanische Rebellion die Menschen, dass sie voll und ganz dazu in der Lage waren, ihr Leben ohne einen König zu leben. Die Aufständischen lehrten durch ihre Handlung und Absichten, dass Menschen mehr Wert hatten als Regierung. Dieses Experiment der Freiheit bestand seine erste Bewährungsprobe, als die Armeen von König Georg besiegt wurden. Die Erschütterung, die danach durch die Welt ging, war groß genug, um die Ketten der Kultur der Monarchie, die die Erde für Tausende von Jahren versklavt hatte, zu zerschlagen. Internet. Das Internet und die moderne Rechenleistung haben die kulturelle Ahnungslosigkeit ein für alle Mal zerstört. Wie zuvor die Druckmaschine ermöglichte das Internet die weite Verbreitung und praktische Unzerstörbarkeit von Informationen. Die Ketten der Kultur liegen in der Kontrolle der Sprache und des Geistes begründet. Wenn die Menschen frei sind, auszusprechen, was sie denken, erlangen sie Weisheit in einer erstaunlichen Geschwindigkeit. Damit Kulturen Erfolg haben, ist es nötig, Ignoranz zu erzwingen und das Denken in Bahnen zu lenken. Sobald die Menschen anfangen, den Rechtsstaat in Frage zu stellen, ist die Autorität verloren. Die kulturelle Verschiebung weg von der Idee des geistigen Eigentums ist ein verräterisches Zeichen für das Ende der staatlichen Herrschaft. In der Vergangenheit wurde Information als etwas betrachtet, das dem Menschen gehören würde, der sie entwickelt hat. Dies bedeutete, dass jeder, der diese Informationen zu nutzen versuchte, Kraft des Gesetzes bestraft werden konnte. Die Zukunft beinhaltet einen Wandel, den nur wenige zu akzeptieren bereit sein werden, bis er vor ihren Augen geschieht. Geistiges Eigentum ist kein Prinzip. Da es durch die Beschränkung der Freiheiten der Menschen geschützt und mit Gewalt durchgesetzt werden muss, ist es eine Idee und ein Konstrukt der Gesetze. Der Wandel, der die Welt erwartet, bedeutet die Unmöglichkeit der Vollstreckung. Das Gesetz wird sich mit aller Macht bemühen, Herrschaft und Besteuerung zu verteidigen, wird aber schlussendlich verlieren. Dies ist die Macht der globalen Kommunikation und Speicherung von Daten. Fast jedes Gesetz wird unmöglich durchzusetzen sein. Die Prinzipien der Rechenleistung erlauben den Menschen, der Tyrannei zu entkommen. Gewalt ersetzt Kulturen. Wenn Kulturen zusammenbrechen und die Autoritäten, die sie schützen, bedroht sind, wächst die Gewalt. Gewalt ist ein notwendiger Bestandteil der Kontrolle. Die gewalttätige Durchsetzung der Kontrolle ist notwendig, um die Aufstände zu verhindern. Gewalt verändert die Dynamik der Herrschaft, weil sie den Tod zum Preis der Freiheit macht. Jedes Mal, wenn das Muster der Freiheit im Laufe der Geschichte vorangeschritten ist, nahm die Gewalt zu. Auch in der Zukunft wird sich das nicht ändern. Da die Menschen lernen, Freiheit zu erkennen und sehen, was in ihrem eigenen Leben möglich ist, wird das Böse zuschlagen. Je mehr die Herrscher ihre Macht verlieren, desto gewalttätiger werden sie. Dies ist der Tod einer Kultur. Das ist die Bedeutung des Krieges. Während das Muster der Freiheit auf seinen letzten Schritt zugeht, werden sich die durch die Kultur am schwersten unterdrückten Völker auf der Erde am schnellsten gegen ihre Unterdrücker erheben und gleichzeitig werden diese Kulturen die heftigsten Gewaltausbrüche produzieren. Einer der Beweise für diese Gewalt sind Terroranschläge. Die Terroranschläge, die heute passieren, sind nicht anders als die Terroranschläge, die in der Geschichte passiert sind. Unterdrückte Völker wollen nicht unterdrückt werden. Wenn die Menschen von der Freiheit erfahren, versuchen sie, mehr davon in ihrem eigenen Leben zu verwirklichen. Böse Kulturen versuchten immer, die Freiheit zu dämonisieren. Da die Vereinigten Staaten von Amerika in der Vergangenheit freier waren als andere Staaten, waren sie Ziel von Terroranschlägen in dem Versuch, die versklavten Völker zu lehren, dass Freiheit Schwäche bedeuten würde. Sie lehren, dass mit Freiheit Verdorbenheit und Unsicherheit einhergingen. Solche Angriffe haben nichts mit den Menschen, die angegriffen werden, zu tun. Sie sollen die Kontrolle der Kultur, der Sklaverei über die unterdrückten Völker aufrechterhalten. Die Gewalt sterbender Kulturen kann Millionen Menschenleben vernichten, aber sie dauert nie lange an. Die Ära der Kriege auf der Erde ist vorbei. Die hohe Geschwindigkeit der Entstehung und Zerstörung von Staaten ist ein Beweis für die zunehmende Geschwindigkeit der Muster der Freiheit. Neue, von bösen Menschen erfundene, kulturelle Ideen werden schnell entdeckt und zerstört. Technologie und Bevölkerung. Eines der Prinzipien der Geschichte ist, dass Freiheit von der Bevölkerungsmenge abhängt. Bevölkerungswachstum gefährdet Tyrannei. Alle großen Tyrannen in der Geschichte haben versucht, das Wachstum der Bevölkerung zu begrenzen. Geburten erweitern die menschliche Erfahrung und erzählen den Menschen von Möglichkeiten, Hoffnung und Vertrauen. Diese Aspekte der Freiheit sind für die Sklaverei nicht förderlich. Je mehr Menschen in einer Kultur leben, desto mehr Widerstand wirst du finden. Es ist fast unmöglich, eine große Zahl von Menschen mit den primitiven Mitteln der Kultur zu kontrollieren. Ein weiterer Beweis für die Vollendung des Musters der Freiheit ist die erstaunliche Bevölkerungsmenge der Erde. Technologie gefährdet das Böse überall. Die Implementierung der Technologie und die Entwicklung der damit verbundenen Fantasie stehen diametral gegen das Böse. Die Technologie ist aus der Freiheit entstanden. Freiheit bringt den Menschen, die gelernte Prinzipien in praktische Lösungen umsetzen, Weisheit. Diese Suche nach Weisheit lehrt die Menschen ihren inneren Wert. Weisheit lehrt die Menschen, die Grenzen ihrer Intelligenz und ihres Vertrauens zu erweitern. Das ist besorgniserregend für die Kontrolle der Herrscher. Das ist der Tod des Bösen. Der Einsatz von Technologie ermöglicht es, die Autorität zu umgehen. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist die Hinterziehung von Steuern. Die Regierungen sind institutionalisierte Erpresser. Wenn die Technologie es den Menschen ermöglicht, die Kontrolle über das Geld aus den Händen der Regierung zu nehmen, wird Besteuerung unmöglich. Fortgeschrittene Verschlüsselungsmethoden und anonyme Peer-to-Peer-Netzwerke ermöglichen genau dies. Wirtschaftlicher Austausch wird von den Zwängen der gesetzlichen Zahlungsmittel und der Regulierung befreit. Die Zukunft der Technologie wird das Nachvollziehen von Transferleistungen und die Durchsetzung der Besteuerung unmöglich machen. Dieser Übergang wird von Gewalt geprägt sein, da Regierungen versuchen werden, ihre monströsen Erpressungsraten zu erhalten. Der Komfort und der Wohlstand, den die Technik mit sich bringt, zeigt der Welt, wie die Früchte der Freiheit aussehen. Es ist völlig unmöglich, den kulturell versklavten Völkern die Herrlichkeit des menschlichen Lebens vorzuenthalten. Prinzipien und Grundsätze dringen in jede Kultur auf der Erde. Die alten Könige sind gefallen. Der Kommunismus ist geschwächt. Die Theokratie liegt im Sterben. Die Demokratien sind bankrott. Gewalt wird die Übergänge markieren, aber Freiheit wird sich durchsetzen. Der amerikanische Traum. Der amerikanische Traum war der eines Landes, in dem die Menschen frei von der Einmischung der Regierung leben konnten. Der Traum handelte von Freiheit, Freude und der Suche nach Glück. Heute lehrt die Kultur, dass der amerikanische Traum eine eng definierte Perspektive auf das perfekte Leben wäre und dass die Vereinigten Staaten von Amerika deshalb so großartig wären, weil sie dir dieses Leben ermöglichen würden. Die Kultur pervertiert alles Gute. Der amerikanische Traum ist kein amerikanischer Traum. Das große amerikanische Experiment brachte den Menschen in Amerika enorme Freiheit. Mehr als zu jedem anderen Zeitpunkt oder Ort auf der Erde. Dieses Experiment und dieser Traum waren nicht für die Amerikaner. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind nicht als Nation zu respektieren. Sie sind keine bevorzugte Gruppe von Menschen. Es gibt keine Magie, keine kulturelle Vormachtstellung in Rot, Weiß und Blau der amerikanischen Flagge. Das große amerikanische Experiment ist nur wertvoll, weil es die Menschen gelehrt hat, dass sie mehr wert sind als das Gesetz. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika gleicht heute sowohl einer Demokratie als auch einem Sozialstaat. Der Staat ist bankrott und seine Autorität durch Herrscharen von Gesetzeshütern erzwungen. Die Kultur möchte dich glauben machen, dass dies ihr Vermächtnis wäre. Das ist es nicht. Die Unabhängigkeitserklärung, die amerikanische Verfassung und der Akt der Rebellion gegen einen König selbst lehrten die Menschen der Welt, dass die Regierung kein natürliches Recht über sie hat. Diese Dinge brachten der ganzen Welt bei, dass die Menschen der Regierung und einer Autorität nichts schulden. Sie sagten den Menschen, dass keine Autorität ihnen vorzuschreiben hat, was sie sagen, wie sie beten, was sie drucken und wo sie sich versammeln sollten. Sie vermittelten den Menschen, dass die Strafverfolgungsbehörde ein gefährliches Tier ist und dass die Menschen dazu in der Lage und bereit sein sollten, sich zu verteidigen. Sie lehrten die Menschen, dass die Regierung und die Autorität begrenzt werden können. Sie lehrten die Menschen, dass sie mehr wert sind als das Gesetz. Dieser mächtige Schritt, den das Muster der Freiheit erlangte, hat nichts mit Demokratie oder der Regierung zu tun. Die Kraft und die Schönheit dieses Schrittes wurden von der Antikultur geschaffen, von den Männern und Frauen der Rebellion. Sie griffen jedes Standbein der Autorität an, indem sie den Menschen beibrachten, dass sie einen eigenen inneren Wert haben. Das Experiment hat sich bewährt, Freiheit führt die Menschen nicht in die Anarchie. Amerika ist nicht perfekt und ist auch nicht das Ende der möglichen Freiheit. Der Durst der Menschheit nach Freiheit wird die Tyrannei auf der Erde nicht mehr lange dulden. Die Menschen werden lernen, dass sie würdig sind, ihr Leben selbst zu verwalten. Das Muster der Tyrannei wird gebrochen werden. Der amerikanische Traum ist kein amerikanischer Traum, es ist ein menschlicher Traum. Er war wie eine riesige Treppe, gestützt auf die Rücken der Helden, auf der die Menschen in die Freiheit aufsteigen konnten. Er wird nicht der letzte sein. Wettbewerb um die Freiheit. Wenn die Menschen in der Lage sind, über die Tyrannei in ihrem eigenen Leben hinaus auf andere Kulturen der Erde zu blicken, werden sie den Kampf um die Freiheit entdecken. Der Drang nach Freiheit wird sich in der Technik, dem Wohlstand und dem Frieden freier Völker finden. Menschen werden fragen, warum sie bestimmten Gesetzen gehorchen müssen, andere aber nicht. Sie werden erkennen, dass die Dinge, die von ihnen verlangt werden, nicht natürlich sind, sondern Tyrannei. Das Muster der Freiheit entwickelt sich jedes Mal fort, wenn die Lügen der Kultur aufgedeckt und verstanden werden. Obwohl Kulturen entwickelt wurden, um eine strenge Kontrolle über das Denken der Menschen auszuüben, so dass sie die Tyrannei über ihren Köpfen nicht sehen können, kann der Anblick von Freiheit diese Bande fast sofort aufbrechen. Wenn die Gewalt der sterbenden Kulturen zu Ende geht und die Freiheit aus jedem dunklen Winkel auf der Erde herausspäht, werden die Menschen der Welt ihren Kampf für die Freiheit beginnen. Wenn die Möglichkeit besteht, sich frei zu bewegen und sich die Gesetzgebung auszusuchen, werden die Menschen in die freieren Gesellschaften einwandern und nicht in die restriktiveren. Das Böse wird sich mehr und mehr in die restriktiveren Gesellschaften zurückziehen, weil es dort leichter ist, die Kontrolle zu übernehmen. Dies ist dann das letzte Kapitel für das Böse. Die Technologie, Kommunikation und Weisheit freier Menschen werden der Autorität die Macht entziehen und sie werden es mit immer größerer Wirksamkeit tun. Dies ist die Vollendung des Musters der Freiheit. Hier endet das Böse. Kapitel 9. Das Ende des Bösen. Die Sprache ist ein Prinzip der Intelligenz. Sprache ist die höchste Form der Kommunikation zwischen Wesen von höchster Intelligenz. Die Leidenschaft und die Gefühle, die Menschen in ihre Worte legen können, kann Leben und Welten verändern. Die wenigen, die einen Einblick in die Macht der Stimme erlangen, können entweder grausame Zerstörung oder atemberaubende Freiheit vermitteln. Jede große und schreckliche Kultur auf der Welt wurde durch das Prinzip der Stimme geschaffen. Jede Rebellion und Revolution, die Kulturen und Reiche zerstört hat, wurde durch die Macht der Stimme herbeigeführt. Menschen, die das Prinzip der Sprache verstanden haben, veränderten unsere Welt unwiderruflich. Das Prinzip der Sprache ist in allen Bereichen der menschlichen Kommunikation zu finden. Artikel und Bücher sind andere Formen der menschlichen Sprache. Jede Übertragung von Wörtern beinhaltet die Macht, Leben zu verändern. Wird die Sprache von der Leidenschaft des Lebens begleitet, hat sie die Macht, Welten zu befreien. Das Prinzip der Sprache erklärt, warum Freiheit so eng mit der Größe der Bevölkerung zusammenhängt. Wenn die Bevölkerung wächst, wird es immer schwieriger für die Kultur, die Kontrolle über die Sprache der Menschen aufrechtzuerhalten. Je mehr Menschen miteinander kommunizieren, desto schneller werden sie ihren eigenen Wert erkennen. Das Bevölkerungswachstum bringt Freiheit in die Welt aufgrund der Macht der Sprache. Wenn die Menschen von den Fesseln der Kultur befreit sind und der Lüge, dass sie machtlos wären, nicht mehr glauben, können sie alles ändern. Um die Welt zu ändern, musst du das Vertrauen haben, dass du diese Fähigkeit in dir trägst. Du musst den Mund öffnen und anfangen zu sprechen. Das Prinzip der Stimme ist die Leidenschaft zu überzeugen, die Leidenschaft zu lehren und die Leidenschaft Vertrauen zu schaffen. Es wird dich stärken und wenn du beschließt, es zu nutzen, wirst du Leben verändern. Zukunft. Die Träume, die in den Herzen von Milliarden brennen, wurden durch die Jahrtausende immer stärker. Ganze Zeitalter, in denen die Tyrannei Zerstörung über das Land brachte, werden nicht unbeantwortet bleiben. Wir schulden den Kindern dieser Welt die Befreiung von der Sklaverei, die nur durch die völlige Ausrottung des Bösen auf der Erde erfüllt werden kann. Jeder Traum, die Hungrigen zu speisen, die Nackten zu kleiden und den Armen zu helfen, ist darin enthalten. Die Menschen sind in der Lage, jedes Bedürfnis und jeden Wunsch unserer Welt mit Hilfe der Prinzipien, die wir lernen, zu beantworten. Sind die Hindernisse des Bösen aus dem Leben der Menschen entfernt, werden Technologie und Wohlstand exponentiell wachsen. Mit nur begrenzten Freiheitsgraden, bei nur einem kleinen Prozentsatz der Welt, haben die Menschen Dutzende von Krankheiten geheilt und Methoden zur Ernährung von Milliarden entwickelt. Alle Annehmlichkeiten des modernen Lebens wurden von Menschen ermöglicht, die darauf vertrauten, dass sie Erfolg haben würden. Stell dir vor, welche Wunder bewerkstelligt werden können, wenn dieser kleine Prozentsatz zu vollkommener Freiheit wächst und jeden der Milliarden von Menschen auf der Erde erreicht. Dies ist der unendliche Wert des Menschen. Du bist der Schlüssel. Der Fortschritt der Freiheit unserer Welt wird durch das Herausfordern von Kultur und Autorität vorangetrieben. Die Technologien und die Beweise des großen amerikanischen Experimentes liegen in unseren Händen. Um das Böse herauszufordern, musst du nur deinen Mund öffnen und den Menschen in der Welt erzählen, dass der Traum von Freiheit real ist. Du bist es, der die Menschen der Erde ihren Wert lehren wird. Du bist es, der die größte Revolution in der Geschichte der Menschheit einleiten wird. Um die Autorität des Bösen herauszufordern, musst du seine Werkzeuge der Gewalt und Kultur auseinandernehmen. Es ist einfach, die Kultur aufzulösen, indem du dem Diktat der Sprache nicht mehr gehorchst. Wenn du aussprichst, was du denkst und nicht beleidigt bist, wenn andere dasselbe tun, können Kulturen nicht überleben. Es gibt nichts in der Freiheit, wovor du dich fürchten müsstest. Gewalt ist das zuerst und das zuletzt genutzte Werkzeug des Bösen. Die wenigen, die es verwenden, um dich zu versklaven, dürfen nicht überleben. Eine perfekte Revolution. Der Preis der Freiheit ist Blut. Dies ist eine unveränderliche Wahrheit. Der Grund dafür ist, dass das Böse sich nicht darum kümmert, ob du lebst oder stirbst. Das Böse schreckt vor nichts zurück, um die Herrschaft über dich zu erhalten. Eine perfekte Revolution ist eine Revolution, in der das gesamte Blut für die Freiheit von den Tyrannen gezahlt wird und nichts von den Unschuldigen. Es gibt nur drei Möglichkeiten, zu der ein Mensch sich entscheiden kann: in Freiheit zu leben, Freiheit zu verteidigen oder Freiheit zu zerstören. Die Kultur hat uns gelehrt, dass es nobel wäre, Freiheit zu zerstören durch Konzepte wie Rechtsstaatlichkeit. Gleichzeitig wurde uns beigebracht, dass es unmoralisch wäre, unsere Freiheit gegenüber Konzepten wie der Polizei oder einer Autorität zu verteidigen. Diese Kultur darf nicht länger fortbestehen. Solange gewaltbereite Menschen auf der Erde wandeln, werden sie Möglichkeiten suchen, Kulturen unter Todesdrohungen zu erschaffen. Die Verteidigung der Freiheit ist immer rechtens und kein Tyrann darf verschont bleiben. Es gibt keinen Platz für Tyrannei im Leben der Menschen. Sobald du den Kräften des Zwanges nachgibst, um dein Leben zu retten, hast du dein Leben verloren, weil es nun dem gehört, der dich kontrolliert. Leben ist Freiheit. Ohne Freiheit gehört dein Leben jemand anderem. Freiheit muss unter allen Umständen und zu allen Zeiten verteidigt werden. Bestimme selbst, denn das ist deine Natur als Individuum. Du und nur du allein bestimmst über dein Denken und dein Handeln. Das ist richtig, gerecht und gut. Du trägst die Verantwortung, deine Freiheit zu allen Zeiten zu verteidigen. Wenn du das nicht tust, wird deine Freiheit zerstört werden. Nach jemandem anderen zu rufen, der deine Freiheit verteidigt, ist eine direkte Einladung an die Tyrannen. Persönliche Souveränität ist das Ende des Bösen. Wenn jeder Mensch auf der Erde sich selbst und diejenigen, die er liebt, verteidigt, wenn das Böse nicht einen Fuß mehr setzen kann, weil alle Menschen wachsam sind und erkennen, dass das Böse versucht, ihren Wert zu zerstören. Dies ist das genaue Gegenteil des perfekten Bösen, wenn alle Menschen Sklaven und Sklavenhalter sind. Vollkommene Freiheit ist Leben und darin gibt es keine Sklaven und keine Sklavenhalter. Vollkommene Freiheit ist Leben. Die Erde. Die Kulturen der Erde lehren dich, zu akzeptieren, herzugeben und zu gehorchen. Das Ende des Bösen beginnt mit der Ablehnung dieser Sklaverei des Geistes. Wenn das Ende des Bösen erreicht werden soll, muss allen Menschen vermittelt werden, dass sie niemandem Gehorsam schulden. Ihnen muss beigebracht werden, dass die Wünsche und Träume ihrer Herzen richtig und gut sind. Ihnen muss beigebracht werden, dass es in Ordnung ist, jede Unze Glück für sich selbst und diejenigen, die man liebt, zu behalten. Dies ist die Antikultur, um den Geist der Menschen zu befreien. Kulturen werden zuerst durch die Kontrolle der Sprache etabliert. Die Ächtung der Sprache ist in den stärksten Kulturen besonders weit verbreitet. Das Ende des Bösen wird die Verteidigung der freien Meinung in jedes Haus und jedes Gespräch bringen. Die Kultur lehrt, dass freie Rede zu verletzten Gefühlen führen würde. Stattdessen müssen wir erkennen, dass Sprache Bilder in den Köpfen der Menschen erzeugt. Ignoriere die Interpretation der Kultur und sehe und spüre die Absicht und die Gefühle derjenigen, die mit dir sprechen. Und dann antworte ihnen. Die Kontrolle der Sprache wird durch die Kraft deiner Stimme gebrochen. Am Ende des Bösen können die Menschen weder Zwang noch Gewalt dulden. Die Fehler der Geschichte sind dort zu finden, wo die Menschen die Ausbreitung einer Kultur erlaubt haben. In jedem Fall war bekannt, dass die Kultur die Freiheit zerstören wird. Am Ende des Bösen wird Tyrannei nicht toleriert werden. Du schuldest weder einem Staat noch einem Gesetz Treue. Du bist ein Wesen von unendlichem Wert und vollkommen dazu in der Lage, der Umklammerung des Bösen zu entkommen. Wenn du dich genötigt fühlst, nicht zu sprechen, dann sprich. Wenn du dich durch das Gesetz unterdrückt fühlst, umgehe es. Wenn dir Gewalt angedroht wird, zerbreche sie. Denke an die Lehren der Technologie. Technologie ist die Frucht der Freiheit. Technologie befreit die Menschheit auf Kosten der Autorität. Ein Beispiel dafür ist die Befreiung der Wirtschaft aus der Kontrolle der Staaten. Verordnungen ersticken die Wirtschaftstätigkeit, indem es zu teuer, zu schwerfällig und zu komplex für Einsteiger gemacht wird, Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen. Die Antwort darauf ist Technologie. Dienstleistungsangebote im Internet und Produktauktionen werden auf einer offenen und universellen Plattform zusammengeführt werden. Wir wissen bereits, wie Technologie die Produktionskosten senken kann und den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen für alle einfacher macht. Die Lektionen, wie man Erpressung und Kontrolle entflieht, sind ebenfalls bereits gelernt. Globale Peer-to-Peer-Netzwerke sorgen dafür, dass kein Herrscher einen Server einfach ausschalten kann, um Wirtschaftstätigkeit zu stoppen. Die Dezentralisierung der wirtschaftlichen Märkte wird es für die Regierung unmöglich machen, Besteuerung und Kontrolle fortzusetzen. Mächtige Verschlüsselungsmethoden und anonymisierte Peer-to-Peer-Knoten machen es den Autoritäten extrem schwer, übermäßige Gewalt über einzelne Menschen zu bringen, um Exempel zu statuieren. Steganographie innerhalb üblicher Protokolle wie HTTP macht das Unterbinden bestimmter Kommunikation unmöglich, ohne sämtliche Kommunikation deaktivieren zu müssen. Die Verbindung von öffentlichen Auktionen und Marktplätzen für Dienstleistungen mit anonymen, verschlüsselten Peer-to-Peer-Netzwerken wird die Kontrolle der Wirtschaft den Händen der Erpresser für immer entreißen. Mit Technologien wie diesen können die Menschen ohne die Einmischung der Regierung und der Mafia kaufen und verkaufen. Darüber hinaus werden die Regierungen nicht in der Lage sein, die Speicherung von Steuerdaten zu erzwingen, da statt einer kleinen Anzahl von großen Unternehmen, was von der Regierung bevorzugt wird, jeder einzelne von den Milliarden von Menschen auf der Erde Handel direkt betreiben wird. Die Menge der Bevölkerung und die Technologie werden das Böse vertreiben. Welche anderen Instrumente könnten in der Lage sein, die Menschen von der Tyrannei des Kommunismus, von Terrorismus und Sozialismus, von der Demokratie und der Gewalt der Kultur zu befreien? Der menschliche Geist kennt keine Begrenzung für Fantasie und Erfindung. Wenn die Technologie zusammen mit dem Erfindergeist der Menschen die Kontrolle der Herrscher zerstört hat, wird die entstehende Freiheit astronomische Fortschritte hervorbringen. Eine Unze Freiheit bringt vielleicht eine Unze Technik hervor. 2 Unzen Freiheit bringen vielleicht 10. Ein freier Mensch hat vielleicht eine innovative Idee. 2 freie Menschen könnten Hunderte hervorbringen. Die Freiheit aller Menschen bringt nichts weniger als unendliche Möglichkeiten für alle Menschen. Der Maßstab der Geschwindigkeit der menschlichen Entwicklung kann in der Geschichte betrachtet werden. Tausende von Jahren der Geschichte mit wenig Fortschritt für die Freiheit brachten kaum Fortschritt in der Technologie hervor. In den letzten paar hundert Jahren ist die Technologie explodiert. Mit jedem Grad Freiheit, welches der Mensch erreicht, wächst das menschliche Wissen exponentiell. Du hast unendlichen Wert. In Freiheit ist alles möglich. Technologie, Gesundheit, Reichtum und Wissen sind allesamt kraftvolle Facetten der Selbstbestimmung. Jeder einzelne von ihnen verbessert das Leben der Menschen. Alles Gute ist eine Frucht der Freiheit. Freiheit bringt Frieden, Wohlstand und Freude. Du lebst nach der Ära der Kriege und der einzige noch verbleibende Schritt im Muster der Freiheit ist, die Frage zu beantworten, die sich in den Köpfen der Menschen auf der ganzen Welt befindet. Die Lügen der Jahrtausende haben den unstillbaren Durst nach Freiheit, der in den Herzen eines jeden Menschen auf der Erde wächst, nicht aufhalten können. Die Menschen sind bereit, sich die Freiheit zu nehmen, die ihnen rechtmäßig zusteht. Sie müssen nur hören, dass Freiheit möglich ist, dass die Freiheit real ist. Du bist der Schlüssel. Um die Menschen der Erde den Wert zu lehren, den jeder Einzelne in sich trägt, musst du nur sprechen und ihnen davon erzählen, dass jede gute Sache zum Greifen nah ist. Du musst ihnen nur erzählen, dass die Herrlichkeit der Freiheit real ist und dass sie ihnen gehört. Dieser Krieg ist bereits gewonnen. Das Böse liegt bereits am Boden. Jeder Mensch auf der Welt ist bereit, sich zu erheben und die Ketten, die ihn festhalten, zu zerbrechen. Diese Welt wird frei sein. Wenn du deinen eigenen Wert erkannt hast, dann stehe aufrecht. Du bist zur Freiheit berufen. Sie hörten Das Ende des Bösen von Jeremy Locke. Hörbuchaufnahme von Heinrich Schwabauer für Unregierbar. Zu finden auf Telegram. Danke fürs Zuhören.